Liebe in einem Fahrstuhl. Ich lasse es hochhergehen, während es nach unten geht. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Hat man das nicht letztens erst? Ich glaube nicht, ne. Das kommt mir so bekannt vor. Kann Aber ich mich nicht gut. dran erinnern. Ich wollte die Leute mal mit in die Schwulenbar nehmen. Vielleicht meinst du das? Nee. Ich glaube nicht. Aber gut, was denn heute für ein Tag? Ja, heute haben wir den 30.10. Heute ist die Nacht oder der Tag und die Nacht des Unfugs. Heute könnt ihr Schabernack betreiben, könnt Streiche spielen, könnt andere auf die Palme nehmen. Es ist sowas wie der 1. April, nur mit nicht so ganz einem zwinkernden Auge. Heute kann man auch mal mit faulen Eiern schmeißen und Unfug behaupten. Entschuldigen kann man sich ja immer. Ja, ja, es ist so schön. Es ist leichter, um Entschuldigung zu bitten, als um Erlaubnis zu fragen. Also, lass heute einfach mal die Sau raus. In der Nacht des Unfugs. Okay. Ich finde es immer so komisch, wenn sowas vor einem bestimmten Tag irgendwie stattfinden soll und dann möglichst noch für alle gleichzeitig. So. Das ist wie Fasching irgendwie. Mag sich mir diese Geschichte nicht erschließen. Unsinn machen auf Befehl. Nicht zu verwechseln mit Rückwärtstag. Das gibt es ja auch, aber das ist nicht heute. Gegenteiltag kenne ich. Genau, Gegenteiltag, ja. Und Nude Day. Immer dienstags. Der Nude Day. Immer dienstags? Was ist denn bei dir los? Hast du nie League of Gentlemen gesehen? Sehr, sehr empfehlenswerte englische BBC-Serie aus der Zeit, bevor die BBC woke wurde. Wenn man skurrilen englischen Humor mag, ist man da sehr gut aufgehoben. Und Psychodad erinnert uns daran, dass morgen Reformationstag ist. Da muss man die Festplatten alle neu formatieren. Genau, deswegen haben wir auch in Niedersachsen einen Tag frei, damit wir das durchführen können. Dienstag haben die Bayern einen Tag frei, weil all die Heiligen da vor Ort sind, nehme ich an, auch teilweise. Die schauen also ihre sich Knochen und ihre Schädel und die Aufzeichnung vom letzten New Orleans Saints-Spiel an, oder was machen die da? Es ist quasi der Auftakt zum Monat der gesunden Kinderernährung. Ne? Morgen gibt es Süßigkeiten, dann St. Martin gibt es Sommersüßigkeiten, dann haben wir bald schon Weihnachten. Wow. Gibt es da auch was Süßigkeiten? Süßigkeiten, Weihnachten, ja. Nee, nur Pfefferkuchen. Ja, ich meine, wenn man böse war, gibt es eine Kohle, das stimmt. Und der Psychodad sagt nicht die SSDs defragmentieren. Da kann ich nur zustimmen. Die kann man trimmen. Das ist viel besser. Ja, irgendwas hat doch diese Regierung an uns vorbeigeschmuggelt, diese Woche wieder, habe ich gehört. Ja, da hatten wir letzte Woche schon drüber gesprochen, aber ich wollte mir nochmal anschauen, worum es jetzt, was jetzt überhaupt konkret da passiert. Und ja, hier schmuggelt niemand was vorbei. Eine Weile gebraucht, um das überhaupt zu finden. Das war ja, wie wir letzte Woche schon gesagt haben, ja so ein Anhängsel. Und ich hatte diese ganzen Drucksachen da alle aufgeklappt und so grob durchgeschaut. Und wie man ja an der Seite vielleicht erkennt, ist das hier runtergescrollt, so bis, ja, was mag das sein? Auf jeden Fall bis weiter als die Hälfte. Und das ist ja auch nur so ein kleiner Part. Hier habe ich beim ersten Durchschauen gar nicht gefunden. Aber hier steht es dann tatsächlich drin. Also Änderung von Paragraph 130 Strafgesetzbuch. Und was machen sie da? Sie machen in Nummer 1, ändern sie die Wörter wegen seiner Zugehörigkeit auf wegen dessen Zugehörigkeit. Also da geht es um Volksverhetzung und dass die Leute bisher wegen seiner Zugehörigkeit und in Zukunft dann wegen dessen Zugehörigkeit da irgendwie ja, gegen die halt gehetzt wird und das machen sie dann hier nochmal. In Nummer 2 werden die Wörter wegen seiner Zugehörigkeit durch wegen dessen Zugehörigkeit ersetzt. Und in Absatz 2 Nummer 1 machen sie auch noch wegen seiner Zugehörigkeit auf wegen dessen Zugehörigkeit, weil... Aber wenn them Paragraph sich doch als they them identifiziert. Ja, meine. scheinbar war bisher Volksverhetzung von Frauen legal. Keine Ahnung. Kann ich mir nicht anders erklären, weil, Naja, ja. so wie öffentliche Entblößung. Das kennen wir ja nur aus dem deutschen Strafrecht, dass manche Sachen nur Männern zugetraut werden. Ja, aber in diesem Fall geht es ja um die Opfer. Ah, okay. Ja, und aber das, worum es natürlich eigentlich geht, ist hier der Punkt C. Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt. Mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine Handlung, der in den hier Paragraph 6 bis 12 Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Akt gegen eine der in Absatz 1 Nummer 1 bezeichneten Personen mehr halten oder gegen einen Einzelnen wegen dessen Zugehörigkeit, hier haben sie es natürlich dann direkt so gemacht, zu einer dieser Personen mehr halten, öffentlich oder in Form oder in einer Versammlung in einer Weise billigt, leugnet oder gröblich verharmlost, die geeignet ist, zu Hass oder Gewalt gegen eine solche Person oder Gruppenmehrheit aufzustacheln und den öffentlichen Frieden zu stören. Das ist der Was steht denn da neue für Mehrheiten drin? Was ist denn das? Was Absatz. ne? Ja, da müsstest du dann da nochmal nachgucken in Paragraph 1, dem Absatz 1, ja. Völkerparagraf, ja. Achso. Ja, dann Und das verschieben sie doch. natürlich den ganzen nachfolgenden Kram, ne? Also 5 wird 6 und so weiter. Und das Das ist es dann auch. griffigste Beispiel fand ich eigentlich die Sache mit den Brutkästen im Irak. Also hättest du dann damals gesagt, es gibt gar keine toten Babys in Kuwait. Hätte dieser Paragraph dich betroffen. Und das ist Jo. ja auch ein Beispiel, was viele Juristen dazu gebracht haben. Und das zeigt schon, wie unsinnig dieser Paragraph. Also ich habe das Gefühl, da wird noch nachgebessert werden müssen, weil das so halt Unsinn ist. Einfach. Wie wollen wir warten, bis irgendein Den Haag oder so entschieden hat, was jetzt ein Kriegsverbrechen war oder nicht, bis wir dann aburteilen, ob jemand volksverhetzt hat oder nicht oder wie. Ist mir Tja. nicht klar. Und wo ja auch unser Bundestag, soweit ich mich erinnern kann, auch die Armenier anerkannt hat. Und wenn ihr euch noch Oh, stimmt, da erinnert könnte es jede Menge Volksverhetzungsfälle in nächster Zeit geben. an die Köterrasse und den Ja, aber die Kannibalen, den Köterrasse Inden war und ja so. keine Volksverhetzung. Ja, aber das war ja auch jemand, der sich darüber beschwert hatte, über diese Armenien-Resolution. Und dann in dieser Weise ausfällig geworden ist. Das war ja quasi der Anlass dafür. Kleiner Callback. Ja, ich bin gespannt, ob, also, ich meine, es gab natürlich die Kommentare von diversen Leuten, aber wir wissen ja auch, dass dieses Argument gerade mit diesem Paragraphen so nach dem Motto, ja, das ist gegen das Gesetz und wir sind wehrhaft und bla bla bla, ja, da immer gerne kommt. Also nach dem Motto, da ist ja irgendwas illegal und ich bin hier irgendwo im Internet und will Leuten unterstellen, dass sie ganz furchtbare Menschen sind und deswegen verweise ich dann darauf, dass die Meinungsfreiheit hat Grenzen und bla bla, ohne irgendwelchen konkreten Bezüge oder so. Diesen Diskussionsstil, den kennt man Der ja. Ned Aronnax merkt an, dass beim Herrn Fischer wohl im Artikel stand, dass das nur fürs Inland gilt. Also wenn Söder einem Kriegsverbrechen zum Opfer fällt und das weggeleugnet wird. Okay, Okay. interessant, das müsste man sich nochmal anschauen. Den Artikel von ihm Aber dazu habe ich nicht dann weiß ich gelesen. nicht, warum man sich dann auf Paragraphen aus dem Völker Naja, wie war gut, die das können ja denn? trotzdem hier stattfinden und im Völkerstrafrechtsgesetzbuch drinstehen. Okay. Ja, warum man das halt so undurchsichtig am Bürger vorbeischieben musste und das nicht groß diskutiert hat, ist mir halt ein kleines Rätsel, muss ich sagen. Hatten sie wieder Schiss davor, dass zu viele Experten und Wissenschaftler was dazu sagen wahrscheinlich. Und dann müssen sie es doch vielleicht ändern. So wie bei Co. Ach nee, Moment. Ach Quatsch, das ist einfach nur, die wollten ein bisschen Bürokratie sparen, die wollten effizienter mit unserem Steuergelder umgehen. Das wird der einzige Grund sein. Genauso, das ist auch nur deswegen so schwammig formuliert, damit man es nicht einsetzt und auf gar keinen Fall, dass es irgendwie je nach politischer Diskussion auf die eine oder andere Art eingesetzt werden kann. Kann ich mir nicht vorstellen. Hat es ja so auch noch nie gegeben. Und der Urtiker stellt die richtigen Fragen im Chat. Muss man jetzt in den Knast, wenn man den großen Austausch leugnet? Nein, Urtiker. Nein. Ich glaube aber, dass sie sich auf das Strafgesetzbuch bezogen haben. Paragraph 130, Artikel 1. Weil hier im Völkerrecht gucke ich gerade nach und es steht eigentlich nichts Sinnvolles danach drin, dementsprechend. Im Paragraph 6, Absatz 1. Wenn eine Absicht eine nationale, ja, das ist jetzt der Vorsatz, wenn eine Absicht eine nationale, rassische, religiöse oder ethnische Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören. Und Absatz 1, Punkt, also 1, Nummer 1, ist dann ein Mitglied der Gruppe tötet. Das kann es irgendwie nicht sein, denke ich mal. Deswegen gucke ich nochmal nach dem Strafgesetzbuch. Naja, das kann schon sein. Ich glaube, wir nehmen das Thema aus dem Meeting nochmal mit. Ja, ich glaube auch. Weil der Herr Maaßen hat ja auf was Interessantes hingewiesen, also Hans-Georg Maaßen hat hier darauf hingewiesen, dass ja auch auf diesen Paragraphen verwiesen wird, nämlich in Paragraph 3 und so weiter, 6a G10 Gesetz. Danach kann eine Telekommunikationsüberwachung, in Klammern Überwachung von Telefon, WhatsApp, E-Mails etc. und eine Überwachung des Postverkehrs durch die Nachrichtendienste bereits dann angeordnet werden, wenn der Verdacht besteht, dass jemand eine Volksverhetzung plant. Und dadurch, dass das jetzt immer mehr erweitert wird, wird quasi auch automatisch dieser Paragraph 3 G10 Gesetz immer weiter erweitert, der sich wie gesagt darauf auch bezieht, dass das nur geplant wird. Das reicht da schon aus. Also wenn die irgendwie Anlass haben zu meinen, dass irgendjemand das plant, dann können sie den theoretisch komplett überwachen. Wenn zum Beispiel jemand eine Hetzjagd auf Ausländer plant, mit Hasen, fällt mir dabei ein, mein Herr Maas. Mhm. Also ich meine, das ist schon so ein bisschen Pre-Crime-mäßig, oder? Woher wollen Sie denn wissen, ob jemand eine Volksverhetzung plant? Schreibt er, muss er das irgendwie auf Telegram gesagt haben, nächste Woche stelle ich mich auf den Marktplatz und sage das und das oder das oder das oder was? Naja, ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel davon ausgeht, was Sie ja schon gesagt haben, hier russischer Angriffskrieg, die Ukraine leugnen, wenn jemand sagen würde, ich mache eine Pro-Russland-Demonstration und ich gehe da nächste Woche hin, dann würde das ja genau das sein, was du gerade gesagt hast, beispielsweise. Stimmt. Ja, also in Paragraph 130 steht, in Absatz 1 steht Ähnliches. Es klingt ähnlich, in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, gegen nationale, rassische, religiöse oder durch ethnische Herkunft bestimmte Gruppen. Ja, okay. Ja, aber die bezogen sich da jetzt auf dieses Merkmal von dem anderen und dann werden sie sich wahrscheinlich ja auf das Töten wegen der Zugehörigkeit da beziehen. Ja, gut möglich. Bitte im Chat keine weiteren Volksverhetzungen mehr planen. Das ist schon schlimm genug. Die Menschen in Wakanda haben euch nichts getan. Ja. Kommen wir zu dem anderen großen Thema in dieser Woche. Elon Musk hat es getan, er hat es gemacht, dieser Spinner. Er hat Twitter gekauft und ist dann da rein und hat erstmal die beiden Köpfe von Twitter entfernt und dann auch noch den juristischen Kopf von Twitter entfernt, der wohl auch großenteils mit daran beteiligt war, dass halt viele Menschen auf Twitter für vielleicht kontroverse, vielleicht streitbare Äußerungen, aber halt eindeutig von der Meinungsfreiheit gedeckte Äußerungen gesperrt oder was auch immer geshadowbanned oder sonst was wurden. Er hat ja angekündigt, dass es jetzt nicht irgendwie eine Generalamnestie geben wird für alle, sondern dass es da ein Gremium geben soll, das dafür sorgen soll, dass sein Austausch von Ideen möglichst ungestört auf der Plattform stattfinden kann. Er hat auch einen ganzen Haufen von der Belegschaft vor die Tür gesetzt, von den einfachen Mitarbeitern wohl. Gibt da auch, wenn man auf Twitter nach ihm oder nach Musk und Twitter sucht, hat man viel Spaß mit lustigen Memes und allem drum und dran. Und natürlich konnte es nur einen Moment dauern. Annika Brockschmidt zum Beispiel ist eine von den Großen oder Jasmina Kuhnke oder andere, die schon gesagt haben, wir gehen jetzt zu Mastodon. Das ist ein dezentraler, ähnlicher. Ja, mich erinnert das Ding mehr an Telegram als an Twitter, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da kann man eigene Server aufmachen, die dann mit anderen Servern verknüpft sein können. Ich habe schon sehr gelacht in den letzten Tagen bei Menschen, die... Also der schnellste Rekord war 4 Minuten, glaube ich, von Anmeldung bis Ban, den ich auf Twitter gesehen habe. Also da ist richtig was los. Wenn man da auch nur eine kontroverse Meinung äußert, dann ist es sofort vorbei. Der eine hat eine Russland-Flagge gepostet, zum Beispiel sofortige Sperrung. Ja, genau, das ist die Vorgeschichte. Und natürlich haben nicht nur wahnsinnig wichtige deutsche Menschen Twitter verlassen, sondern auch es regen sich auch Leute auf, wie zum Beispiel der Autor von diesem Ding hier auf der Seite. Was ist das IQFY? Das ist eher so ein Aggregator, also nichts Großes, aber ich fand den Artikel so lustig, dass ich ihn euch mitbringen wollte. Also, die Tage seit der Ankündigung waren für mich surreal. Ich habe mir die Augen ausgeheult und in einem fast komatösen Status vor mich hingedämmert. Ich konnte es nicht verstehen und nicht akzeptieren, was als nächstes kommt. Jeff Jarvis spricht für uns alle, wenn er sagt, dass wir uns fühlen wie am letzten Abend in einem Nachtclub in Berlin im Halbdunkel des Weimar Deutschlands. Nochmal zur Erinnerung, wir reden darüber, dass Elon Musk Twitter gekauft hat. Diese Menschen fühlen sich auf Twitter wie Leute in einem Berliner Nachtclub am Ende der Weimarer Republik. Zieht euch das rein. Aber Jana aus Kassel auslachen. Weißt du? Jana aus Kassel auslachen, aber selber. Aber gut, ich habe schon gelacht, als ich das gelesen habe, aber das wird nicht besser oder es wird noch besser oder wie auch immer ihr das sehen soll. Es wurde nun bestätigt, dass Elon Musk Twitter kauft und er will mit aller Macht wichtige Teile der Terms of Service außer Kraft setzen, dass die Marginalisierten von genau jenem Typ Mensch schützt, ja, die Elon Musk für valide hält. Diese weißen Cis-Männer und ihre Diener, ihre Syncophantic, weiß ich gerade nicht, werden losgelassen und können auf der Plattform tun, was sie wollen. Syncophanten oder was? Ja. Okay. Und dann haben sie hier irgendwen, der sagt, ich gehe auf einen Misgendering Spree. Und dann sagt noch jemand, ja, wir werden alle Netzwerke in Bewegung setzen und dann können alle Spaß haben. Und das dann steht da drunter, unter dem Bild steht, das sind die Menschen, die jetzt noch von dem Moderator in den Schach gehalten werden und die Elon auf Transmenschen und POC hetzen will. Weil darum geht es, Menschen in den Selbstmord zu treiben, darum geht es. Wir müssen das verstehen, wenn wir überhaupt eine Chance haben wollen, uns dagegen zu wehren. Wir haben es nicht mit Menschen zu tun, die in gutem Sinne nur Ideen austauschen wollen. Ja, das soll jetzt das Ziel dabei sein, dass irgendwelche Leute dann in den Selbstmord treiben. Und das kommt noch, das kommt alles noch. Dann haben wir hier die Dr. Lauren Hall, die sagt, Academic Freedom und Freedom of Expression, also akademische Freiheit und Meinungsfreiheit, sind nur Dog Whistles, um dekolonialistische, antirassistische, transinklusive und andere progressive Stimmen zum Schweigen zu bringen. Freiheit, Meinungsfreiheit ist da, um Stimmen zum Schweigen zu bringen. Lasst euch das bitte auf der Zunge zergehen. Ja, kennt's nicht. Wenn es nicht so von vornherein, also wenn es uns nicht bereits klar gewesen wäre, dass Meinungsfreiheit nur eine Dog Whistle ist, dann kommen jetzt die Meinungsfreiheitsaktivisten um die Ecke und wollen die Schulen von Büchern reinigen über Sexualität oder die historischen Fakten der rassistischen Geschichte Amerikas. Alles davon wird verbrannt. Purging Books from Schools oder Historical Facts, das klingt mir jetzt nicht gerade nach ausschließlich den Rechten, Dr. Lauren Hall Liu. Ja, sie versammeln. Das ist halt gerade ja diese paar Talking Points, die sie sich rausgesucht haben, um A, die Anti-Gender-Bewegung da zu diskreditieren und B, die Leute, die sich über Critical Race Theory beschweren, da mit zu diskreditieren. Das sind ja die zwei Punkte, die sich da überlegt haben. Und die hämmern sie jetzt allen halt in den Schädel rein, solange bis es kleben bleibt. Sie tanzen um ihr Freudenfeuer, aber sie sind nicht ganz befriedigt, weil das Knistern des Feuers, da fehlt noch eine Komponente, nämlich noch eine andere konservative Zutat, der Geruch von Minderheiten, die bei lebendigem Leibe verbrannt werden und schreien. Also wir verbrennen nicht nur die Bücher, wenn Elon Musk Twitter übernimmt, wir verbrennen dann auch Menschen. Lass das einsinken. Du wirst es an deinem Körper spüren und in deiner Seele. Twitter unter den neuen Regeln, wie sie in Aussicht stehen, wird viel schlimmer als 4chan. Es wird ein massives Konzentrationslager 2.0 mit aufgeladenen Elon Bros, die freudig Minderheiten foltern mit Gaslighting, Doxing und Harassment. Tja, man sollte nie von sich auf andere schließen, würde ich sagen. Ne? Gar keine Projektion. Meinung von seinen Mitmenschen so. Oder wie CNN sagt, wir brauchen Regeln. Du kannst diese Leute nicht den Diskurs in diesem Land kontrollieren lassen oder wir fahren zur Hölle. Wir sind in der Hölle. Trump hat die Tore der Hölle geöffnet und jetzt jagen sie uns hinein. Und eine andere Person merkt an, anti-schwarzer Kolonisierer kauft eine Plattform, auf der schwarze Menschen großen politischen und kulturellen Einfluss ausgeübt haben. Dies ist kein Zufall und die Menschen ignorieren das einfach. Wacht auf, Schlafschafe. Genau. Also nein, Meinungsfreiheit ist nicht das Recht, sich gegen die Mächte, also gegen die Mächtigen auszusprechen. Meinungsfreiheit ist eine verdammte AR-15 und sie ist geladen und sie zeigen damit auf unsere Köpfe und sie werden den verdammten Abzug betätigen. So endet dieser aufschlussreiche Artikel. Oh mein Gott. So wie Stalin, der gesagt hat, irgendwie, Wörter sind eine schwere Waffe, warum sollten wir den Bürgern zur Verfügung stellen? Uneingeschränkt oder so. Ja, das ist der Geist, ne? Also, ich möchte nicht in so einem Kopf möchte ich nicht zu Hause sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Es muss doch irgendwie schmerzhaft sein. Warum dürfen so Leute überhaupt irgendwas publizieren? Mann. Ja gut, das ist irgendein blöder Affiliate-Link-Generator. Aber trotzdem, warum wird sowas veröffentlicht und was ist in euren Köpfen los und warum habt ihr so viel Angst davor? Dass Menschen eure Ideen auf einmal offen kritisieren können, ohne Angst haben zu müssen. Irgendwas stimmt doch da nicht. Ja, und das ist jetzt hier das, was der neue Hausherr zu sagen hat. Und der bezieht sich zum Beispiel auch auf so aufgeladene Artikel und meint, dass er Twitter gekauft hat, weil wir einen digitalen Marktplatz der Ideen brauchen. Ja, the reason I acquired Twitter is because it is important to the future of civilization to have a common digital town square where a wide range of beliefs can be debated in a healthy manner without resorting to violence. Klingt ja nach Leute aufhetzen. Also wirklich ganz was anderes. Und zum Ende ja, das ist erstens richtig. Und zweitens noch nicht mal neu. Ne? Weil das ja auch an dir Twitter-Advertisers gerichtet ist. Und meinte dann halt auch noch, ja, dass man halt, dass er halt anstrebt, dass es vernünftige Werbung bei Twitter gibt, die den Menschen auch einen Mehrwert gibt. Irgend so was. Also ja, es ist jetzt auch nicht so die schlimmste, also ich sag mal so, von irgendwelchen Linken ist der Buzzword-Salat immer unlesbar. Und das hier, also wenn das einer für ihn geschrieben hat, dann ist das auf jeden Fall eine fähige Person, weil das klingt jetzt auf jeden Fall nicht nach Diversity, bla bla bla, wir Über wollen die alles. Leute vor Harm schützen oder diesem Quatsch, den wir halt in der Vergangenheit gehört haben. Aber wenn Leute sowas lesen wie Civilization und Common Digital Town Square, Wide Range of Beliefs, dann das sind ja Worte, wo diese Leute wie der Artikel von eben ja dann hören, dass das Alt-Right, wir machen Jagd auf die Leute, keine Ahnung, wie was bedeutet, ne? Also so irre sind die ja schon. Und er sagt ja auch, Twitter kann kein Free-for-all Hellscape werden, wo alles gesagt werden kann ohne Konsequenzen und man muss sich an die Gesetze halten. Ja, und abgesehen davon muss unsere Plattform ein warmer und einladender Ort sein. Ja, toll, toll, toll. Klingt alles gut und ich finde es eigentlich auch gut, dass es erstmal passiert ist. Also, Und wenn du ein gut besetztes Gremium hast, wo 14 alle Milliarden sind Meinungen nicht drin aus. sind, dann kannst du halt auch vielleicht eine ausgeglichene Diskussion schaffen, wo halt eben nicht die Hälfte der Diskutanten Angst haben muss, dass jede kontroverse Äußerung direkt in die Hölle führt. Ja, das Schöne an dieser ganzen Kritikdiskussion ist, dass es einfach total am Thema vorbeigeführt ist. Hier zum Beispiel, dass sich ein Milliardär die größte globale Meinungsplattform kauft. So, der Satz ist gut, aber was danach kommt, geht total am Thema vorbei, weil was der Elon Musk jetzt tatsächlich mit Twitter vorhat und machen wird, ist vielleicht auch nicht so im Sinne des Kleinbürgers und der Meinungsfreiheit und anderen Leuten, die Plattform jetzt frei nutzen können. Aber darüber wird gar nicht geredet. Es wird nur mal gesagt, ah, jetzt werden die Leute nicht mehr links und rechts gesperrt. So, das, als ob das das einzige Problem wäre. Es gibt da reale Probleme, die da vielleicht passieren könnten, aber dass jetzt erstmal diese ganzen politisch und ideologisch gesteuerten Zensurstrukturen von Twitter erstmal zurückgebaut werden, das heißt ja nicht, dass sie durch andere Zensurplattformen, die beispielsweise für Werbepartner interessant sind, ersetzt werden könnten in Zukunft oder anderen Hürden, wie wenn Transaktionsfunktionen irgendwie herbeigefügt werden, dass man sich halt nicht mehr dass man sich halt nur noch mit Klarnamen anmelden kann oder sowas. Das sind die Probleme, die man wirklich diskutieren könnte, aber nee, nee, nee, nee, nee. Das ist alles unwichtig. Böse Hetze muss weg aus dem Netz. Das Ja, ist und das den Tweet hier Problem. vom Conny von Notz, wie ich ihn nenne, von den Grünen, der ist natürlich völlig geheuchelt. Ich meine, dass sich Soros mit Riesenspenden in den amerikanischen Wahlkampf einmischt momentan, das ist völlig scheißegal. Dass auch ein Mark Zuckerberg ein Milliardär ist, der sein Facebook so führt, wie er das für richtig hält, ist ihm auch völlig egal. Nee, das ist denen ja aber nicht egal. Ne? Also beim Facebook regen sie sich doch auch ständig drüber auf. Also das ist denen auch nicht egal. Aber das Erste, was du gesagt hast, stimmt. Also, Ja, und ich dachte auch so, nö. überall Bill Gates greift, zahlt den deutschen Medien irgendwie, Das nee, ist oder was, ja. Clinton, wer war es? Einer von beiden Bill zahlt den Gates. deutschen Medien Geld für das, was sie machen. Aber die sagen ja dann das, was du gut findest, Konstantin. Ne? Jetzt hast du Angst, dass mir jemand was sagen könnte, was du schlecht findest. Seid ihr eigentlich, das ist eigentlich das Schlimmste, ich hätte jetzt fast ein umgangssprachliches Wort für Katzen gesagt, aber dass die halt nicht eine Niederlage hinnehmen können, ohne dass der Faschismus kommt und die Welt untergeht und alles Feuer und Rauch und Ja. Brimstone und Scheißdreck, Ja, und das geht mir echt auf den Sack. vor allen Dingen, weil die Leute sich vielleicht mal unterhalten können. Also immer so, als ob, ja, weil die ja auch mit ihrer Sozialisierungstheorie und so halt immer glauben, nur weil irgendwelche Ideen dann in der Welt sind, nimmt die sofort jeder an. Ne? So als ob jeder, der irgendwie mal irgendwas gehört hat, sofort glauben muss, dass das auch so ist und sich entsprechend dann verhält. Also solche Menschen hätten die ja gerne, ne, die sie programmieren können auf alles, was ihnen irgendwie einfällt. Aber so sind die Menschen ja nicht. Nur weil die irgendwelche Sachen hören, heißt es ja noch lange nicht, dass sie das auch so sehen dann. Aber ja, es kann natürlich sein, Ja. dass sie mal ein bisschen Zweifel haben an der Hegemonie und das ist ja wahrscheinlich deren Problem, ne? Also das Ganze funktioniert ja nur, indem du so eine Hegemonie dann da hast bei denen oder da wollen sie ja drauf hin. Und wenn da natürlich irgendwas dagegen kommt und dass die Leute dann vielleicht nochmal hinterfragen, ob irgendwelche Dinge halt wirklich so sind oder ob die so alternativlos sind oder weiß ich nicht was. Dann ist das natürlich problematisch, ne? Wenn man da auf keinem richtigen Bein steht, aber alle Sachen halt mit moralischem Absolutheitsanspruch immer präsentiert, dann hat man natürlich Angst davor, dass die Leute mal sagen, nee, wir wollen das aber bitte jetzt nochmal ausdiskutieren und mal ein paar Argumente hören oder so, bevor wir uns hier irgendwo dahinter schmeißen, hinter irgendwelche wichtigen Dinge. Und das ist natürlich gefährlich, aber ich wollte es auch nochmal vorlesen für die Leute, die uns nur zuhören. Also, Herr von Lotz sagt ja, dass sich ein Milliardär die größte globale Meinungsplattform kauft, um dort seine eigene Interpretation von Diskurs und Meinungsfreiheit durchzusetzen, ist ein relevantes Problem und eine Verpflichtung für rechtsstaatliche Aufsichtsbehörden. Ja, genau, dafür haben sie extra das Netz hier gemacht, dass sie selber da den Diskurs und die Meinungsfreiheit bestimmen können, das Niveau, den Level, wie auch immer. Ja, Naja, nicht wirklich, ne? Also höchstens ja ich indirekt. meine, Indirekt das. ja dadurch, dass sie Druck ausüben, damit die Leute dann Ja. solche Sachen, die ja schwer einzuschätzen sind, wo sich auch Richter mit schwer tun, wo es ja auch alle Nasen lang unterschiedliche, ne, es wird ja immer so getan, als wäre das alles eindeutig und klar, aber das ist ja gar nicht so eindeutig und klar, was jetzt wirklich eine Persönlichkeitsrechtsverletzung ist und Ja, und es werden ja so. auch viele Fälle gewonnen. Also wenn ich sehe, was der Steinwürfel da macht, der gewinnt ja so eine Fälle in der Regel. Wird das ja wieder hergestellt, was die Leute geschrieben haben oder so. Ja, Nee, aber ich und meine, wenn, wenn also der das jetzt Staat hat nicht ja. wäre, wenn es so ein Netz DG halt nicht gäbe, dann würden die vielleicht auch sagen, ja, wenn wir jetzt nicht hier genau irgendwie einen haben, der sagt, Person X will ich jetzt irgendwie dies und das antun oder so, dann ist es halt irgendwie schwammig und dann lassen wir das einfach da. Und ja, dann sollen sich halt die Leute drüber aufregen oder die Leute muten oder blocken oder weiß ich nicht was, selber entscheiden. Ja, ich Und wollte nur sagen, dass ich im Prinzip das davon erreichen ausgehe, sie dass der. natürlich damit, dass sie dann sagen, wenn ihr das macht, wenn ihr das stehen lasst, und es ist aber eindeutig rechtswidrig, was ja immer diese Formulierung damals war, dann müsst ihr hier ordentliche Strafe bezahlen. Und das führt dann natürlich dann dazu, dass die Leute sich dann denken, so, ja, okay, dann blocken wir lieber erstmal alles weg, dieses sogenannte Overblocking, was es ja angeblich nicht geben sollte. Und das ist das. Na, man kann jetzt nicht sagen, dass es das jetzt der direkte Weg ist, jetzt zu sagen, was jetzt geblockt werden muss und was jetzt nicht geblockt werden muss. Das ist es halt nicht. Ne? Also, und dann gibt es ja auch noch diese tollen zivilgesellschaftlichen Akteure, die wir ja auch alle kennen. Und da waren Nee, ja nur das sehr. Blocking wird abnehmen, das wird dem Staat nicht passen, sozusagen. Also, ich gehe davon aus, dass die größten Probleme, die der Mosk da kriegen kann, ja, so, sagt man, so Leute sind wie unsere Regierung, ne? Dass Und die da was einen Druck macht oder so, dass das so nicht bleiben kann. Der Treppenwitz an der Geschichte ist ja, der Konstantin ist Mitglied bei den Grünen, also einer von den Parteien, die ständig auf Demokratie leben, nochmal und noch mehr Geld und darauf hindrängen. Das heißt, Ja, er Klientelpolitik. finanziert mit unserem Geld seine Idee von Diskurs und Meinungsfreiheit und lässt die von seinen Hilfstruppen am Boden, nämlich zum Beispiel der Frau Kahane ehemals oder anderen, an uns verteilen. Also, wer ist hier derjenige? Ich meine, der Musk benutzt wenigstens sein eigenes Geld, um seine Interpretation von Diskurs und Meinungsfreiheit durchzusetzen. Du benutzt unseres und schenkst es deinen Freunden, damit die für dich deine Interpretation von Diskurs und Meinungsfreiheit durchsetzen, Konstantin. Ja, die Aufsichtsbehörde, die es da dann nur gibt, ja, sind die Gerichte dann. Ja, wenn ihr was am Ende per Gericht entschieden wird, ob das jetzt rechtens war oder nicht, dann ist das auch nicht eindeutig rechtswidrig. Nee, das Selbst ist wenn wohl es dann hinterher wahr. als Aber rechtswidrig das war ja von abgehandelt Anfang wird. an klar, dass das nicht eindeutig ist. Und die haben ja auch in ihrer ganzen Beziehung auf Eindeutiges immer nie irgendwas sagen können, außer halt eben die Paragraphen aufzuzählen. Die haben ja nie gesagt, wenn jetzt jemand das und das sagt, dann geht es nicht, sondern die haben immer nur gesagt, wenn jemand beleidigt, wenn jemand verleugnet, bla bla bla. Ja, Ne? erinnert ihr euch noch dran, als die Leute Learn to Code geschrieben haben? und dafür gebannt worden sind? Ja, ja, kann also, ich mich noch gut dran erinnern. Ne, also bitte, ja. Ne, also es sind halt auch, ist halt eindeutig auch sehr viel Gesinnungszensur passiert. Und das ist halt, das ist die Lücke, in die Musk jetzt reinstößt und wo er sich halt jetzt Sympathien verschafft. Ja, das ist schon eine Sache von 2021, ja, die aber diese Woche nochmal rumging. Und das fand ich einfach ziemlich interessant. Das ist ja von Pew Research. Und die haben Amerikaner gefragt, ob sie der Meinung sind, dass Trump von Social-Media-Plattformen gebannt werden sollte. Und ich finde einfach diesen kompletten Gegensatz und dieses Extrem so krass. Weil die Leute, die hier auf der republikanischen Seite waren, sind hier zu 88%, 95%, 77%. Also je nachdem, sie teilen das ja auf in Republikaner, nee, was? Lean, Republican, Conservative, Moderate, Liberal. Und dann haben sie hier Democrat, Lean, Democrat, Cons, Mod, keine Ahnung, Liberal. Conservative, also, Moderate, würde ich sagen, Cons, Mod. Aber was Lean, Democrat ist vielleicht schlanker Staat. Ja, wahrscheinlich Mitglieder oder Leute, die da immer hin tendieren oder keine Ahnung. Ja, Demokraten, Fall, Neigung zu Demokraten, moderate, konservative. Ah, Lean. Ah, okay. Lean. Democrat, Lean, Lean Democrat. Okay, ja. They Lean Democrat. Okay, nicht, genau. Nicht die Dünnen und die Dicken. Darum geht es, glaube ich, nicht. Ja, das war schon klar. Und da gibt es ja also 81%, 78%, 85%. Ne? Also. Ja, das ist. Ich habe auch schon also den einen oder anderen Freund, der irgendwie mal links war, merkt man auch so richtig repressive Tendenzen, weil sie irgendwie einfach mitgehen mit dem linken Kurs sozusagen. Unschön. Und genau das sieht man hier auch, ne, dass sie eben einfach irgendwie mitgehen mit der Demokratenmeinung scheinbar. Also die Demokraten sind ursprünglich nicht gegen Meinungsfreiheit oder so. Wie heißt dieser schöne alte Spruch, wenn man weiß, wo der Feind steht, hat der Tag Struktur? Ja, offenbar, ne? Ja, und in diesem Fall halt auch wirklich das komplette Ausschließen von einer öffentlichen Plattform. Und das wird so stark gut geheißen. Was ist das? Wenn du jetzt die Gegenprobe machen würdest und würdest sagen, sollte Hillary Clinton oder sollte irgendwer sonst, dann, glaube ich, sähe es anders aus. Dann hättest du auch einen Haufen Republikaner, die einfach sagen würden, Moment mal, warum? Ja. Und die Frage ist ja, was hat Trump denn getan? Twitter hat ihn ja offiziell rausgeschmissen, weil er angeblich mit seinen Tweets diese Sache am 6. Januar befeuert hat. Aber da ist auch wieder die Frage, er hat mehrmals... Der Vorwurf, den sie ihm gemacht haben, ist nicht, dass er halt irgendwie sagt, wir machen dies, das und jenes, sondern was sie ihm vorgeworfen haben, ist, dass die Sachen, die er sagt, so verstanden werden in irgendwelchen Gruppen, so verstanden werden, dass sie da was machen sollen. Das waren dann so Äußerungen von ihm wie, ich werde nicht zu diesen Feierlichkeiten da Inauguration irgendwie hingehen und so. Das waren die Aussagen von ihm und da haben die dann gemeint, das wird so interpretiert, er ist nicht da, mit anderen Worten, wir können da irgendwie was anstellen, weil er geht ja dann nicht dahin und er ist dann nicht in Gefahr oder irgendwie so. Und das gutes Beispiel fand ich auch, was gesperrt wurde. Bei dieser ganzen 6. Januar-Angelegenheit, der Sturm auf das Kapitol und diese ganzen Sachen, da hatte der Donald Trump ja auch getwittert, dass die Leute sich beruhigen sollen und am besten nicht hingehen sollen. Und das hat Twitter halt auch gesperrt, weil damit hätte er die Leute ja auch aufgestachelt. Geht da nicht hin. Das stachelt die Leute auf, weil, ne, also das ist alles so ein Blödsinn, wie nach welchen Kriterien das da gehandhabt wurde. Es ist schon wirklich Unwunde. Naja. Er hat ja auch die ganzen Leute rausgeschmissen, die das alles gemacht haben und so, ne? Das ist ja so ein zusätzlicher Effekt. Nee, nee, der Musk jetzt, ne? Ja. Der Twitter. Ja, keine Ahnung, die das alles gemacht haben. Also, ja, die sich diese Interpretationen überlegt haben oder so. Ich frage mich ja jetzt auch, was jetzt mit dem Trust and Safety Council ist, weil das war ja diese Geschichte, wo ja vor allen Dingen Jugendschutznet und ganz viele Sachen von der EU und so da drin waren. Jugendschutznet ist ja so ein Ding von sämtlichen Medien. Aufsichten hier, also alle Landesregierungen hängen da halt über Umwege mit drin. Da waren auch die Embleme von denen auf der Webseite von Jugendschutznet. Und die haben ja die Medienaufsicht in Deutschland und die waren ja auch in dem Trust and Safety Council drin. Es würde mich mal interessieren, was damit jetzt ist. Aber ich glaube, die haben auch ihre Arbeit schon lange eingestellt, weil die jetzt abgeschlossen ist. Weil wir jetzt NetzDG ist und irgendwelche Dinge jetzt alle haben. Da habe ich schon lange nichts mehr von gehört. Und das war auch dieses Ding, wo auch die Sarkeesian mit bei war, mit ihrem Feminist Frequency. Ja, Und das also ist er ja hatte so. angekündigt, dass er diese Gremien umbilden lassen will, dass er sich aber weiterhin an länderspezifische Gesetze halten will. Aber was er ja auch gemacht hat, er hat halt die Abteilungsleiter von diesen Abteilungen gefeuert. So als Zeichen. Ja, das waren ja im Endeffekt auch die Leute, die wirklich, sage ich jetzt mal, sehr viel da gemacht haben. Ne? Das war ja die wie Vajayjay Gedi. Das war Head of Legal Policy Trust and Safety Council. Das war ja die, die extrem auch Lobbyismus betrieben hat, dass gewisse politische Personen halt ausgeschlossen werden. Ja, und ja, die halt auch ja, einige komische Schoten von sich gegeben hat in der Vergangenheit und auch diesen ganzen Trend noch mit befeuert hat. Ja, deswegen ist es, er hat schon mal ein Zeichen gesetzt, dass er halt diese richtig Hardcore-Ideologen, die da in den Führungspositionen waren, dass er die halt schon mal ja, zumindest beurlaubt hat. Ne? Ob er sie jetzt wirklich gefeuert hat, weiß man nicht so ganz genau. Kann er ja auch nicht einfach so ohne weiteres machen, da könnten die ja klagen. Ja, also es gibt da wohl sehr großzügige Regelungen. Allein die beiden Obersten teilen sich 100 Millionen Abfindungszahlungen. Ja. Aber warten, wie gesagt, warten wir es erstmal ab. Ne? Das ist jetzt halt auch alles. Ne, innerhalb von ein paar Tagen können da gewisse Sachen geändert werden. Aber alles, was halt an Strukturen ist, die Abteilungen, ja, das dauert halt, es ist halt trotzdem eine große Firma. Twitter ist ein großer Konzern, da dauert eine einige Zeit, bis das umorganisiert Ja, werden kann. ja. Rüdiger schlägt vor, Alex Jones ins Trust and Safety Council zu berufen. Das finde ich gut, dann hat er auch wieder einen Job. Wenn du mal auf Seite 15 dieses wunderbaren Digitalreport vom Else-Frenkel-Brunswick-Institut für Demokratieforschung in Sachsen an der Universität Leipzig scrollst, dann finden wir im unteren Bereich von Seite 15 den Anfang eines Artikels, der da heißt: Ausnahmezustand als Männerfantasie, patriarchale Geschlechterrollen und Krisennarrative von Veronika Kracher sowie Sophie Nissen und Gideon Wenzel. Hier ergeht sich Frau Kracher darüber, dass die Querdenker und die Prepper und die Antifeministen und die Rechten, die wollen alle, dass halt praktisch die Kultur zusammenbricht, damit die ihre persönliche Mad Max-Fantasie ausleben können, weil diese gut zu ihrem Rechtssein passen, weil Selber auch man eine da. blöde Fantasie, wa? Mann. Das ist schon wieder Projektion von der alten Nein, nein, Feministin. nein, Hallo, ich bin Veronika nein. Kracher, marxistische Feministin. Ja, andere Leute, die ich nicht mag, wollen die Gesellschaft scheitern sehen. Verschwörungsnarrative liefern in diesem Zusammenhang zumindest scheinbar Erklärungen für uns bedrohlich und schwer begreifbar wahrgenommene Zustände, Vergleiche Notzun, Lamberti 2020. Ist passiert. Sie zitieren diese Menschen, als wären es Wissenschaftler. Es ist deswegen nicht verwunderlich, dass Verschwörungserzählungen vor allem im Rahmen von Krisen Popularität erfahren. Ja, ganz was Neues. Verschwörungstheorien in Krisen popular. Veronika, wenn du da nicht mal auf was hier stoßen bist, warte mal. Dann geht es um Corona. Bla bla bla, und dass halt die Coronas jetzt sagen, das sind die gleichen, die jetzt einen heißen Herbst herbeisehnen, weil da auch wieder halt das alles ins Wanken kommt und dann kann es passieren, dass sie halt die White Saviors am Ende sind. Und das Gegenbild hierzu ist ein Ideal von Maskulinität, das auf emotionaler Kälte, Härte, Stärke, Kampfbereitschaft, Autorität, Führungsbereitschaft etc. basiert. Ist es auch Diese die? Männlichkeitsvorstellung basiert auf der vehementen Abspaltung und Verachtung alles auch nur ansatzweise weiblich und queer konnotierten, auch bei sich selbst. In der Regel geht das Nacheifern dieser Männlichkeitsideale mit einer brutalen Selbstzurichtung einher. Oh mein Gott, ist das auch, warum die Meloni, wie die heißt, in Italien gewählt wurde? Ja. Ich gehe davon aus. Das ist ja praktisch brutale Selbstzurichtung, was sie da gemacht haben. Also in Italien. Ja. Dann wird ein längerer Absatz halt werden irgendwelche verschwörungstheoretischen Posts aus irgendwelchen Kanälen. Habeck droht, die Energiekrise wird schlimmer als die Energie. Das ist eine Kampfansage als an alle Bürger, weil sowas wird dann rausgesucht, um so zu tun, als wäre das irgendwie für alle genannten Gruppen irgendwie symbolhaft zu nehmen. Ja. Der Mann sieht sich als Endzeitheld, der neue Mann, er ist verweichlicht, er lässt sich impfen und gendert. Für den faschistischen Typus Mann bedeutet die Moderne die permanente Kränkung. Anstatt jene Anerkennung zu erhalten, die ihm vermeintlich aufgrund von Geschlecht und Hautfarbe zusteht, erfährt er Entfremdung von seiner Arbeit und zunehmend Kritik an seiner Vorherrschaft. Der Ausnahmezustand erscheint ihm verlockend, da er sich als starker und stoischer Anti-Held oder gar als Anführer seiner überlebenden Gruppe sehen kann, als eine Figur, die popkulturell regelmäßig in ausgesprochen erfolgreichen Franchises wie Mad Max oder The Walking Dead reproduziert wird, indem gerade von faschistischen Männern regelmäßig falsch interpretierten Film Fight Club schwärmt der Charakter Tyler Durden, Anführer einer männerbündischen Terrororganisation, in einer Zukunft, in der Männer wieder Männer sein können und Elche jagen auf den verwaisten Autobahnen Amerikas. Sie sind nicht mehr verweichlicht durch die moderne Gesellschaft, sondern müssen jeden Tag ihre Stärke aufs Neue beweisen. Ja, ich frage mich da, was mit starken Frauen in Filmen ist, mit Superwoman oder so. Das ist für autoritäre Persönlichkeiten, deren einziger Ausweg aus der Krise die faschistische Heldenfantasie ist, jedoch ungenügend, da es keine narzisstische und identitäre Befriedigung... Was? Da musst du gerade von reden, Veronika Kracher, keine narzisstische und identitäre Befriedigung. Eine Auseinandersetzung mit den regressiven Reaktionen auf die Krise muss deren sozialpsychologische und geschlechtsspezifische Hintergründe mit einbeziehen und hierfür grundlegende Antworten parat haben. Ich übersetze, gibt uns Geld. Gibt uns Posten, gibt uns Macht, damit wir den Unsinn noch 3-4 Mal pro Jahr erzählen können und dafür ein gutes Auskommen haben. Ja, ich finde es auch lustig, dass sie so einen Krempel runterschreiben und oben drüber Fantasie drüber schreiben. Und dann meinen, das wären die anderen Leute mit der Fantasie. Ja, Fight Club, ne? Voll rechts oder was? Ja, vor allem auch das, wofür dieser Männerbund eintritt, ist ja auch gar nicht das, was zum Beispiel Luisa jeden Tag im Fernsehen fordert. Ne? Weniger Kapitalismus und so. Und dafür muss man auch vielleicht härtere Maßnahmen aufziehen, damit das irgendwann kommt. Ne? Versteht ihr ja, ne? Und so. Ja, also das, diese Zeit, Rhetorik die kommt ja schon. Ja, genau, wir haben keine Zeit, die Rhetorik kommt ja schon. Ja. Und irgendwann sprengen sie dann halt die Kuppel von irgendeinem Atomkraftwerk in Frankreich oder so, wer weiß. Und dazu spielen die Pixies Where is my mind? Kann alles passieren. Ihr habt uns zu einer sehr merkwürdigen Zeit in unserem Leben kennengelernt. Tja, ja, aber gut, wir haben ja auch die Retter der Demokratie, ne, wie die Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen. Die sind der Meinungsfreiheit verpflichtet. Ja, deswegen haben die ein KI-Tool, was nach Rechtsverstößen online automatisiert sucht. noch nicht automatisiert Anzeigen erstellt, aber ja. Aber nur nach eindeutigen. Na, ne? Natürlich nur ganz eindeutig, nur das, was halt vorher eingegeben wurde, weil das ist ja eine künstliche Intelligenz, deswegen, also da wird natürlich das Wort wieder falsch benutzt. Das ist im Endeffekt ein Suchraster, wo halt Sachen eingegeben werden und wo halt auch, wenn irgendwelche Sachen gemeldet werden, geflaggt werden, wo dann gesagt wird, okay, das ist tatsächlich relevant und das nicht. Und dann soll durch maschinelles Lernen diese KI quasi lernen, was soll ich anzeigen, was soll ich nicht anzeigen. Ja, Rechtsverstöße im Internet, was sind denn das zum Beispiel? Das sind Sachen, die die Menschenwürde verletzen, die jugendschutzrelevant sind. Natürlich Hass und Hetze im Netze, selbstverständlich. Cybercrime ist das ja quasi. Also jetzt nicht irgendwie irgendwelche Abzocke, irgendwelche Pyramidenschemen oder wonach Geld gefragt wird. Nee, Hass und Hetze. Ne? Irgendwelche Gewaltvideos, Pornografie, Werbung, falsch deklarierte Werbung, ganz wichtig. Ne? Also da hängen Menschenleben dran. Falsche Werbekennzeichen, Impressumsverstöße, Verstöße gegen die journalistisch-redaktionelle Sorgfaltspflicht. Ihr wisst alle, was das heißt, klar. Da gab es im letzten Jahr mehr als 600 angestoßene Verfahren im Jahr 2020 und das reicht denen einfach nicht aus. Und deswegen haben die seit April dieses Jahres ein KI-Tool namens Kiwi im Einsatz. Hatte ich auch schon mal kurz vorgestellt. Aber jetzt haben die erste Ergebnisse und haben das Programm auch ausgeweitet. Das Kiwi steht halt für KI und Vigilare, lateinisch für wachsam sein. Und das ist im Endeffekt ein Tool, was Webseiten auswertet. Ne? Twitter, YouTube, Telegram, vk.ru werden da gescannt, was die Privatpersonen da schreiben und was Firmen schreiben und was andere Vereine schreiben und alles, was halt rechtlich relevant ist, wird dann geflaggt. Und das funktioniert halt im Endeffekt so, es soll automatisch nach potenziellen Rechtsverstößen im Netz suchen und den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Vorarbeitsleistungen zeigen. Also täglich werden mehr als 10.000 Seiten automatisch durchsucht auf den Plattformen, die ich gerade genannt habe. Es wird ein Gefahrenlagenbericht dadurch erstellt, ja, dass man ja sieht, oh Gott, wie viel schlimme Sachen und Hass und Hetze im Netze gibt es und gibt uns mehr Geld. Die trainierten Verstoßkategorien, aber auch die Herkunft eines Verstoßes kann das Tool erkennen. Zum Beispiel weist es aus, auf welchen internationalen Kanälen die Nutzerinnen und Nutzer auf Deutsch angesprochen werden. Ja, wenn die bösen, bösen Leute denken, okay, ich möchte jetzt nicht von den deutschen Behörden überwacht werden, gehen auf ausländische Seiten, die werden auch überwacht. Weil das ist diese Sache ist ja Ländersache. Ne? Deswegen ist das Land NRW halt auch dafür zuständig, wenn auf irgendeiner russischen Webseite jemand aus NRW was postet, einen der eben genannten Rechtsverstöße. Das Tool durchsucht das Internet und weist der jeweiligen Medienanstalt solche Verstöße aus, die in ihre Verantwortung fallen. Der jeweiligen Medienanstalt, ja, das wird nicht nur in Nordrhein-Westfalen genutzt, sondern das Tool wird mittlerweile von allen Bundesländern in Deutschland genutzt, weil man da auch direkt zuordnen kann, ist dafür Bayern zuständig, ist dafür Berlin zuständig, ist dafür Nordrhein-Westfalen zuständig. Ja, das hat sich seit April schon verändert, das nutzen mittlerweile alle. Die Meinungsfreiheit im Netz zu sichern kann nur gelingen, wenn wir Regeln zu ihrem Schutz haben und durchsetzen. Kennen wir ja? Wir zeigen, dass wir diese Aufgabe annehmen und nie besser dafür aufgestellt waren. Der Einsatz künstlicher Intelligenz ermöglicht einer Medienaufsicht, die menschliche Expertise und höchste technologische Standards vereint. Ja, im Endeffekt werden den Leuten, wird es vorsortiert und es wird geflaggt. Wenn da zum Beispiel steht, hier, das ist ein gewaltverherrlichendes Video, dann können die Mitarbeitenden quasi zum Beispiel sagen, okay, bevor ich mir das angucke und auch wirklich checke, ob das wirklich ein Gewaltvideo ist oder sowas, lasse ich mir das verpixeln, weil wenn ich gewaltsame Sachen sehe, das könnte ja meine psychische das könnte meine psychische Gesundheit beeinträchtigen. Wie schützt das Tool die Mitarbeitenden der Medienaufsicht? Bevor sie einen Inhalt öffnen, wissen sie schon, zu welcher Kategorie er wahrscheinlich gehört. Das ist sehr viel angenehmer, als unvermittelt auf ein Enthauptungsvideo oder Missbrauchsfoto zu stoßen. Sie können außerdem festlegen, welche möglicherweise verstörenden Inhalte zunächst unscharf dargestellt werden sollen, was gerade bei Gewaltdarstellungen die psychische Belastung mindern kann. Wir kennen ja die Geschichten von irgendwelchen Leuten, die auch bei Facebook arbeiten, dass die halt sehr hohe Durchschlagszahl haben, oft an Burnout-Syndrom leiden, weil die halt teilweise wirklich harte Sachen zu sehen bekommen. Es ist ja nicht nur immer die Person, die irgendeinen Politiker der Grünen beleidigt, sondern es sind ja auch teilweise echte Sachen, die im Netz an Schildluder getrieben werden und die vielleicht nicht öffentlich den Jugendlichen zugänglich sein sollen. Es ist ja nicht alles total Blödsinn, aber wir wissen alle, wie diese Sachen im Endeffekt ausgenutzt werden. Wir haben mehrere menschliche Prüfungen im Prozess vorgeschaltet. Jeder Verdacht, den das Tool ausweist, wird zunächst von unseren Mitarbeitenden im Monitoring überprüft. Wenn sie den Verdacht bestätigen, wird dies im Tool vermerkt und der Fall an unsere Juristinnen und Juristinnen weitergegeben. Ja, erst dann werden weitere Schritte gegen potenzielle Straftäterinnen oder Straftäter ergriffen. So, und ja, neben kleineren Verbesserungen aus der Nutzungspraxis heraus haben wir selbstverständlich konstant weitere Aufsichtsfelder im Blick. Ja, weil wenn das Tool einmal für die eine Sache funktioniert, warum denn auch nicht andere Sachen? Ne? Natürlich wird immer mit dem Jugendschutz argumentiert, aber wie gesagt, wir wissen alle, wenn so ein System erstmal besteht, da braucht man nur an den Parametern ein bisschen zu schrauben und dann heißt es auf einmal, hups, der hat was gegen die AfD gesagt. Das ist ein böser Böse, der hat was gegen die AfD gesagt, weil wir wissen ja, man kann nichts gegen die AfD sagen, das ist ja Beleidigung und so, das wird sofort gelöscht, wissen wir alle. Wir haben das Ziel, weitere relevante Plattformen in das Tool zu integrieren. Wir arbeiten beispielsweise gerade daran, an Reddit aufzunehmen. Außerdem können wir aktuell noch nicht die Angebote des Konzerns Meta monitoren. Ja, weil Facebook sich dagegen wehrt, weil die sagen, das ist uns unangenehm. Das ist automatisierte Angelegenheit. Wir wollen die Daten dann nicht freiwillig zur Verfügung stellen. Mal gucken, ob Twitter vielleicht bald sagt, das tun wir auch nicht mehr. Wer weiß. Natürlich wäre es aber in unserem Anspruch an die Aufsichtsarbeit auch Angebote wie Facebook oder Instagram im Tool zu haben. Darüber hinaus arbeiten wir auch daran, weitere Aufsichtsfelder wie etwa Werbeverstöße im Tool bearbeiten zu können. Ja, also weil, wie gesagt, schon nach wenigen Wochen Einsatz des KI-Tools schnellten die entdeckten Verstöße in die Höhe. Ach, wer hätte das gedacht? Dadurch konnten die Strafanzeigen zu früheren Vergleichsmonaten verdoppelt werden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da freuen sich die Juristen und die... So das Geschäftsmodell. Ja, tja, das einfach nur, das läuft jetzt halt seit April, wird immer weiter ausgeweitet, wurde schon auf alle anderen Bundesländer ausgeweitet, die benutzen das jetzt auch. Es gibt aus dem Ausland auch Anfragen, dass die ähnliche Sachen nutzen wollen. Es ist alles sehr angenehm und bietet überhaupt gar kein Missbrauchspotenzial. Und natürlich auch, wenn die Menschen davor sitzen, da sind die absolut der Meinungsfreiheit verpflichtet, wie es hier links oben auch steht, ne, und haben gar keine politischen Hintergründe oder sortieren aus nach irgendwelchen ideologischen Befindlichkeiten, was jetzt gefleckt werden soll oder nicht. Ne, und das hat auch überhaupt gar keinen Einfluss darauf, wie die KI dann automatisiert die Sachen auswertet. Und natürlich ist es auch überhaupt gar nicht geplant, das irgendwann weiter zu automatisieren, dass wenn man sagt, die KI hat jetzt genug gelernt, jetzt kriegt die ihren Gesellenbrief und kann die Sachen direkt an die Strafverfolgungsbehörden weiterschicken, ohne dass ein Mensch drüber gucken muss, weil das wäre ja Zeitverschwendung und das wäre ja auch eine psychische Belastung für die Leute. Ich meine, wenn das eindeutig Hass und Hetze im Netze ist, dann braucht sich das doch kein armer Mensch mehr anzugucken, der wird doch nur psychisch dadurch belastet. Ja, also wir sind da auf einem guten Weg, wie ihr merkt, ne, und das ist die KI, das ist die künstliche Intelligenz, was kann da schon schiefgehen? Ne? Glaubt einfach dran. Ja. Ist schon schön. Jetzt verstehe ich es sehr. Die freuen sich. Juhu. Ach ja, und bestimmte Webseiten sind natürlich von denen ausgenommen. Ich sag jetzt mal so Sachen wie, okay, Yad Vashem, Erster Weltkrieg.bundesarchiv.de, klar, da würde ja halt gewisses Bildmaterial gefunden werden, was halt irgendwie, irgendwelche Symbole beinhaltet, die halt verboten sind. Deutsches Obst und Gemüse.de ist auch ausgenommen, weil da gibt es halt auch Sachen, die als Hass und Hetze falsch interpretiert werden können. Rettet das Huhn.de, ne, Gewalt gegen Tiere zählt ja auch rein, ne, und die haben ja irgendwelche Abschreckungsvideos, was so an Grausamkeiten passiert. Tagesschau.de, ja, da gibt es natürlich gar kein Potenzial, dass da irgendwie die Leute gegen journalistisch-redaktionelle Sorgfaltspflichten verstößen würden, wissen wir ja aus der Erfahrung. Nein. Natürlich, unsere Freunde der Amadeo-Antonio-Stiftung sind auch ausgenommen, selbstverständlich. Der Dan hat das schon gefragt, ob links unten in die Media auch auf der Liste der Ausgenommenen steht. Ja, also diese Whitelist, die wurde per Anfrage rausgegeben. Überfragt den Staat. Allerdings ist die nicht vollständig, weil gegen diverse Webseiten halt Ermittlungsverfahren laufen und das darf dann natürlich im Sinne des Datenschutzes nicht kommuniziert werden. Ist klar, weil die sind ja der Meinungsfreiheit verpflichtet und dem Rechtsstaat verpflichtet. Wem sonst auch? Ne? Also funktioniert alles sehr gut. Erfreut einen. Ja, kennt ihr Googles Mammon? Moment noch, bevor wir zum nächsten gehen. Ich glaube, Mammon hatte zwei, drei Fragen schon zwischendurch, die ich auch akustisch nicht verstanden habe. Also okay, Verzeihung, ja bitte. Ja, ich hatte mich vorhin dafür interessiert, wie viele das denn geworden sind. Aber du hast ja dann gesagt, verdoppelt. Ja, von 600, glaube ich, waren es vorher. Dann wahrscheinlich auf 1200 roundabout. Ja, das wollte ich wissen, genau. Okay. Ja, ich gehe da, also 600 war letztes Jahr, was sie halt auch strafrechtlich relevant durchgebracht haben. Was sie tatsächlich für Sachen flaggen und welche Sachen noch nicht abgeschlossen sind oder sowas, ist natürlich eine höhere Dunkelziffer, sage ich jetzt mal. Nur für 600 Fälle würde sich dieses Tool ja nicht wirklich lohnen. Und nochmal, hier geht es nur um Nordrhein-Westfalen. Es gibt ja auch noch weitere Bundesländer. Das war jetzt nur auf Nordrhein-Westfalen bezogen. Ja. Jeder, der sich traut, noch etwas Kritisches zu sagen, mit in Verbindung mit einem vielleicht nicht ganz astreinen Wort oder so. Er muss sich aber warm anziehen momentan in Deutschland, ne? Mann. Schwach ist das eigentlich, ne? Das ist so von den Mächtigen sozusagen, ne? Dass nicht mal ein bisschen Sprache durchgehen lassen können. Naja. Tja, und die Plattformen selber müssen das ja auch machen. Weil wenn beispielsweise die Landesmedienanstalt jetzt was findet und sieht, okay, ihr habt das aber nicht gelöscht, dann können die ja eine Strafzahlung auch gegen Plattformen veranlassen. Deswegen haben die ja auch in unternehmensinterne Sachen, die auch solche Prozesse, denke ich mal, haben. Die nennen sie vielleicht nicht künstliche Intelligenz oder teilweise schon. Hier haben wir was von Google. Googles Mom. Ihr kennt ja schon Googles Mutter. Das ist ein automatisiertes Tool, was die verschiedene Suchergebnisse und vor allem diese Snippets, ne, wenn ihr eine Frage eingibt, keine Ahnung, wie, was ist sonst irgendwie, was ist heute für ein Tag oder so, dann kriegt ihr so, neben den Suchergebnissen kriegt ihr auch so Sachen, die ihr so aufklappen könnt, das sind ja die sogenannten Snippets und damit in diesen Snippets nicht Hass und Hetze oder Desinformation vorkommt, hat Google seit Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres dieses sogenannte MAM-System drin. Ich habe jetzt vergessen, wofür MAM steht, ist auch eine Abkürzung mal wieder. Damit die Antworten verlässlicher werden, werden sie von Google Mom geprüft. Sie werden mit Informationen von Websites abgeglichen, die Google als qualitativ hochwertig einstuft. Wer wird das wohl sein? Geprüft wird, ob es einen allgemeinen Konsens unter diesen qualitativ hochwertigen Webseiten gibt. Und wenn unterschiedliche Wörter oder Konzepte genutzt werden, um denselben Sachverhalt zu beschreiben von diesen autoritativen Quellen, so nenne ich es jetzt einfach mal, das war ja der vorige Begriff, aber vielleicht war autoritativ dann zu autoritär. So. Dann gibt es ja auch diese About the Result Kontextsachen, die werden von diesem Google Mom System auch erstellt. Ne, da kann man sich anzeigen lassen, aufgeführt wird neben dem Alter des Ergebnisses sowohl die eigene Beschreibung des Mediums, wie auch Fremdbeschreibung. Ja, also es kann ja sein, dass eine Website sagt, wir sind absolut seriöser Journalismus und da steht auf Wikipedia, das ist Hass und Hetze im Netze. Und dann wird das halt natürlich in Kontext gestellt, ne, weil ja muss ja umfangreich erklärt sein. Ne. Google will auch zeigen, wie weit die Quelle verbreitet ist, seit wann sie bei Google indexiert ist und Bewertungen und Suchergebnisse zur Quelle selbst werden auch Teil der Erweiterung zukünftig sein. Das Thema ist wichtig, nicht nur für Suchergebnisse generell, sondern halt auch für alles, was mit Werbung auf YouTube zu tun hat. SEO-Optimierung muss halt auf dieses Google-Mom-System angepasst werden. Und wer schraubt dann an den Schrauben? Der schöne Trust and Safety Council von Google. Mhm. Und Google arbeitet dort mit Initiativen und Organisationen zusammen, die sich in Europa und den USA für mehr Medienkompetenz einsetzen und beispielsweise Weiterbildungen anbieten. Zwinker, zwinker. Wer aber die machen das per Algorithmus, nicht mit irgendwie Leuten, Mitarbeitern oder so, ja. Weil ich meine, sowas zu programmieren ist ja sicher auch nicht ohne. Das läuft, bei Google läuft das nur über den Algorithmus. Jo, das ist doof irgendwie, weiß ich nicht. Das kann nicht überhaupt sein. Ja, und die Parameter werden halt von diesen Trust and Safety Councils in Einbeziehung von den Initiativen und Organisationen, die sich für mehr Medienkompetenz einsetzen und Weiterbildung anbieten, zwinker, zwinker, eingestellt. Wer wird das wohl sein? In Deutschland? Ja, ne? Hate-Aid, sag ich mal. Antonio-Amadeo-Stiftung. Ja. Die üblichen Verdächtigen halt. Die bieten bestimmt demnächst auch die Kameras von Nikon und Leica an, die Anti-Fake-News-Kameras, die angeblich produzieren wollen. Ja, der Clou dabei ist angeblich eine nicht löschbare Kategorie in den Metadaten, die da irgendwie auf den Bildern, bei den Bildern hinterlegt sind. Und inwieweit das dann wirklich nicht löschbar ist, weiß ich nicht ganz genau. Haben sie sich sicher was einfallen lassen, dass es schwierig ist. Ja, insofern, ist oder so. dass sie das irgendwie auf die Cloud laden wollen oder so. Ne? Also die wollen das ja irgendwie dann abgleichen mit irgendwas auf einer Cloud, was man natürlich auch überhaupt nicht verändern kann. Ne? Ja, aber das... Kannst du dann nachher ein Bild, was du geschossen hast, wo du sagst, so ja, hier irgendwas... Und kann ich auch beweisen, weil das ist ja mit der tollen von Adobe ist das wohl diese... Geschichte und dann ändern die das nachher auf ihrer Cloud ab und dann kannst du es nicht mehr beweisen, dass es original ist. Dann sagen die, nö, es passt nicht. Fingerabdruck ist nicht valide, ist doch nicht passiert. Könnte man da nicht die Blockchain hinzunehmen? Ich weiß es nicht. Ja, das wird auf der Cloud wahrscheinlich dann irgendwie passieren, ja, aber ja, keine Ahnung, und ich weiß auch nicht genau, weil sie sagen halt Fake News und im Zusammenhang mit irgendwelchen Bildern, aber das ist wirklich Bilder jetzt durch Zubringen von neuen Dingen oder so. Es gibt auch andere Möglichkeiten, ein Bild zu manipulieren, dass es eine andere Aussage hat, indem man irgendwelche Dinge auslässt oder so. Also andere Dinge als irgendwas dazu zu packen. Ne? Ja. Und wenn das jetzt einfach nur anders ausgeschnitten wird, das Bild, dann können die Metadaten ja gerne weiter so sein. Ne? Also, was soll das dann sagen? Also, das ist vielleicht nur der Versuch, bei so einem Hype-Wort mit aufzuspringen. Ja, genau. Wie können wir das den Leuten irgendwie verkaufen, dass wir hier unseren Cloud-Dienst benutzen gegen Geld? Ja. Ach ja, Kampf gegen Fake News. Und ich glaube, sie hatten ja auch geschrieben, dass es auch irgendwie eine Initiative von oder sich irgendwelche Adobe-Initiative. Bereitsteller da irgendwie drüber freuen. Also ja, hier Umsetzung von Microsoft und Nvidia Unterstützung gesichert. Also, ja. Neben zahlreichen Nachrichtenagenturen, genau, das dachte ich mir, ja. Und doch ja, es gibt da schon gesellschaftliche Randgruppen, die davon profitieren können, wenn du zum Beispiel nachweisen kannst, dass du bestimmte Fotos um 16 Uhr am gleichen Tag in Altschauerberg gemacht hast. Oder so. Aber ich glaube, ich sehe da keine große Fake Gemeinde News für den damit Kram. Nicht gebaut. Oh. Diese Sendung hat zu viel Lobo, ich merke das schon. Der Dr. Wiley in Spee. Ja, ich dachte mir, ich bringe den mal mit. Ich glaube, das Komische ist, habe ich von dem Lobo noch nicht gelesen. Hey, das ist auch mal wieder ziemlich Rotwein geschwängert, der Artikel. Hast du den Eindruck? Mutmaßlich. Er labert und labert und labert darüber, dass er im Prinzip mit seinem Kind im Kinderwagen über ein Kopfsteinpflaster gehen musste, als er zu irgendeiner Kultureinrichtung wollte oder so. Obwohl da stand, dass es einfach zugänglich ist, auch für Behinderte und so weiter. Und ach ja, das ist irgendwie, und daraus schließt er dann auf Rassismus in der Gesellschaft und ich kann ja mal gucken, ob ich... Was? Weil die Kinder eine Rasse sind, oder was? Auf, nee, er wendet das quasi an und meint dann so, also er hat das irgendwie gepostet auf Social Media und es gibt dann natürlich die Schlaumeier, die irgendwie sagen so, ja, der dumme Lobo hier, der soll halt mit seinem Kinderwagen nicht aufs Kopfsteinpflaster da gehen und er regt sich auch darüber auf, dass sie dann irgendwie geschrieben haben so, ja, typisch Prenzlauer Berg, Väter hier irgendwie, kennt man ja, und so ein Zeug halt, ne? Und er meint dann halt so, das ist ja kein Problem, da kann ich auch Geld mit verdienen, dass ich mich über die Leute lustig mache, zum Beispiel, wenn ich hier so eine Kolumne Das ist schreibe, Blödsinn, ne? hahaha. Aber er wendet Jo. das dann halt wieder an auf, aber ich habe ja dieses Privileg, aber andere Leute haben das ja nicht, wenn sie dann irgendwie als Vertreter, also wenn sich irgendwelche Juden dann äußern müssen zu allem, was Israel irgendwie macht, oder wenn irgendwelche Schwarzen irgendwie da mit reingezogen werden in dies, das, jenes, und die kriegen dann rassistische Shitstorms, weil bei denen ist das dann quasi so wie die Leute, die jetzt ihm reflexartig irgendwie schreiben, hier diese dummen Prenzlauer Berg, Mütter, Väter, wie auch immer. Er meint, dass es genauso auch Leute gibt, die irgendwie den Schwarzen von früh bis spät irgendwie schreiben. Ja, typisch diese Ja, blöden Schwarzen ja. hier. Aber Aber ja, es ist ob das ebenso natürlich wirklich so klar. ist, das weiß er natürlich alles überhaupt Ja, gar hier nicht, berichtet er aber vor allen Dingen über er. sein angebliches Auftreten im Mechanismus in sozialen Medien. Es geht um einen Effekt namens Personifikation, meint er. Bekanntere Menschen im Netz werden fast egal, worüber sie sich äußern, nicht als Person betrachtet, sondern in erster Linie als Symbol. Für einen, das Ja, halte ich schon wer für will das? Quatsch. Das halte ich für total Quatsch. Ne? Für eine Gruppe, für eine politische Richtung, für eine bestimmte Verhaltensweise, für was auch immer. Ja, er dann für einen Prenzlauer Papa oder sowas. Aber mal ganz kurz zu diesem Faktischen, was er da auch hat mit seinem Kind. Ne? Das Kind ist 2 Monate alt. Ja, das kann man auch noch mal eben kurz tragen oder so. Ja, das muss man ja nicht im Kinderwagen darüber schuckern, über das Ja, im Kopfsteinpflaster. Endeffekt nimmt er diese Story ja nur zum Anlass, um irgendwie zu behaupten, dass es halt Leute gibt, die in sozialen Netzwerken einfach nur da drauf, also quasi egal, was irgendwelche Leute sagen, immer dann sich da irgendwie drüber aufregen. Und die sind natürlich nur aus einem bestimmten Lager, ne? Und es gibt auch nicht, ja, diese ganzen Leute, die sich von früh bis spät, und da, wir hatten ja diese Zahlen auch von der letzten Bundestagswahl. Wer hat da den meisten Hass abgekriegt? Hier der Dingenskirchen von der CDU. Ja, am Weiß schon gar Torwas, nicht mehr, ne? wie er hieß. Nee, hier Hier. der Kandidat. Ich Ach so, wollte, der Laschet, ja. ja, ich wollte gerade Lauterbach sagen, aber nee, Laschet, ja. Genau. Und ja. Ne, und das ist ja auch jetzt nicht auf einem hohen Niveau, dass da irgendwie was richtig kritisiert wird. Oder auch mit Christian Lindner oder so. Das meiste, was die Leute hören, irgendwelche dämlichen Talking Points. Und wenn du dir da mal unter irgendwas, was der kann auch posten, hier irgendwie, keine Ahnung, ich war gerade bei Borussia Dortmund oder wo er da ins Stadion geht oder so. Da steht auch 50 mal drunter, was mit 9-Euro-Ticket, scheiß Porsche-Fahrer. Bäh. Ja, kann man nochmal hinnehmen, dass das so ist, Ne, ne? das hat Aber auch nichts mit dem zu tun, was da irgendwie gesagt wird oder so. diese Logik, ne? Sag mal erstmal, Mars. Ich würde gerne noch diesen einen Satz zitieren aus dem Artikel, den ich mir inzwischen Ja. hier aufgerufen habe, weil ich, also, aber es ist ebenso klar, dass alternativlose Pflastersteine eine Reihe von Menschen diskriminieren. Ja, die Kinder, die Pflastersteine sind oben auch Kinderwagen abweisend oder so. Ja, ich meine, Also aber ist er meinte Quatsch, auch ne? eher mit den Rollstühlen dann und so. Ich glaube, ich habe Kinderwagen irgendwas feindlich. Ey, geschrieben. hat der Mann Rollstuhlfahrer gefragt, ob das ein Problem ist, Also ich würde bevor er mal was vom tippen, Zaun gebrochen hat? also ich würde mal tippen, also er schreibt ja hier auch, wo das da war. Das ist irgendwo so eine alte Brauerei irgendwie. Also wenn wir irgendwelche Agenten in Berlin haben, vielleicht mal vorbeischauen und gucken, ob Pfefferberg ist es eventuell wahrscheinlich. der vernünftig geteerte Gehweg daneben von der Lobo einfach wegignoriert wurde Hätte oder ich auch so, auf gedacht. den sich das Schild mit dem Barrierefreien vielleicht eigentlich bezog. Keine Ahnung. Ja, Ja, möglicherweise. aber Ja, das ist auch, man kann durchaus, glaube ich, mit einem Rollstuhl über Kopfsteinpflaster fahren. Also, das ist vielleicht ein bisschen anstrengender, nicht so angenehm. Vielleicht ist ja. einfach jemand so nett und hilft. Ja. Keine Ahnung, aber, Ja, also. keine Ja, aber wie war diese Ahnung. Ich weiß nicht, ob Symbollogik? so Ja, tun, ich weiß, ob da als jemand so nett sei ist das und und hilft, dich über Kopfsteinpflaster das Kopfsteinpflaster Lava. da zu schieben, weiß ich auch nicht, ob das so angenehm ist. Keine Ahnung. Also der Also. Effekt mit den Symbolen, das meint er, ist bei ihm sehr belustigend, weil er so privilegiert ist. Für andere marginalisierte Menschen aber kann er geradezu vernichtend wirken. Ja, Doppelpunkt. vernichtend. Dann wird eine schwarze Frau zur Verantwortlichen für alle schwarzen Menschen gemacht. Ein Jude wird zum Verantwortlichen für alle Jüdinnen und Juden, so wie natürlich Israel gemacht. Da habe ich mich gefragt, für was denn jetzt? Was haben die denn gemacht, die Juden so? Ja, er meint ja ganz Und so weiter. reflektiv halt zu irgendwelchen Dingen halt, Das ne? sei auf jeden Fall rassistisch, meinte er, und antisemitisch sowieso. Es ist eigentlich geradezu die Definition von Stereotypen, von Vorurteilen. Zwar können viele Menschen unter Vorurteilen oder unfairen Zuschreibungen leiden, aber bei marginalisierten Menschen können Vorurteile töten. Und dann habe ich gedacht, meine Güte, nee, wirklich, leg doch mal den Rotwein weg oder so. Ja, er bezieht Quatsch, das ey. Halt von seiner Sache, wo er da meint, dass die Leute nur reflexartig sind. Und er meint halt, dass das bei den anderen halt immer genauso läuft. Und er weiß das natürlich überhaupt gar nicht, Nee. weil er ist ja nicht die anderen Leute, aber er nimmt das einfach an. Ja, und dann ist das alles auch entstanden, da, weil die Leute so nicht nachdenken, die dann irgendwie das planen und das gestalten und so weiter. Die sind alle überhaupt nicht nachdenklich, die denken gar nicht an Kinder und an Behinderte, obwohl sie das dann schreiben und behaupten und so, ja. Wo ich mir denke, ja, die werden schon lange genug zusammengesessen haben, um irgendwie einen Mittelweg zu finden zwischen begehbar und historisch noch erkennbar oder so, weißt du? Das ist vielleicht das Kopfsteinpflaster dann die paar Meter. Dass wir da so einen Kompromiss geschlossen haben, das muss nicht alles irgendwie gedankenlos sein. Ja, Vorurteile von Herrn Lobo an der Stelle. Ne? Fand ich immer ganz schön schwach, den Artikel, auf jeden Fall sehr lang war. Also, er erklärt und erklärt und erklärt, bis man nichts mehr verstanden hat. Ja, das war auch von dir hier, das war der Herr vom WDR, der. Genau, sehe ich gerade. Der 100.000 Euro im Jahr bekommt. Und alle Sachen, die er einreicht, werden nicht genommen. Und er hat jetzt geklagt wegen Nichtbeschäftigung. Ja, genau. Er hat allerdings wohl auch ein paar komische Flaws in der Vergangenheit gehabt, die echt ein bisschen komisch waren. Also, dass er da so Sachen gesagt hat, wo sich alle wirklich auch im Kopf gekratzt haben. Irgendwas verglichen mit dem Holocaust oder so zum Beispiel. Hä? Nee, das habe ich hier nicht drin gelesen. Habe ich gelesen, ja, steht da nicht, wenn ich war das anders, muss, war anders drüber gelesen, ja. Okay. Genau. Aber inwieweit das stimmt oder nicht stimmt, weiß ich nicht. Und faktisch ist ja so, dass er irgendwie, ja, ich kriege ja keine Aufträge, ne? Der schlägt immer Themen vor und dann werden die mir nicht genommen. Was mit Klimawandel hat er doch, glaube ich, irgendwie gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, er ist angeblich Klimaexperte, Klima und noch irgendwas Experte. Ja, macht jetzt aber seit 3 Jahren oder so, hat er faktisch keine Aufträge mehr. Wenn er da irgendwie kritisch darüber berichtet, tun habe ich und das auch nicht. Der Monitor-Redaktionsleiter Georg Restle bestätigt auf Anfrage von Korrektiv und dem Kölner Stadtanzeiger, dass er gerne mit Döschner zusammengearbeitet hätte. Ich persönlich habe Jürgen Döschner stets als einen hochprofessionellen und mutigen Kollegen kennengelernt, der sich traute, sich mit den Mächtigen im Lande anzulegen. Klar, dass bei Bayer RWE oder der Landesregierung nicht immer gern gesehen wurde. Also das ist hier die Verschwörungstheorie von Herrn Restle. Ja, ein bisschen. Dann ist der vielleicht auch in etwa, was von dem dann zu erwarten ist, wenn Herr Restle den ganz großartig findet. Naja, auf jeden Fall ein ganz interessanter Rechtsfall sozusagen, Rechtsstreit. Ja, sehen, eigentlich, also ich meine, wenn sie mit dem dann nicht mehr zusammenkommen, dann, ja, also ich finde es halt krass, dass man so jemanden dann 100.000 Euro im Jahr bezahlt fürs Nichtstun im Endeffekt. Also gut, ich meine, er tut ja was, der, wenn er Sachen natürlich einreicht, die nicht genommen werden, aber ich meine, also, es ist ja immer noch das Gebührengeld, ne? Ja, und vorher hieß es, wäre irgendwie programmprägend gewesen oder so vom WDR. Also, ein Zugpferd oder so mit seinen Dokus oder was er da gemacht hat. Ja, ist ganz komisch. Also. Ja. Ja, ich bin gespannt, was der WDR teilte dazu auf Anfrage mit, ob Beitragsangebote einzelner Redakteur Doppelpunkt:innen berücksichtigt werden oder nicht, liegt allein immer im Messen der jeweils abnehmenden Programmbereiche. Wenn ich das schon wieder lese mit diesem dämlichen Gender hier dazwischen. Ja, eine vernünftige Begründung gibt es aber nicht. Ne? Ja, der Jan Fleischhauer, der hat sich hier nochmal geäußert zu, hatten wir letzte Woche schon, dem Herrn Caron und das ist auch Jan, glaube ich, ne? Ja. Und der hat ja das mit dem Shithole-Country hier Somalia geschrieben, wo dann Frau Kuhnke kam und gemeint hat, hier RBB, hier euer Mitarbeiter, redet hier irgendwie was haltet ihr denn davon? Und der Fleischhauer wirft den vom RBB jetzt halt vor, dass sie ein Shithole-Sender werden, der da ja, meint, er müsste diesen Leuten da irgendwie recht geben. Und hier sind auch ein paar Insider drin. Also er sagt ja, dass der Herr Caron auch per SMS irgendwie mit der verantwortlichen Redakteurin da wohl kommuniziert hätte, dass er hofft, dass sie ihm den Rücken da frei halten. Und da gab es keine Antwort. Stattdessen haben sie sich halt öffentlich geäußert und gemeint, ja, wir prüfen hier irgendwie Sachen und Fleischhauer schreibt ja ganz lustig, kurz vor Mitternacht zu einem Zeitpunkt, an dem andere schon zu müde oder zu betrunken sind, um sich noch öffentlich zu äußern, meinte sich schließlich Autorin Jasmina Kuhnke in Klammern 138.000 Follower. Alter Schwede, ey. Direkt an den Sender, für den Karan arbeitet. Hallo, ARD, Presse und so weiter. Das hatten wir letzte Woche. Ja, so. Und dann sagt er noch, was in Somalia so los ist. Ja, das ist halt irgendwie einfach auch stimmt, ne? Dass es ein Shithole ist sozusagen, dass da schon was dran ist irgendwie. Aber ich habe noch gedacht, das ist doch auch irgendwie eine Und dann redet er Nebelkerze, noch über diese die Schattenwelt in Berlin, was wohl auch eine ganz vernünftige Sache da sein soll im RBB. Das ist ja dieses Format, was er da für so eine Produktionsfirma da macht. so. Am Und dann gibt es interessantesten, ja auch also eine am neue Staffel von. wichtigsten an dem ganzen Artikel finde ich eigentlich halt diesen Hinweis auch mal für den Mainstream, auch mal in einem großen Blatt, dass es sich halt um eine klitzekleine Gruppe handelt im Endeffekt. Ja, Das genau, ist es immer ist die hier am gleichen Ende, sagt er Arschgeigen. dann. Genau, Ja, dass es stimmt, auch das war ganz Carbon gut für den liegt. Fleischhauer, ne? Die Ja. Bedrohung für die Meinungsfreiheit geht nicht von Aktivisten wie Jasmina Kuhnke aus, die öffentlich mit ihrer Zeit nichts Besseres anzufangen wissen, als bis tief in die Nacht vermeintliche Feinde auszugraben und anzuzählen. Die wahren Totengräber der Meinungsfreiheit sind Leute an den Schalthebeln, die aus Bequemlichkeit oder Opportunismus nachgeben. In vielen Chefredaktionen und Programme tagen, denken sie, dass es den Aufruhr dämpft, wenn sie den Krawallmachern entgegenkommen. Interessanterweise tritt meist das Gegenteil ein. Je mehr man Verständnis zeigt, desto eher fühlen sich auf der anderen Seite Nicht. ermuntert, nachzulegen. Diese Leute geben erst Ruhe, wenn das Opfer am Boden liegt und nicht mehr zuckt. Und wenn sie sich zu ihrer Überraschung ignoriert werden, dann fällt ihnen außer einem großen Lamento nicht mehr viel ein. Auch das ist schnell vorbei. Es sind ja, wie gesagt, nur 30 bis 40 Leute. Das finde ich echt einen wichtigen Satz. Das ist Also, weil drin. man darf nicht unterschätzen, dass das halt deutlich mehr gelesen wird als Twitter noch leider in Ja, Deutschland. wobei ich aber halt auch Oder von befürchte, und ich Leuten weiß nicht so gelesen wird, ganz, ob Herrn eher die. Fleischauer das klar ist, weil er ja da als Kolumnist wahrscheinlich ein bisschen eine Sonderrolle hat in so einer Redaktion. Aber also wenn ich da so an so Erfahrungswerte von der Barry Weiss oder so denke, dann glaube ich halt, dass es so für die normalen Redakteure, die da Tagesgeschäft machen und Artikel schreiben und Recherchen hier ja, machen, dann, dass die da schon sich viel rechtfertigen müssen. Also ich erinnere nur an diese ganze Geschichte mit der Bild-Zeitung und wir stehen fest an der Seite der Queer-Community und solche Geschichten. Die haben ja die Leute auch in ihrem eigenen Laden, die da Druck aufbauen. Na? Also das sind ja nicht nur Leute von außen. Ich glaube, das gibt's Ja, das auch stimmt. Aber ich da. glaube Ne? trotzdem, die ganze Diskussion ist hauptsächlich angestoßen worden, um von der eigentlichen Sache in Ludwigsburg abzulenken. Und so ein Fleischhauer, der ist halt Kolumnist und klar, der kann dann halt auch irgendwann Probleme kriegen, aber dann zieht er halt weiter zu wem anders, der ihm Geld für seine Artikel gibt. Ne? Also das ist, glaube ich, nochmal ein bisschen was anderes. Ich glaube halt, dass das nicht nur Ja, von das ist auch außen kommt, richtig. von den 30 bis 40 Leuten, sondern dass da auch diverse dann in so einem Laden, gerade wie im RBB, dann da irgendwie stehen und sagen so, ja, hier, das ist aber, glaube ich, das ist total rassistisch hier. Oder so, ne? Ja, beim RBW kann das dann auch sein. Jo. Ja, es ist diese Zeit im Jahr, die OMG. jedes Jahr kommt. Gamer of the Gate. Menschen, die sich als Gamer identifizieren, sind anfälliger für rassistisches und sexistisches Benehmen. Eine Studie von Vice. Von Weiß, Von das Weiß sollte selber euch studiert eigentlich schon oder alles sagen, dass der was? Artikel von Weiß ist. Ja, englisches Wort für Laster, ne? Wohlgemerkt. Achso. Also, wir haben hier eine Studie. Wenn du in den ersten Dings Absatz scrollst, kannst du mal auf den Link klicken, vielleicht, der Take This heißt, wenn das hier geht. Oder ist das schon der zweite? Noch ein Stück drunter. Okay. Nee, da sind die Links da nicht drin oder so. Keine Ahnung. Na, auf jeden Fall heißt der Laden, aus dem die Studie kommt, beziehungsweise einer der Autoren kommt, heißt Take This, und das habe ich mir dann natürlich mal angeguckt. Da wäre der Link, aber da ist keiner in der Archivversion. Egal. Ich habe mir die Seite mal angeguckt. Du kannst auch einfach takethis.org vielleicht, aber. Support Community Mental Wellness steht da. Dann kann man unten mal bei den Leuten gucken, die das finanziell unterstützen. Und dann sehen wir relativ schnell die großen Namen. Bethesda, Child's Play, die Entertainment Software Association, Ubisoft, Xbox etc. pp. Das ist ganz unten. Also da haben wir die Leute, die diesen Laden finanzieren. Und wenn du jetzt wieder ein bisschen hoch gehst, haben wir Upcoming Events, und dann gibt es dann Identity and Gaming Panel Series, Trans Identity and Mental Health, Finding a Good Fit in a Therapist, Extremism, Identity Fusion and Gaming Cultures. Das ist der Artikel, auf den sich der Weißartikel, der, ja, oder die Studie, auf die sich der Weißartikel bezieht. Ja, also wenn man das hier durchguckt, diese Lobbyorganisation ist voll auf woker Welle. Ja, wird von der Industrie finanziert und versenkt ihr Gift immer tiefer wahrscheinlich in den ganzen Komplex. Das ist mir nicht immer schon so scheiße. Also sicher gibt es da auch Ansätze, die sinnvoll sind, Menschen helfen mit mentalen Problemen etc. pp. Okay, aber ich wette, ein Haufen von dem Kram ist halt the current thing and the message. Na, ich gucke nur gerade, ob wir irgendwelche von den Nasen hier kennen. Nee, erstmal bisher hätte ich niemanden gesehen. Ach doch, da guck mal, Kate Edwards. Global Game Jam. Ja. Die Dame, die während Gamergate schon verdächtigt wurde, diverse nicht ganz saubere Verbindungen geknüpft zu haben. Okay. Keine weiteren Fragen, euer Ehren, die Zeugen gehören Ihnen. Die Forscher haben herausgefunden, dass Orte wie Steam und Discord populäre Orte sind für White Supremacists. Steam und Discord. Also das eine ist ein Laden, der verkauft Spiele, und das andere ist irgendwie eine Plattform, auf der sich jeder sein eigenes Ding machen kann. Kann es vielleicht sein, dass sich da alle Leute treffen, die irgendwie technikaffin sind, und dass das gar nichts damit zu tun hat, aber naja, egal. Und die Industrie, die verändert sich und alles ist super, und für manche ist Gamer jemand, der am PC spielt, für andere ist das nur jemand, der kompetitiv Multiplayer-Spiele spielt. Und wenn du auf Easy spielst, bist du kein Gamer und so weiter und so fort. Diese Bezeichnung kann exklusiv, ja, halt ausschließend für exkludierend für viele sein, bla bla bla. Bla. Nur Ultraviolence zählt. Ultraviolence. Und ja, und dann reden die hier über Identitätsfusionen. Also, das war mir alles ein bisschen zu so. Ja, aber dann gibt es halt noch die Bösen, die halt irgendwie mit dem Spiel was anderes in ihrem Leben ausgleichen, wo sie nichts haben, und deswegen sind sie da irgendwie. Und da können sie halt daran geraten, dass sie in Toxizität und Hasssprache eingeführt werden. Und manche könnten sogar verführt werden zu extremistischen Ideen, und das führt sie auf den Pfad zur Radikalisierung. Das passiert in Videospielen offensichtlich nicht in, keine Ahnung, religiösen Orten oder in Schnellroda oder so. Nee, das passiert in Videospielen. Ist schon klar, weiß. Ja, und dann sagen sie, sie haben sich auf Call of Duty und Minecraft beschränkt, um ihre Studie zu machen. Habe ich schon gedacht, ja, okay, können wir dann, auch wenn sie nicht von weiß wäre, könnten wir sie in die Tonne tun, aber gut. Und natürlich glaubt die Forscherin, dass Spiele wunderbare Orte sind und sie haben mehr positive Dinge anzubieten als negative Dinge. Und wir müssen darüber ein Gespräch führen und dass die benutzt werden, um die Sachen besser zu machen, weil wir sprechen nicht darüber und deswegen können wir daran nichts ändern. Und wir müssen halt darüber sprechen, dass die Spiele halt helfen, den besseren Menschen zu erschaffen. Also das habe ich jetzt, das am Ende habe ich erfunden, aber im Endeffekt. Ja, danke, weiß. Glaubt nichts. Glaubt einfach gar nichts, was auf dieser Seite steht. Wenn ich das als Veteran von Gamergate so sagen darf. Ich habe dafür aber zu Tech-News abgeschrieben. Die waren okay. So, jetzt kommen wir gleich zum nächsten Unsinn, nämlich hier Call of Duty. Wo ist denn? Ach, meine Maus spinnt. Moment. Meta. Ist nur übertrieben. Call of Duty, genau. Es gibt ja einen neuen Teil. Man hört erstaunlich Positives, vor allem über die Singleplayer-Kampagne und die Bilder, die ich mir bisher angeguckt habe. Ich war ja im August in Zandvoort und habe ich einen Abstecher nach Amsterdam gemacht, um mal in die Stadt zu kommen. Und ich war lustigerweise genau an dem Ort, an dem eine kurze Mission in Call of Duty spielt, die habe ich mir angeguckt. Und nicht nur ich, sondern auch alle anderen Kommentatoren, die da schon mal waren, hatten die Kiefer auf dem Boden, weil das sieht so echt aus und das ist so 1:1 nachgebildet da, dass du echt das Gefühl hast, du läufst da durch die Straße. Also hat mir gefallen. Und wie gesagt, es wird behauptet, man würde hier ein Stück weg von diesem Jerry Bruckheimer-Stil gehen, zurück wieder zu so Sachen wie dem ersten Modern Warfare 2, wo eher so kleinere und dafür umso bösere Sachen passiert sind. Vielleicht spiele ich mal wieder ein Call of Duty, mal gucken. Aber natürlich sagt hier derjenige, Modern Warfare lässt dich deine Waffe auf unbewaffnete Bürger richten und belohnt dich dafür in Call of Dutys letzter Scheibe faschistischer Propaganda. Die Publikation heißt The Gamer. Und sie nennt Call of Duty the latest slice of fascist propaganda. Fascist propaganda. Weil nämlich hier Trump und Amerika und America fuck yeah und Call of Duty ist halt so, it's all very USA hooray fuck yeah and none of it's worth paying attention to. Bla bla bla bla bla bla bla. Make the Americans look like heroes. Bla bla bla. Ja. Was ich verstehe, das ist wieder, um hier mal wieder auf Steven Pinker und sein unglaublich einflussreiches Buch The Blank Slate zu kommen. Ich hole mir mein Wissen über Amerika und seine militärischen Errungenschaften oder auch nicht, doch nicht aus einem Videospiel, ihr Deppen. Was für wie blöd haltet ihr die Leute, dass sie nicht zwischen Wahrheit und solcher Fiktion unterscheiden können? Könnt ihr euch vorstellen, dass nach dem nächsten Kriegsfilm dann die Leute da rauskommen und sagen, jetzt wollen wir aber irgendwie, keine Ahnung, nach Deutschland die Nazis bekämpfen oder was? Ich verstehe nicht, wie die Leute funktionieren in euren Köpfen. Ja, also auf jeden Fall bist du in der Situation, in der es gerade ziemlich heiß hergegangen ist, dann hast du einen Moment zu atmen und dann kommen Zivilisten aus dem Gebäude. Und dann sagt dir das Spiel, du sollst die linke Trigger-Taste drücken, um die Situation zu deeskalieren. Und wenn du das machst, dann richtest du die Waffe auf die. Und als ich das zum ersten gehört habe, dachte ich, das wäre ein Witz. Eine Parodie von dem, was ein Call of Duty Game sich trauen würde. Aber es ist so. Du gibst ihnen keine Hilfe oder hilfst oder sagst ihnen, sie sollen irgendwie runterkommen, sondern oder sagst ihnen, wo Sicherheit und Unterkunft gibt, sondern du beantwortest ihre Furcht mit Gewalt und setzt ihnen deinen Stiefel du setzt deinen Stiefel auf den Hals der Situation. Ein sehr bemühtes Bild, aber gut. Nur, wenn ich jetzt mal überlege, ich bin in der Situation, gerade waren hinter mir irgendwie drei böse, was weiß ich, Marsianer, ja, die haben auf mich geschossen. Und ich habe sie alle umgelegt, dann drehe ich mich rum, dann kommen Leute aus der Tür. Ich habe schon öfter mal auch in Call of Duty, ich gebe es zu, Leute angegriffen, die aus der Tür kamen, die eigentlich auf meinem Team waren. Ja, ist mir schon passiert. Und dann ist es doch deutlich besser, ich deeskaliere die Situation, indem ich sie zurückscheuche oder wo irgendwo hinscheuche, als dass sie hier zwischen die Fronten geraten. Aber erzähl du mir, was du in Sekundenbruchteilen auf einem Schlachtfeld in völliger hier Desensibilisierung, was du dann tun wirst. Ich meine, was hast du erwartet, dass er, okay, dann hält das Spiel an und dann packst du Rationen aus deinem Rucksack und sagst, hier, geht da lang. Und dann, wenn das Spiel wieder losgeht, kommen die Marsianer um die Ecke und feuern wieder, oder was? Ja, und das ist ganz schrecklich. Es gibt ganz viele schreckliche Dinge in Wargames. Sie trainieren uns, Ausländer zu dämonisieren. Sie sehen Gewalt als Antwort und Kollateralschäden machen ihnen nichts aus. Wir sehen die Auswirkungen dieser Spiele aufs reale Leben. Egal, ob man auf den Anstieg der Hasskriminalität guckt oder die ganzen Kinder, die sich der Armee in die Arme werfen, um unser faschistisches Land. Jack Thompson all over again. We see the impact of this in real life, whether it be a rise in hate crimes. Die ganze Scheiße wieder, oder was? Wollen wir nochmal über Killerspiele sprechen? Haben wir das nicht oft genug gemacht? Gibt es nicht genug Studien, die eben genau das Gegenteil sagen? Nämlich, dass die Leute zwischen Spiel und Realität unterscheiden können. Warum stellt ihr euch seit 10 Jahren einfach dumm in dieser Frage und redet immer wieder die gleiche Scheiße? Es ist mir nicht verständlich. Und dann sagt er natürlich, es ist ganz schrecklich, wenn man überhaupt drüber nachdenkt, Krieg zu spielen, weil das ja eigentlich schon moralisch total scheiße ist, sich überhaupt daran irgendwie zu erfreuen an so einem Spiel. Ach, Puritaner, alle miteinander. Stacey Hanley sieht auch genauso aus, wenn man nach unten scrollt, wie man sich das vorstellt. Problembrille, Schwarz-Weiß-Bild, überschminkte Lippen. Genau so sieht sie aus. Editor-in-Chief. Vielen Dank. Und gleich weiter im Kulturkampf. Hier haben wir einen Artikel über ein Video von einer Influencerin, das ich jetzt nicht zeigen wollte, weil ja, ich hatte einfach keinen Bock drauf, das mir das nochmal anzugucken, um ehrlich zu sein. Hier haben wir eine Aktivistin, die Leute weißer Hautfarbe bittet, am ersten Wochenende nicht in Black Panther zu gehen. Denn die Aufgabe der Menschen mit weißer Hautfarbe am ersten Startwochenende von dem neuen Black Panther-Film ist es, Karten zu kaufen und sie Schwarzen zu geben. Oder vor den Türen der Kinos von den Türen der Kinos zu stehen und darauf zu achten, dass keine Shooter in die Kinos kommen, um diesen Moment zu stören. Das könnt ihr machen. Am besten dabei hinknien, ne? Ist klar. Ja, nehme ich an. Ein Schild hochhalten. Ihr könnt es am zweiten Wochenende sehen oder am dritten, aber dieses erste Wochenende ist für uns etwas anderes zu tun, als das, was ich gesagt habe, ist anti-schwarz. Und dann kommt als allernächstes was, ein Quiz für die 4 anwesenden Weltraumaffen, welchen Beruf hat der Nächste, der von seinem ganzen Berufsstand fordert, das genauso zu machen? Gar keinen? Journalist. Ach so. Kritiker. Natürlich. Ich fordere alle meine Non-POC-Kritiker und Journalistenkollegen auf, groß und klein, eine E-Mail an ihre PR-Kontakte zu schreiben und ihren Sessel in der Vorpremiere von Wakanda Forever einem Schwarzen oder Journalisten oder Kritiker zu geben. I already gave my seat away for tomorrow. Du bist stunning und brave, Scott Hansel. Ich weine gleich vor Rührung, weil du das getan hast. Ja, nächste Woche schreibt er den Artikel, warum die niedrigen Besuchszahlen für Wakanda Forever zeigen, dass Critical Whiteness immer noch so schlimm ist. Genau das. Ja, warum sehen sich so wenig Weiße halt den Film warum an? Warum sind so wenig Leute ins Kino gegangen? Warum waren so wenig Weiße im Kino? Tu es so, ist es falsch. Tu es andersrum, ist es falsch. Ich mache es einfach so. Ich gehe am ersten Wochenende halt nicht rein, um die Schwarzen zu unterstützen. Und all die anderen Wochenenden danach gucke ich mir den auch nicht an, weil ich mir keine Marvel-Filme mehr anschaue. Um die ganzen anderen alle zu unterstützen. Marvel, ich gucke, der nächste Marvel-Film, den ich gucke, ist der, in dem Robert Downey Jr. zurückkommt. Klingt vernünftig. Ja, aber auch wie heftig das ist. Man muss sich das mal mit verdrehten Rollen vorstellen, ne? Ja, natürlich. Also, ihr könnt nicht in Superman gehen, weil Superman ist weiß. Weil letztes das Jahr müsst ihr schön uns lassen. Letztes Jahr haben sich ja über den Norseman aufgeregt. Könnt ihr euch noch erinnern? Ja. Habe ich mir übrigens gestern angeguckt. Das ist ein Wikinger-Filme sind nur für... Nö, halt eben, weil das ja auch mit dieser nordischen Mythologie und die haben ja dann halt behauptet, dass es irgendwie die Rechten dann halt stärkt oder so. Ich habe gelesen, in der neuen Staffel von Netflix Barbarians, wo es ja um die Germanen geht, ist jetzt eine schwarze bei diesem Norseman mit dabei. Bei diesem Norseman gibt es auch so Sachen mit Blut und Ehre und solche Geschichten sind da halt drin. Uiuiuiui. Ne? Ja. Macht man so weit heute noch. Und ja, aber ich meine, es ist halt ein Spielfilm. Und wer sich den anguckt, der rennt nicht los und wird Nazi oder so. Tja, ich werde es einfach so machen. Ich werde mir die Reviews auf YouTube von dem Film angucken. So wie bei sehr vielen Filmen mittlerweile. Ich warte, bis mir das Schläferz läuft. Ja, ist faszinierend, wie gut das funktioniert. Ne? Wenn du einen guten Reviewer hast, kannst du dir so viel Kino sparen. Weil das ist eh alles nur Mist. Und es ist unterhaltsamer, die Reviews zu sehen, weil die geben sich wenigstens Mühe bei ihren Videos, im Gegensatz zu den Produzenten von den Filmen und Serien. Aber ich finde es ganz lustig, wie jetzt so in den letzten Tagen die Betrachtung von Rings of Power umgeschwungen ist. Habt ihr das mitgekriegt? So die ersten Mainstream-Leute sagen Flop und Katastrophe und so. Manchmal reicht es halt nicht, einfach nur woke zu sein. Ja, epische Musik und so Dialoge, ist auch so abgehobene, das irgendwie holt auch kein Mensch am Ofen hervor, würde ich sagen. Das reicht nicht. Naja, aber so, Entschuldigung, ich habe diese Serie ja wirklich nur in den Zusammenfassungen von Reaction-Streamern gesehen, aber allein die sachlichen Fehler, die Dummheiten, die... Ja, das auch. Unbedarftheit der Konstruktion des Plots etc. pp. Ist man als Türke ein POC? Frag für einen Freund. Ja, weiß ich nicht. Also müsstest du vielleicht Hengamema oder frag Quattromilf oder so. Ich kann das nicht genau sagen. Ich glaube, die richtige Gegenfrage ist, fühlst du dich unterdrückt oder das nicht? Das ist gut. Du bist dann Black Indigenous People of Color. Weil irgendwo bist du ja immer Indigenous. Ne? POT, People of Turkey. Mein Beileid an Sanakan, der sich alle Folgen angetan hat. Ich hab really, wirklich Klartext, ohne zu lügen, ich habe geguckt, bis das Papierboot untergegangen war, sie dann zu ihrem Bruder gegangen ist und der ihr den Vortrag über Schiffe und bla und so. Und da habe ich gesagt, nee, fuck off. Nicht mit dem Niveau. Tschüss. Ende und haben nie wieder eine Sekunde geguckt. Tja, wie viele Schwarze waren bis dahin schon auf dem Bildschirm erschienen? Keine, glaube ich. Nicht eine. Tja. Also... Schachmatt! Den Mansplaining hast du wiedererhalten oder gegengehalten, ja. Nee, das war einfach so ein niveauloser Kalenderspruch-Scheißdreck. Achso. Ich erkenne ich bin ein paar Jahre, ich gucke mir ein paar Jahre Filme an, aber wenn ich so beschissenen Dialog höre, wo Allgemeinplätze irgendwie in Plüschkleidchen gekleidet werden, in Tüllkleidchen gekleidet werden und mir gesagt wird, guck hier, das ist der heiße Scheiß. In einem Leben mit diesen, es macht keine Option. Tschüss. Ich brauche ein gewisses Niveau in meiner Unterhaltung. Oder ich weiß von vornherein, dass ich mir Trash angucke, aber das ist was anderes und dafür ist das nicht lustig genug. Kommen wir zur Republik 21, ja? Genau, die Republik 21 ist ja die Denkfabrik von Frau Schröder und Herrn Röder. Und die haben jetzt hier am 7. November eine Tagung in Berlin. Und da geht es um Wokes Deutschland, Identitätspolitik als Bedrohung unserer Freiheit, Fragezeichen. Und ja, mit dem Herrn Rödder, der Frau Schröder, was haben wir hier noch? Dr. Ist das die Frau Sandra. Schröder von der Uni Frankfurt? Nee, das ist. Die so Probleme mit der Islam-Dingens Die Christina hatte? Schröder oder was? Nee, Unsere eine Ex-Ministerin. Schröter, Schröter steht ja Ach hier. so, Also okay. kannst du Ja, mal aber die kurz andere ist sagen. auch dabei. Die von der CDU. Ja, aber mir ist alles wieder so So. klein, ich kann es kaum lesen, aber ja. Vielleicht ist das die von der Uni Frankfurt, kann sein. Ja, ist sie. Okay, und dann haben wir hier das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit. Da wurde es haben die Leute gedacht, dass die das veranstalten und haben sich tierisch darüber aufgeregt. Also die Leute, irgendwelche Reinis bei Twitter. Frau Die Borkschmidt war gleichen auch wieder 30, dabei. 40 wie immer. Ja. Ja, Ja. dann haben wir Herrn Kiesler hier, Herrn Mansour, Anna Schneider. Wow, das hört sich ja wirklich nach einer Veranstaltung an, die Spaß machen könnte. Wo ist das? In Berlin. Ah, fuck. Ich wusste, es hat Offenen einen Haken. Montag. Aber es wird wohl einen Livestream geben, soweit ich das gesehen habe. Also sie hatten den schon Okay. angekündigt, aber dann ist die Ankündigung wieder verschwunden. Also keine Ahnung, bleibt abzuwarten. Dann haben wir eine gewisse Judith Basat. Allein für die wird die Veranstaltung schon geächtet werden. Ich war da mal bei der Bild-Zeitung, ne? Nee, und Oh. die ist bei dem Reichelt. Ja. Wenn man Dann. solche ultrarechten Kommentatoren einlädt, dann muss man sich nicht wundern, wenn auf dem Podium faschistische Thesen und bla. Wir kennen das doch. Ja, gekränkter. Wie war der Name von diesem Buch? Gekränkte Freiheit. Die bösen faschistischen Liberalen. Dann haben wir diesen Herrn Pfister. Heißt er, glaube ich. Und der ist Spiegel-Korrespondent, der jetzt auch Und die ein Linda ist auch Buch da. geschrieben hat. Ach du meine Güte, das ist ja ein Who is Who. Da Genau, könnte ich mein Linda. Autogrammheft ja voll machen. Linda Teuteberg, genau, ist auch Ben dabei. Stegemann ist auch dabei. Ich glaube, das Dieter habe ich schon Nuhr. gesehen irgendwo. Kommt mir so bekannt vor, die Dieter Runde. Nur auch noch. Dieter Nuhr ist auch dabei, Okay. ja. Das haben sie echt gut besetzt. Wow. Das haben sie echt gut besetzt. Bestimmt nicht billig. Hey Mann, warum sind wir nicht da? Panel, Gamergate, wie es alles begann, die Weltraumaffen. Fuck. Weiß ich auch nicht. Wir kennen die falschen Wir Leute gehören scheinbar. dahin. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Keine Ahnung. Ja, ey, da muss hier mal, müssen unsere Netzwerke mal heiß laufen. Ach, die Frau Ja. Schneider macht die Moderation auch noch, okay. Ja, Nice. bei dem Konsequenzen und Den Aufgaben Talk, für ne? eine neue bürgerliche Politik heißt das. Das ist mit Nele Mecklenburger. Nathalie, Nathalie Merkelburger, Merkelburger, ja, Dieter ist zu klein Nuhr, bei mir, sorry. Christina Schröder und Linda Teuteberg. Und Linda Teuteberg, ja. Also es wird bestimmt interessant. Und darunter steht auch Konferenz mit Bild und Ton festgehalten, was auch immer das bedeutet. Okay. Aber die haben auf jeden Fall auch einen YouTube-Kanal von dem R21. Und wie gesagt, da war eigentlich auch mal eine Ankündigung drauf, als ich da nachgeschaut hatte. Die jetzt aber heute wollte ich sie gerne eigentlich auch nochmal zeigen, aber ist auch verschwunden. Und dieses Programm habe ich auch nur bei Anna Schneider auf dem Twitter-Account gefunden und sonst habe ich es auch nirgendwo gefunden. Keine Ahnung, ob das geheim ist. Nur für Wissende oder so. Naja, vielleicht ist es auch so, dass sie Angst haben, dass bei der Auswahl der Leute halt Aber hier wieder steht das auch eigentlich, wo Übliche das passiert. stattfindet, ne? Also das ist hier irgendwie Axia-Forum. Das soll wohl irgendwo am Brandenburger Tor direkt sein. Ja. Also wie gesagt, am 7.11. Also quasi Montag in einer Woche. Das ist aber mutig, dass sie dann schon sagen, wo das ist, weil bis dahin könnte man ja da durchaus noch einen Shitstorm machen, damit sie da nicht auch, also damit sie da sich nicht treffen können, Ja, weil aber ich glaube, sich da am Brandenburger POC Tor, nicht da ist das, sicher glaube ich, mit der fühlen. Sicherheit nicht so schwierig. Also. Und ich weiß auch gar nicht, ob es da überhaupt Zuschauer gibt oder so, oder ob die das dann mal abhalten und filmen. Weil ich habe auch nichts gefunden mit Karte kaufen oder so. Es ist wirklich so, als würde es. Ich kenne das nur von dem Twitter von Anna Schneider, die das rausgetwittert hat. Sonst ist mir das nirgendwo begegnet. Ja, und natürlich die ganzen Leute, die alle ganz laut Rii! Geschrieben haben. Geschrien haben, ne, weil. Ist ja ein Echokammer hier. Da reden ja Leute miteinander, die einer Meinung sind oder so angeblich. Ja. Das Shadowband oder so. Ich bin gespannt, ob das in irgendeiner Form mediales Echo finden wird oder ob man da einfach dann schweigt. Ja, die üblichen haben halt schon gemeckert, aber kann sein, dass sie es dabei belassen. So wie auch dieser Aber Artikel ich hier. meine jetzt so Tagesschau zum Beispiel oder ähnliche. Okay. Oder ob wir dann von Restless Epigonen dann so ein. Ja, ich glaube, Ja, das haben werden. sich die Patriarchatsvertreter am Brandenburger Tor unter hohen Geheimhaltungs. Um ihre faschistischen Pläne. Ja, das wird wieder so auf so eine Liste gesetzt werden, die dann in den üblichen Artikeln irgendwie erscheint. Ne? Der und der redet über Woke und Putin redet über Woke und Hitler hat über. über Woke gesprochen. Nee, das jetzt nicht. Und dann halt wieder so, ja, und hier halten Leute eine Konferenz ab und diese Konferenz heißt auch irgendwas mit Woke. Schachmatt! Überführt! Ja, und so ähnlich ist nämlich auch dieser Artikel hier, der sich mit dem Herrn Röder beschäftigt, der ja einer von den Ausrichtern von dieser R21-Geschichte ist. Und ja, hier ist erst, ja, der ist ja konservativ gut unterwegs gewesen und so. Und jetzt hat ihn Merz auch in das Team für die Grundlagenarbeit irgendwie von der CDU reingeholt, wie auch immer das heißt. Und der ist aber total böse. Weil der sagt Cancel Culture und das ist ja, das kann ja, trotz aller Versuche ist die Cancel Culture bis heute ja kaum belegbar. Ne? Also wissen wir ja, gibt ja überhaupt gar keine Beweise für Cancel Culture. Brett Weinstein, Bernd Lucke, nur, also haben sie es zumindest versucht. Mir fällt uns noch ein, dieser Typ da vom Hessischen Rundfunk. Was war Ich das sag für nur Eva einer? Herrmann. Ja, das ist auch eine Historie, eine Geschichte zurückgucken. Das ist alles lange her. Aber das gab es doch schon früher mal ab und zu. Ich habe ja schon mal von erzählt, glaube ich, von diesem Hans Scheibner. Den hat er in den 80er schon mal erwischt. Hat er was Falsches gesagt. Hat er, glaube ich, irgendwie Hesse zitiert oder so. War nicht so gut. Ja, und Na. dann wird sich darüber beschwert, dass Rechts und Faschist heute inflationär und unscharf verwendet würde. Und das ist natürlich ja, na, das ist ja, sowas sagt man ja nur, wenn man selber Faschist und rechts ist, ne? Kann man ja sonst nicht auf die Idee kommen. Ja, und dann ging es los. Das alles hat nichts mehr mit einem Ausloten gesellschaftlicher Debatten zu tun. Hier geht es um den Kampf um Hegemonie. Projektion, Projektion, Projektion. Oh, sie blendet mich. Um die Vernichtung eines politischen Gegners. Projektion, Projektion. Ja. Es ist der Tiefpunkt der Diskussion, die asymmetrisch geführt wird und zwischen üppig von der öffentlichen Hand finanzierten Professor Doppelpunkt innen, weil hier wird nämlich gegendert, weil man ja den anderen vorwirft, dass sie Kulturkämpfe betreiben. Ne? Die haben Zugang zu gedruckten Feuilletons auf der einen und budgetlosen Aktivistinnen auf der anderen Seite, die durch soziale Medien erstmal Zugriff auf die sonst in Privatheit befindlichen Mittel der Massenkommunikation haben. Man darf gespannt sein auf die CDU-Grundsätze, die unter Rodders Leitung formuliert werden. Setzt sich dort der konstruktive, konservative durch oder der radikalisierte Kulturkrieger, der in linken Bewegungen mindestens dasselbe Destruktionspotenzial sieht wie im real existierenden gewalttätigen US-Trumpismus. In jedem Fall ist er auf dem besten Wege, eben nicht mehr als der üblichen, den Dingen schwebende, über den Dingen schwebende, kluge Konservative gesehen zu werden, sondern als Partei, das ist eine eigene Weichenstellung gewesen. Eine Konsequenz daraus könnte sein, dass er nun außerhalb seiner Partei und gegebenenfalls der AfD, für die er immer anschlussfähiger wird, weniger Gehör bekommt. Ob er das dann als Canceln wahrnimmt? Ja. Ja, da, also auf diesen Artikel bin ich gestoßen, indem ich so ein ganz richtiges Rabbit Hole runtergefallen bin. Also es fing irgendwie an mit einem Tweet von dieser Frau Bettnarz, hier Liane Bettnarz, die sich darüber aufgeregt hat über die Veranstaltung, die wir gerade gesehen haben. Und am Ende von dieser Tweet-Chain tauchte dann, oder am oberen Ende tauchte dann hier dieser Artikel auf. Und ich dachte mir nur so, ja, das ist wieder das übliche Ding. Wir verschweigen einfach alles, was wirklich Probleme macht. Und auch immer so lustig mit diesem, ja, kennst du Kajal? Welche denn? Welche denn? Welche denn? Ja, wenn die Leute wirklich weg sind, dann merkt ihr da vielleicht nie was drüber. Kann das vielleicht eventuell sein, dass das ein Nebeneffekt dieser Sache ist, von diesem Canceln? Dass ihr da nicht mehr sagen könnt, hier, die werden doch alle gar nicht gecancelt? Habt ihr euch mal die Bannzahlen auf Twitter angeguckt, die wegen eurer Regeln durchgesetzt werden? Hey, das ist doch diese Rachel, wie heißt Nee, das ist eine andere. sie? Das ist Sachin Littlefeather. Und das war die Dame, die damals bei der Oscarverleihung den Oscar für Marlon Brando angenommen hat und sich darüber beschwert hat, dass die Ureinwohner von Hollywood nicht gut behandelt werden und dafür Buhrufe kassiert hat. Und wie hier Spiked schreibt, wäre das wohl heute komplett umgekehrt, da würde sie wahrscheinlich Applaus bekommen dafür. Und die Dame ist mittlerweile schon verstorben und jetzt hat sich herausgestellt, die hieß Cruz mit Nachnamen und ist die Tochter einer europäischstämmigen Frau und eines Und Tom mexikanischstämmigen Cruise Mannes. war selber Racefaker, ja. Super. Ja, hat nichts mit Ureinwohnern am Hut, aber hat sich jahrelang so mit Bild mit erhobenem Zeigefinger passt auf jeden Fall ganz gut. Little Feather. Wir haben früher auch gern Cowboy und Indianer gespielt, bis die Grünen uns das verboten haben. Ja, und hier haben wir nochmal was von Twitter, was ich ganz interessant fand. Und zwar hier der Herr Ploss von der CDU ist ja einer von den Leuten, die sagen, Gendersprachenkram wollen wir nicht haben an Hochschulen und im Staat. Und der war ja bei Jung und Naiv, da ging es natürlich auch darum. Und ja, hat er darauf bestanden, dass es an Hochschulen solche Regelungen gibt. Und jetzt schreibt hier der Carlo Marsala bei Twitter: Niemand wird in der deutschen Universität zum Gendern gezwungen. Es darf auch keinen Notenabzug geben, wenn trotz Empfehlungen zum Gendern nicht gegendert wird. Und dann hat hier jemand einen Link für ihn parat. Es gibt in der Vergangenheit Fälle bekannt worden, in denen Nicht-Gendern an Hochschulen geahndet wurde. Dann sagt jemand als Beleg für nachweislich unzutreffende Behauptungen, niemand würde an Universitäten zum Gender gezwungen werden, wird angeführt, dass Fälle einkassiert wurden, nachdem Studenten sich juristisch gewehrt haben, bizarr. Und dann haben wir hier Herrn Dieringer, der sagt, es gibt Zwang zum Gender an Hochschulen, mittelbar und unmittelbar. Unter der Prüfungsordnung musste zum Beispiel jemand seine Arbeit verfassen. Und mit verbindlichen Richtlinien und so weiter. Und dann hat er hier nochmal gegoogelt, es gibt haufenweise Leitfäden zu gendergerechter Sprache von deutschen Hochschulen. Dazu sagt der Masala, Leitfäden sind kein Zwang, es sind Leitfäden, Empfehlungen. Und Herr Dieringer sagt, das oben gezeigte ist kein Leitfaden, sondern ausdrücklich eine verbindliche Vorgabe. Aber ja, oft wird der bestehende Zwang als Leitfaden getarnt. Dann kommt Und eine. wer ist denn Dann kommt da? eine gewisse Mareile und sagt: Frage, was sagen Sie zu den täglichen Vorgaben, die einen an Universitäten begegnen, etwa um Zeilenabstand oder Seitenränder, Alter zur Anzahl der Schwede. Wörter oder Seiten bei juristischen Arbeiten zum Gutachtenstil? Es interessiert mich wirklich. Es interessiert dich wirklich, bist du, also Entschuldigung, ich meine, was hat das eine mit dem Aber anderen zu ehrlich, tun? ja, Das es muss geht ja doch zusammenhängen. nur um Formen, die Einzeiten sind. Und deshalb sagt der Dieringer, Klar. ist das wirklich ernst gemeint? Nur falls ja, Zeilenabstände, Seitenränder und so weiter dienen der Chancengerechtigkeit, damit jeder Student den gleichen Platz für seine Ausführung hat. Der Gutachtenstil dient dazu, die juristische Denkweise zu erlernen und auf dieser Basis komplexe Probleme lösen zu können. Eine gewisse Morale antwortet: Möglicherweise sind die Hintergedanken, die zum Gendern geführt haben, davon gar nicht so weit entfernt. Freilich nicht, was das Abfragen von Wissen angeht, sondern dahingehend ganz generell gleichwertiges, sichtbares und diskriminierungsfreies Mitglied der Gesellschaft zu sein. Oh, ich habe mir den Mund gekotzt. Scheiße. Und Herr Dieringer sagt, die gleichen Prüfungschancen zu haben und das Fachgebiet, das man studiert, zu lernen, ist das gleiche, wie sich einer Kunstsprache unterwerfen zu müssen, die von ganz überwiegenden Mehrheit der Menschen abgelehnt wird. Drei Fragezeichen. Nein, Ausrufezeichen. Und ein gewisser Marcel, schönen Gruß an dieser Stelle, sagt, die Argumentation wird immer absurder. Normalerweise hätte man längst kopfschüttelnd den Raum verlassen. Und Herr Dieringer sagt, der Genderzwang ist nicht nur albern, sondern gefährlich. Statt einer fachlich kompetent, geistig aufgeschlossenen Elite erziehen wir Menschen heran, die daran gewöhnt werden, sich ideologischen Vorgaben unterzuordnen. Dabei wäre die Lösung ganz einfach, aber genau deshalb wird auf Zwang gesetzt. Ja, was für die Lösung war, ich glaube, irgendwie gucken, ob die Leute, also können das selber machen, aber wenn sich das durchsetzt, dann setzt sich ja halt durch und wenn nicht, dann halt nicht. Und das will man aber natürlich nicht. Ja, das war der Faden des Grauens. Ja. Aber Herr Dieringer ist wie immer mein Held. Na, also. Na gut, dagegen gehalten auf jeden Fall, Ja. klar. Aber das fand ich halt, weil ich das halt auch schon so oft gehört habe, dieses Ding von Weg, ja, ist doch alles freiwillig, ist doch alles überhaupt kein Problem. Und dann beweisen die Leute es nach, dass es halt eben doch nicht freiwillig ist. Und dann kommt, wird als nächstes gepivotet auf, ja, aber es heißt doch auch eigentlich nur, dass wir alle mitmeinen und zu allen nett und freundlich sind. Und es kann sich doch nun wirklich jetzt keiner dagegen sperren, dass wir einfach die ganzen Arschlöcher dieser Welt dazu zwingen, nett und freundlich zu sein. Das kann doch niemand falsch finden. Ist doch nur für das Gute. Ja, letzte Also, Woche das hatte ich ja auch übliche den Ding Fall in von der Schweiz, wegen. da wird sich tatsächlich mehr drüber aufgelegt als hier. Hier ist das einfach ein schleichender Prozess, der einfach schulterzuckend entgegengenommen wird. Aber man muss auch sagen, es werden ja einem auch viele andere Schikanen auferlegt. Für viele ist das nur eine weitere Schikane, die dann einfach durchzieht. Aber muss ja halt nicht sein. Und das hier ist ein wunderschöner Artikel von der Times aus England, die schreibt: Cambridge seizes Zeitgeist with Gender Neutral German. Also in Cambridge an der Universität Oh will man jetzt mit nein. Genderstern Deutsch lernen. Ja, Und Spitzenidee. dazu sagen sie hier: Es richtet sich an Studenten, mehr inklusiver zu reden, aber nicht. Und sich nicht von den Leuten, die offended sind, wenn man geschlechtsspezifische Pronomen benutzt, aber nicht die sich offended finden, wenn man geschlechtsspezifische Pronomen benutzt. Und aber die Entscheidung von der University of Cambridge auf Wiedersehen, wie hier steht, zu sagen zu dem gegenderten Deutsch, hat Warnungen von Linguisten hervorgerufen, dass sie sich da mit dem Risiko aussetzen, sich lächerlich zu machen, wenn sie mit Deutsch Muttersprachlern sich unterhalten. Und die wollen also wirklich die Sache mit dem Gender Star wollten sie da machen. Und dann weisen sie halt darauf hin, dass die Deutschen, also mit dem generischen Maskulinum und so, wie das funktioniert, der Begriff taucht ja halt nicht auf, aber dass das halt so ist. Und haben dann hier einen Herrn Oliver Bär von der German Language Association, der sagt, es ist wie ein Comedy-Sketch. My first reaction, it's like Ja. Monty Python is back, he said. It's a minefield and I would hate to recommend to any Englishman to have to go through the details of all that. Also, er will es den Leuten lieber nicht erzählen. Und er möchte also nicht 9.000 Pfund bezahlen, um so ein Deutsch beigebracht zu kriegen. Ja, wenn man zu einer Elite-Uni geht, dann muss man da wohl durch, ne? Bär, who is from Ja, Dortmund? und er redet Please. hier halt natürlich auch aus, genau, aus Dortmund kommt der Herr Bär. Und er sagt, es ist also Missbrauch von der Sprache, diese Diese Genderei. They are possessed by genitalia. Sehr Genau, gut. besessen von Genitalien. Language doesn't evolve from top down. Maybe you can do that in North Korea. Ja, genau, der Spruch war auch gut. Ja, der Spruch war auch gut, genau. Ja, und dann haben sie noch eine Dame, die es, glaube ich, nicht so schlecht findet. Aber die möchte lieber beide Formen, männliche und weibliche, also Doppelnennung machen. Ja. Aber hat hier in Deutschland auch keine Wellen geschlagen, dieser Artikel oder die Tatsache. In Amerika würde ich mich jetzt einschreiben und dann würde ich sie hinterher verklagen, weil sie mir kein richtiges Deutsch beigebracht haben. Ich bin so embarrassed worden, als ich dann in Berlin aus dem Flieger gestiegen bin und habe gesagt, they, them, irgendwas. Wo seid ihr RassistInnen? Genau. Guten Morgen, meine fellow Personen. Privilegierte Faschisten, bitte zu mir. Ja, ja. Guten Morgen. Der weiß ja nicht der Morgen. Der, die, das Morgen. Ja, guten Morgen. Ja, so. Über die ganze Transgender-Kinderangelegenheit in England habe ich ja jetzt schon mehrere Sachen eingereicht. Da ging es um diese ganze Tavistock-Klinik, da ging es um die verschiedenen NGOs, die Einfluss auf die Kinder genommen haben, auf die pädophilen Connection mit diesen ganzen Kindern. Und in England hat es, also Großbritannien, eine Sache, England explizit, da hat es jetzt ein Umdenken gegeben, dass der National Health Service quasi gesagt hat, okay, wir müssen jetzt diese ganze Angelegenheit ein bisschen verwissenschaftlichen. So, und da gab es jetzt neue Richtlinien, dass halt nicht mehr pharmazeutische und Therapeuten diese Trans-Kinder quasi betreuen sollen oder Leute, die transitioning wollen, sondern das sollen halt Medical Doctors machen, die auch wirklich entweder mit Autismus, mit Kinderheilkunde oder Psychologie auch wirklich was zu tun haben. Und da ist im Moment, sind die Richtlinien noch in der Mache, also die sind jetzt rausgegangen worden, die sind erst ab Ende des Jahres komplett verpflichtend, aber es ist halt wirklich so, dass jetzt gesagt wird, ab dem Moment, wo eine sogenannte Social Transition stattfindet, also such as changing a young person's name and pronouns or the way they dress in public, ab dem Punkt soll halt eine medizinisch-psychologische Betreuung passieren und nur nach sehr jahrelanger Betreuung und teilweise über die Pubertät hinaus medizinische Betreuung kann halt die ganze medizinischen Eingriffe und die Hormonbehandlung und sowas möglich sein. Und instead of encouraging transition, medics should take a watchful approach to see how a young person's conditions develop, anstatt die Leute direkt dahin zu drängen. Und in allem zu bestärken, sollte lieber eine etwas zurückhaltendere Herangehensweise gefahren werden und es soll über einen längeren Zeitraum beobachtet werden. The clinical approach has to be mindful of the risks of an inappropriate gender transition and the difficulties that the child may experience in returning to the original gender role upon entering puberty. Das ist nämlich eine Sache, die bis jetzt überhaupt total außen vor gelassen wurde bei diesen ganzen medizinischen Vorschriften, dass halt die Möglichkeit, dass eine inappropriate gender transition stattfindet, also dass die Person sich später umentscheidet, die soll überhaupt erstmal in den gesamten Gedankenprozess eingezogen werden und erst wenn ausgeschlossen werden kann, dass das der Fall sein könnte, dann können diese medizinisch invasiven Sachen überhaupt genehmigt werden. Ich meine, das ist an sich eine Sache, die relativ auf der Hand liegen würde. Aber bis jetzt war es halt so, dass gesagt wurde, nein, das ist einfach nur, es geht nur in die eine Richtung und die Wahrscheinlichkeit, dass es hinterher rückgängig gemacht wird, die beziehen wir einfach gar nicht mehr ein. Ne? Also der sogenannte irreversible Eingriff. Ja, was für Folgen das hat, wenn man einen irreversiblen Eingriff hat, auch auf die Psyche und auf das soziale Umfeld und anderen Sachen. For adolescents, also für Jugendliche, social transition will only be considered when it is necessary for preventing clinically significant distress and when a young person is able to fully comprehend the implications. So, also nur wenn die Kinder auch wirklich von sich aus oder die Jugendlichen von sich aus in der Lage sind, das gesamte Spektrum abzusehen mit allen Konsequenzen. Nicht einfach nur, ja, du bist 7 Jahre alt, du machst das jetzt einfach mal, dann ein 7-jähriges Kind kann das nicht verstehen. Also das ist quasi jetzt wie ein Bann für alle, die noch nicht, sage ich jetzt mal, Teenager sind oder im späten Teenageralter sind, dass die das überhaupt gar nicht mehr machen sollen dürfen. So, und ja, da wurden jetzt quasi im Endeffekt die Konsequenzen gezogen aus den ganzen Skandalen der letzten Zeit. Und Therapists und Hormonspecialists dürfen gar nicht mehr damit als führende Ärzte betreut werden. Die dürfen nur noch hinzugezogen werden von den Clinical Doctors, die Pediatric Medicine, Autism Medicine, Neurodisability Medicine und Mental Health Medicine machen. Also wie gesagt, da wurden jetzt quasi die klinischen Doktoren, die wurden die Auftrag gegeben, das zu machen. So, und ich habe gerade gesagt, das ist England, ja, aber es gibt ja auch Schottland, und in Schottland gibt es gerade eine Bewegung von den Grünen dort in Schottland, dass die quasi eine Gesetzgebung für Schottland einführen wollen. Das ist quasi eine private Identitätssteuerung gibt, dass die Leute selber sagen können, das ist meine Identität, und dass der Staat dann quasi alles machen muss, was gesagt wird. Es wird halt gesagt, dass es nur eine Phase ist. Don't say it's just a phase. This can diminish the importance of the issue for the young person. Ja, also das ist so wichtig für die junge Person, die muss ungefähr gemacht werden. Und wie gesagt, in Schottland gibt es jetzt halt die politische von den Grünen, die da auch teilweise an der Macht sind mit der SNP, glaube ich, dass die halt gesagt werden, okay, wir müssen dieses Gesetz jetzt durchdrücken. We are finally introducing the long overdue reform of the Gender Recognition Act to allow for self-identification, and that we are transforming trans healthcare and ending conversion practices. Ja, also wir enden quasi die Konversionstherapie. Da wird das Ganze auch auf den Kopf gestellt, ja, weil du hast ja einfach eine Person, der eingeredet wird, so nee, du stehst auf Männer und deswegen musst du dich jetzt zur Frau umoperieren lassen oder was auch immer. Was ist da die Conversion Therapy, ja, also bitte. The Scottish Guidance on Supporting Trans Pupils follows international best practice by ensuring trans and gender diverse young people are supported to be themselves. Oh ja, das ist so schön. Und ja, also die sagen einfach, okay, wir werden uns den NHS Guidance nicht unterwerfen, obwohl die kommen aus England und sind für England bindend, haben aber in ganz Großbritannien an sich Anwendung zu finden, aber in Schottland wollen die jetzt ein eigenes Gesetz machen, das die ganze Sache aushebelt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ja, das ist wahrscheinlich auch nicht mehr viel Neues jetzt noch dazu. Einfach nochmal ein anderer Artikel, den ich nämlich gelesen hatte, wo sie halt nochmal ganz klar sagen, dass dieses ganze Gender-Affirmative-Zeug halt nicht mehr stattfindet. Und sie haben ja auch eigentlich geschrieben, dass auch das, was wir jetzt machen mit dem Self-ID, entsprechend auch nicht mehr funktioniert in England jetzt. Dass sie das jetzt auch nicht mehr machen wollen. Auf jeden Fall nicht für Kinder. Ja, genau, für Minderjährige soll es nicht mehr möglich sein. Ja, oder halt nur in dem strengen Modell, was ich gesagt habe, jahrelange Überwachung durch halt klinische Mediziner anstatt von einfach nur Therapeuten oder ja, Pillenpushern. Ne? Oder NGOs. Ja. Ja, aber es ist schon krass, wie die jetzt hier halt genau in die andere Richtung gehen, aus diesen ganzen Erfahrungswerten natürlich auch. Und wenn du das gleiche in Deutschland forderst, dann willst du, dass die Menschen leiden. Ja, so wie es in Schottland gesagt wird, ne? Hirschquelle, nein, Hirsch in Solinger Tierpark totgefüttert. Der Solinger Tierpark Fauna trauert um seinen weißen ja. Hirsch, Mucki. Oh. Ja, die hatten tatsächlich einen weißen Hirsch da und den haben sie jetzt kaputt gefüttert. Wie Spaziergänger natürlich, irgendwelche Leute. Ja, das war vielleicht ein bisschen zu viel und vielleicht auch Zeug, das er nicht vertragen hat. Falsche Tierliebe heißt es hier. Ja, fand ich noch ein bisschen krass. Ich meine, weißt du, hier steht, ich weiß gar nicht, die sind nicht ziemlich selten, nehme ich mal so an. Und die Leute füttern dann einfach. Ich denke mal, es wäre wahrscheinlich auch mit dem dunklen Hirsch passiert. Ja, das Gleiche. Oder aber weißt du, die so hätten dem nichts gewesen zu fressen gegeben, weil da ein Hirsch auf Kala ist, oder? Vielleicht, ja, genau. Das wäre natürlich gut gewesen, praktisch. Ja. Und da gab es auch ein Schild. Don't feed. Deutlich und trotzdem ignoriert, schreibt der WDR, aha, ja. Sie haben extra mal die Pfeile außen rum geklebt. Ja, super. Ja, aber manche Leute sind halt einfach zu blöd. RIP Mucki, vielen Dank fürs Füttern, 3 Ausrufezeichen. Ja, vielleicht sind auch manchmal fiese Leute dabei, die irgendwas füttern, was dann wirklich den Tücher nicht bekommt, Plastik oder so ein Scheiß. Aber ja, das kann auch einfach zu viel gewesen sein, logisch und falsch. Die Wildtiere bekommen immer wieder Durchfall, leiden an Koliken und Vergiftungen oder verenden sogar durch das falsche Futter. Ja, so wie Mucki. Tschüss, Mucki. Okay. Die Nena. Ja, die Nena. Ja, da gab es wieder... War wieder ein kleiner Skandal, weil die Nena ist ja Persona non grata, ne? Die ist ja deplattformt worden, das passiert ja in Deutschland gar nicht. Die hat halt mal was gegen die Corona-Richtlinien gesagt und hat eine Tour von sich abgesagt, weil sie meinte, ja, das gleiches Recht für alle und wenn das nicht geht, dann mache ich es lieber gar nicht. Was hat sie genau gesagt? Auf einem Nena-Konzert sind alle Menschen willkommen, hier in unserem Land geht es derzeit in eine ganz andere Richtung und ich mache da nicht mit. Ja, kann man ja nicht sagen, ne? Das ist ja staatsgefährdende Äußerungen. Ab ins Gulag, nee, nicht mehr auf die Bühne. Und die hat jetzt bei einer Sondershow vom Florian Silbereisen irgendwie 100. Sendung oder irgendwie sowas. Und bei einem anderen Auftritt war sie der Überraschungsgast. Ne? Dennoch durfte die 62-Jährige in den vergangenen beiden Schlagershows von Florian Silbereisen auftreten. Zuletzt beim Schlagerjubiläum am Samstagabend. Das sorgte beim Fernsehpublikum teils für Missmut. Wahrscheinlich eher bei den Twitterati, aber doch beim MDR kann man das nicht ganz nachvollziehen. Die sagen, ja, wir werden da nichts machen, wir werden die weiter einladen, das ist alles okay. Kritik ist, die 62-Jährige hatte sich im Zuge der Corona-Pandemie nicht ausreichend von verschwörungstheoretischem Gedankengut losgesagt und teils offen Sympathien für umstrittene Gruppierungen, darunter die Querdenker-Szene, an den Tag gelegt. Also, ne, also. Ja, muss sie abgestraft werden, ist klar. Pass auf. Aber nee, die Plattformen gibt es nicht in Deutschland. Zensur ist künstlerische Freiheit und bla. Ja, der MDR bleibt halt stark. Die sagen, wir haben die Künstlerin Nena in die Sendung eingeladen, weil sie die erfolgreichste Senderin dieses Landes ist. Oh, Meritokratie, böse, böse. Da werden andere Leute unterdrückt. Im vergangenen Jahr hat sie sich kritisch zu den Corona-Maßnahmen geäußert. Meinungsfreiheit ist ein wichtiger Bestandteil einer pluralistischen Gesellschaft. Die Künstlerin Nena hat mit dieser Aussage nicht gegen geltendes Recht verstoßen. Es ist nicht die Aufgabe einer Unterhaltungsshow, einen solchen Diskurs zu führen. Ja, die wollen halt, dass die Leute schunkeln und einschalten und ein bisschen Spaß haben. Aber nein, nein, nein. Ich meine, wer hört denn sowieso nur Schlager? Das sind doch nur alte, weiße Menschen. Denen gönnt man das nicht. Weg mit der. Weg mit der, nicht wahr? Mhm. So ist richtig. Jaha, die letzte Generation ist der Steinzeit näher als die Zukunft. Hier haben wir die Anna Schneider, die war vorhin bei der Republik 21 ja auch dabei. Als Moderatorin und in einem Panel, ja, und die hat hier ein bisschen über die Kunstaktionen der letzten Generation abgerantet, leider hinter der Paywall, aber ich werde ein paar Sachen einfach mal vorlesen. Aufmerksamkeitsökonomisch haben sie es jedenfalls drauf, diese Kleber und Sprüher. Nicht umsonst komme ich auch nicht umhin, mir so meine Gedanken über ihre Straftaten in den vergangenen Monaten zu machen. Völlig zu Recht regt sich Unmut und man fragt sich, was in einem Kopf so ganz generell schieflaufen muss, um Tomatensauce oder Kartoffelpüree auf Meisterwerke der Kunstgeschichte zu kippen. Ja, die Grenzverschiebung, die hier vonstatten geht, empfinde ich gelinde gesagt als schwierig. Man kann es auch ganz plastisch machen. handelte es sich um eine von der Öffentlichkeit und grün angehauchten Medien nicht ganz so sehr geliebte Truppe. Würde man derlei Aktionen akzeptieren? Ich denke eher nicht. Daher irritiert es mich, dass es nebst viel Aufregung noch immer Menschen gibt, die diese Straftäter in Schutz nehmen. Wenn etwa blablabla Rundfunkrätin beim NDR twittert, Monet und Van Gogh hätten diesen Protest gemocht. Es geht immerhin um die Schönheit dieser Welt, die sie gemalt haben und die gerettet werden muss. Kartoffelbrei und Tomatensuppe sind absolut Kunst, weil sie Absurditäten aufdecken. Ja, ja. Die rechtsstaatliche Ordnung beruht auf der Eigentumsgarantie. Und wer zudem Kunst attackiert, verachtet die Freiheit, die sie ultimativ verkörpert. Das Zerstören von Kunst ist immer ein autoritärer Akt. Und wer jetzt einwenden möchte, dass eh immer Glas vor den Gemälden war, hat das Problem, glaube ich, nicht wirklich verstanden. Die Geringschätzung von Museen und den Schätzen, die sie bergen, passt indes leider allzu gut ins zeitgeistige Bild, wo der Westen und seine Freiheitswerte im Namen des sogenannten Postkolonialismus nur zu gern als per se toxisch abgelehnt werden. Wer braucht schon Kunstwerke, die auf patriarchalen Strukturen weißer Vorherrschaft und Unterdrückung von Minderheiten TM fußen? Ja, wenn man nämlich davon ausgeht, dass der Rechtsstaat das Sicherheitsnetz ist, auf dem die Demokratie dieser Bundesrepublik beruht, mutet es noch etwas beunruhigender an, wie lax mit ihm umgegangen wird. Ich jedenfalls habe so meine Probleme damit, diesen Menschen die Geschicke der Zukunft anzuvertrauen. Aber vielleicht habe ich auch einfach nur zu viel Kunstgeschichte studiert. Ich finde es schade, dass solche Sachen immer hinter einer Paywall verschwinden. Was ich dazu gehört habe, war, dass denn die Leute, die diese Kunstwerke zur Verfügung stellen, das sind irgendwelche reichen Mäzen, Besitzer, und die lassen das dann vielleicht einfach demnächst, ne, und stellen sich wieder in den Keller oder so. Das ja. Ist nicht so schön für die Allgemeinheit halt. Ja gut, ich meine, sagen wir es mal so, es gibt Sicherheitsmaßnahmen und in vielen Fällen ist es halt auch so, dass das ist jetzt eine böse, böse Verschwörungstheorie, ja, aber es ist auch nicht immer so, dass die Originale da der Öffentlichkeit frei zugänglich aufgehängt werden. Ja, okay. Also da gibt es halt gewisse Sicherheitsvorschriften, Vorschriften von den Versicherungen auch, ja, weil die müssen ja auch versichert sein, die Gemälde. Und ich sag mal, vielleicht lohnt sich's für das ein oder andere Budget vom Museum nicht, die Sachen zu versichern, und die greifen dann zu, ich sag mal, Tricks. Ne? Ja, klar. Ja, der Klimaaktivismus fußt ja auf Berichterstattungen und wissenschaftlichen Erkenntnissen, die oftmals überzogen dargestellt werden. So, weil wie es in guten wissenschaftlichen Studien so ist, hat man verschiedene Szenarien. Es gibt in der Regel ein Worst-Case-Szenario, ein Middle-Case-Szenario und ein harmloses Szenario. Wer heißt das jetzt gleich? Ja, ihr wisst, was ich meine. Also verschiedene Szenarien in Abstufung werden gezeigt. Und natürlich ist es nachrichtentechnisch und aktivistentechnisch immer gut, das Worst-Case-Szenario ranzuziehen, weil halt das Argument ist, ja, wir müssen die Leute aufrütteln und da müssen wir halt die richtigen Zahlen nennen. Aber in der Regel ist es halt so, dass halt die Szenarien gerade im Bereich der Klimaforschung sehr leicht, sehr schnell in unterschiedliche Richtungen kippen. Ja, und es macht halt einen Unterschied, ob man am Ende 6 Grad da stehen hat, 3 Grad oder 1 Grad. Ja, und hier einfach der Aufruf von verschiedenen Wissenschaftlern, dass man halt nicht immer nur die extremen Zahlen nehmen soll. Also ich sage jetzt mal, dass die Klimaaktivisten, seien sie pro oder contra, nicht immer das Worst Case oder das Best Case Szenario heranziehen, sondern sich vielleicht mehr auf die Middle Case Sachen orientieren, weil halt die Erfahrung zeigt, dass meistens die Best-Case- und Worst-Case-Szenarien nicht so eintreten, sondern die Middle-Case-Szenarien eher der Realität entsprechen. Und deswegen gerade auch in den ganzen IPCC-Berichten, das ist ja immer ein Sammelsurium an verschiedenen Studien, wo dann in den Endberichten allerdings meist nur die Worst-Case-Szenarien angenommen werden, eben mit der Begründung, ja, wir müssen die Leute aufrütteln und das kann man einfach mit den extremen Zahlen am besten. Und natürlich, die Journalisten haben natürlich auch immer einen Wert, Interesse daran, die Sachen so extrem wie möglich darzustellen, dass die Leute halt draufklicken oder drauf lesen. Ja, weil wir werden alle sterben, hört sich besser an als, wir haben Anlass, bestimmte Mitigationsmaßnahmen einzuleiten, damit es nicht allzu schlimm wird. Ja, damit lassen sich wenig Klicks einsammeln und wenig Fördergelder und wenige politische Stimmen. Ne? Ja, wir haben den dämlichen Angriff auf den Mann von Nancy Pelosi. Irgendjemand ist, glaube ich, mit dem Hammer auf ihn losgegangen. Und wir haben kurz danach gesehen, dass die etablierten Medien versucht haben, da gleich entsprechende Verbindungen zu finden, um das alles wieder der bösen antifeministischen, toxischen Männlichkeit der Alt-Right unterzuschieben, also allen Leuten, die nicht Ja und Amen zu allem Möglichen sagen. Das ist ein Artikel im Rolling Stone. Da wird dann geschrieben, QAnon hätte der Mann vor der Tat mit sympathisiert, Holocaust-Leugnung. Lustig, also Holocaust-Leugnung, was heißt lustig, aber Holocaust-Leugnung kommt gleich vor Klimawandel-Leugnung, Transphobie, Rassismus, Frauenfeindlichkeit, Verschwörung zu Wahlfälschung, Screeds against Groomers and Pedos. Interessant, das ist jetzt auch schon negativ, wenn man irgendwie Pädophile nicht mag. Und natürlich Angriffe auf Amber Heard. Ich hoffe, das Bild wird klar für euch. In einem Post auf seinem persönlichen Blog schrieb der Täter am 23. August, wie bin ich in all dies hineingeraten? Gamergate, es war Gamergate. Ernsthaft? Ja. Und natürlich wird dann gleich gesagt, Gamergate war eine frauenfeindliche Hasskampagne 2014-2015, ein Backlash gegen Feminismus und Frauen in der Videogame-Industrie, der sich später in einen Strang der Alt-Right-Ideologie verwandelt hat. Und viele sagen, er hat Legionen von zurückgelassenen Männern radikalisiert. Ja. Fühlt ihr euch auch total zurückgelassen und radikalisiert? Und hier ist noch ein Artikel von Michael Schellenberger, der das ein bisschen anders erzählt. Der war nämlich vor Ort, der hat sich das mal angeguckt, wo hat dieser Mensch gelebt, dieser David DePape, 42 Jahre alt, und hat mal rumgefragt bei den Nachbarn und so. Nun, und dabei kam raus, dass der wohl sowieso schon bekannt war dort in der Gegend, dass er alle möglichen er hat Videos von Disney-Filmen verlinkt, in denen die Charaktere statt zu sprechen irgendwie geflucht haben und behauptet, Jesus sei der Antichrist. Er hat zusammengewohnt mit einer Nudistin, einer öffentlich berüchtigten Nudistin in Berkeley, mit Black Lives Matter-Schild im Fenster und Regenbogenflagge mit Marihuana-Symbol, hat dort wohl irgendeine Droge verkauft, die in Mexiko als Anti-Suchtmittel verkauft werden darf, und die haben sie über die Grenze geschmuggelt und haben sie dann da verkauft. Seine Freundin hat dann später irgendwie einen anderen Mann geheiratet, die haben nackt geheiratet. Warum, fragt mich nicht. Und er war trotzdem auch mit auf dem Hochzeitsbild als Freund der Familie. Eine der Nachbarn sagt, sie kommen ziemlich links rüber, ständig irgendwie Black Lives Matter, Gay Pride und so, aber sie haben sich von der Realität entfernt, sie haben sogar schon die Cops auf uns gehetzt. Ja, halt jahrelange Drogenmissbrauch, Psychose, Obdachlosigkeit, eine ehemalige Mitarbeiterin von ihm, also die mit ihm zusammengearbeitet hat, sagt, er hat mit Engeln gesprochen und sagt, hat mir gesagt, dass eine harte Zeit auf uns zukommt. Also, was ich sagen will, hier haben wir eigentlich den klassischen Fall eines psychologisch angegriffenen Menschen, der auch schon lange vor Gamergate übrigens merkwürdigen Scheißdreck geredet hat. Und ich wette mal, die Medien werden das so drehen, als wäre das ein ganz großer Trump-Fan gewesen mit seinem LGBTQ-Fahnen und Marihuana und so. Schön finde ich auch noch einen Bumpersticker auf dem Auto, was bei ihm im Hof steht. Ain't no sunshine until capitalism's gone. Ist ja auch ein Spruch, der oft von Right-Wing-Nazis kommt. Ja, der Vollständigkeit halber sollte man doch sagen, dass der Schellenberger auch generell ein politischer Kritiker von Nancy Pelosi ist. Mhm. Und er kritisiert sie insbesondere, was halt die ganze Thematik in San Francisco und Nordkalifornien angeht, wie mit Obdachlosen und psychisch Kranken umgegangen wird. Die werden sich quasi selbst überlassen. Und es wird halt quasi deren Krankheit, ich will jetzt nicht sagen, wird gefördert, aber es wird halt nicht effektiv was dagegen gemacht. Und der war vor kurzem, hat der als No-Party-Candidate, hat er sich zur Wahl gestellt als Gouverneur und hat immerhin den dritten Platz mit fast 5% der Wählerstimmen geschafft, was klar ist, er hatte keine Chance zu gewinnen, aber 5% für einen No-Party-Candidate ist schon extrem viel für amerikanische Verhältnisse. Ja, das noch der Vollständigkeit halber. Aber der kennt sich in der Thematik auch gut aus und war vorher halt auch ein Parteifreund von Nancy Pelosi, bevor er halt diese ganzen Sachen kritisiert und vielleicht erst realisiert hat, was da los ist. Ja, kommen wir kurz in die Türkei. Ja, die Türkei ist ja in verschiedenen Kriegsszenarien oder Antiterror-Einsätzen. Ich weiß nicht, muss man von einem türkischen Angriffskrieg sprechen? Ich muss jetzt mal ganz vorsichtig sein. Ich will ja nichts irgendwie verharmlosen oder so, ne, wegen Paragraph 130. Wie man es auch immer nennt, ne, die Türkei ist ja in verschiedenen Ländern aktiv, in Syrien, im Irak und überall, wo Kurden sind im Endeffekt, weil die Kurden und die kurdische Arbeiterpartei ja von der türkischen Regierung als Terrororganisation eingestuft wird. Ich meine ja nicht nur von denen, wir reden ja von der PKK, die ist ja hier in Deutschland auch nicht gerade der Liebling des Inlandsgeheimdienstes, aber es hat halt mehrere Berichte gegeben, dass halt von türkischer Seite verbotene Chemiewaffen gegen Kampfeinheiten gegen Kurden eingesetzt wurden, im Irak hauptsächlich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Da haben sich verschiedene Organisationen, wie die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen, OPCW, und die Internationalen Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges, hatten sich da halt auch zu Wort gemeldet, gesagt, da müssten wir jetzt mal eine internationale Untersuchung machen, weil das sieht anscheinend doch so aus, als ob da Kriegsverbrechen begangen worden sind. Und eine türkische Aktivistin, die halt auch im kurdischen Fernsehen mehrere Interviews gegeben hat, was diese Thematik betrifft und halt auch ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat. Die hat übrigens den Hessischen Friedenspreis bekommen für ihren Aktivismus, also ist jetzt auch eine international renommierte Person, sage ich jetzt mal. Die wurde jetzt im Endeffekt verhaftet, weil sie Propaganda für eine Terrororganisation betrieben hat und wegen Verstoß Artikel 301, das ist die Herabwürdigung des Türkentums, quasi Volksverhetzung begangen hat, wegen Beleidigung der türkischen Nation, des Staates, der türkischen Republik und der Institutionen und Organe des Staates. Und jetzt gibt es viel Kritik an der türkischen Regierung, dass der Dame jetzt halt kein Schauprozess gemacht werden soll, um politische Gegner im Inland irgendwie mundtot zu machen. Gut, das ist generell ein Problem in der Türkei mit Pressefreiheit, mit Aktivistenfreiheit. Aber da drücken wir ganz gerne mal ein Auge zu. Da gibt es nicht mehr als Rhetorik, weil die Türkei einfach ein privilegierter Partner der Europäischen Union ist und wir nicht nur in militärischen, sondern auch in wirtschaftlichen Angelegenheiten ja relativ abhängig sind von der Türkei, was viele Dinge angeht. Und das finde ich halt immer wieder überraschend, wie darüber hinweggesehen wird. Natürlich kann man da auch, sollte man das alles nicht überbewerten, aber es ist in diesem Fall, also generell überbewerten, aber gerade in diesem Fall ist es schon eine ziemlich eindeutige Sache, dass da der türkische Staat ein bisschen über die Stränge geschlagen ist, sage ich mal. Ja. So, hier haben wir ein Interview mit einer iranischen Aktivistin. Das ist einfach nur unter dem Aspekt, eine andere politische Perspektive zu sehen. würde ich jetzt auch nicht alles unterschreiben, was die Dame sagt, aber einfach nur, um eine andere Perspektive zu bekommen auf die ganzen Proteste, die in Iran gerade vonstatten gehen. Es geht ja darum, dass da die Moralpolizei, dass sie beschuldigt wird, halt mehrere Frauen zu Tode geprügelt zu haben. Anhand von einer Person wurde das jetzt halt medial besonders stark ausgeschlachtet, ich sag's wie es ist, und hat eine Protestwelle mit, die von sehr vielen internationalen Medien begleitet wurde und von vielen internationalen NGOs begleitet wurde, losgetreten im Iran. Und die Dame hier, es ist international studierte, promovierte Dame, die halt auch an einer Universität im Iran auch lehrt, die ist, zeigt einfach eine etwas andere Perspektive drauf. Sie ist beispielsweise bekennende Muslimin, trägt das Kopftuch aus Überzeugung, hat aber auch mit diesen Moralwächtern nicht sehr viel am Hut und kritisiert das auch. Sie kritisiert aber auf der anderen Seite auch, dass der Protest, der jetzt in den Medien dargestellt wird, nicht der Realität in der iranischen Bevölkerung quasi widerspiegelt, dass die Iraner das Ganze schon sehr kritisch sehen, aber dass es halt nicht um diese Sachen geht, die oftmals in der westlichen Presse dargestellt werden. Wie gesagt, ihre Perspektive. Sie meint, dass der iranische Protest der Frauen gegenüber der Regierung im Kern daran liegt, dass die iranische Regierung gezwungen wird, besonders stark oppressiv gegenüber der Bevölkerung zu sein, weil sie durch die Sanktionen des Westens in die Ecke gedrängt wird und sich bestimmte wirtschaftliche Freiheiten einfach nicht leisten kann, weil die Sanktionen gegenüber dem Iran so stark sind und dass die Sanktionen, die aus dem Ausland kommen, von der Bevölkerung genauso kritisch gesehen werden wie die Reaktionen der Regierung auf die Bevölkerung und die Freiheitstendenz in der Bevölkerung. Und sie sieht halt den Zusammenhang, wenn es eine wirtschaftliche Öffnung des Irans gegenüber dem Ausland geben würde, hätte die Regierung weniger Gründe und würde auch weniger damit durchkommen, die Bevölkerung so zu unterdrücken. Wie gesagt, einfach nur mal als eine etwas andere Perspektive auf diese ganze Demonstrationssache, die da im Iran stattfindet. Ob das jetzt alles so der Realität entspricht, weiß ich nicht, aber es ist ja mal ganz gut, mehrere Seiten sich anzuhören, dass man sich selber eine Meinung bilden kann. Ja, und hier haben wir Sigmar Gabriel von der SPD. Der sagt, ich bin mal gespannt, was wir zur Fußball-WM in Mexiko sagen. In diesem Land werden pro Jahr etwa 1000 Frauen ermordet und die Dunkelziffer liegt weit höher. Mal sehen, ob wir mit einem christlich geprägten Land genauso hart ins Gericht gehen wie mit einem muslimischen. Sag mal, Sigmar, herrscht in Mexiko denn auch irgendwie eine religiös verbrämte Kaste, die Frauen durchaus mal als weniger wert darstellt, ihnen weniger Rechte zubilligt und so? Oder woran liegt das in Mexiko? Liegt es vielleicht an der Armut und der hohen Verbrechensrate? Ja. Vergleichst du vielleicht Äpfel mit Birnen, Sigmar? Zahlt dir Katar Geld, Sigmar? Sag mal, Sigmar. Mir ist das ein schräger Vergleich, absolut, jo. Shitstorm gegen mich. Okay. Leo Knauf. Hier gab es einen Shitstorm gegen den jungen Mann hier. Leo Knauf, ein Abgeordneter in Bielefeld, kommunalpolitisch von der FDP. Und der hat geschrieben, Zecken klatschen. Und das bezog sich auf den Sieg von Bielefeld gegen den FC St. Pauli. Und da gab es einen Shitstorm gegen ihn von lauter Linken, die ihm unter anderem ab ins Gulag zu ihm geschrieben haben und so. Und ja, er meint, die nennen sich ja selber Zecken und Klatschen ist ja für einen Sieg im Fußball ein normales Wort, so eine Klatsche kassiert halt. Und ja, kann man so sehen, aber die Leute waren halt der Meinung, sie hätten wieder hier die rechte FDP überführt. Der Musk ist schuld, denke ich auch. Auch hier. Der ist total enthemmt. Und der Trump. Der Typ. Ja, und der Herr Lobo ist nicht da und sagt irgendwie, hier, die Leute sind handeln hier reflexhaft. Und Symbole. Genau. Döner Brothers, da kriege ich direkt Hunger. Und hier in Olympia, Washington, gibt es jetzt laut dem NDNO eine eine linksextreme Gruppe namens National Lawyers Guild. Und die ist jetzt wohl dafür verantwortlich, lauter Antifa-Leute zu vertreten. Und das hat mich direkt erinnert an hier das Ding von dem Horst Mahler und Konsorten. Die Rote Hilfe. Nee, den Sozialistischen Anwaltsbund. Das war ja das. Ja gut, das jetzt stimmt eigentlich. Ja, Rote Hilfe wäre auch richtig, aber ja, ich habe mich jetzt erstmal an den Sozialistischen Anwaltsbund erinnert. Und also kann ja gut sein, dass wir dann auch in 20, 30 Jahren irgendwelche Politiker haben, die mal bei der National Lawyers Guild da waren. Also nicht wir, die haben, sondern die Amerikaner, die haben natürlich, aber würde mich gar nicht wundern, wenn sie solche Dinge da jetzt auch rausbilden. Aber da schwappt ja nichts rüber. Da schwappt ja immer alles nur von Amerika nach Deutschland. Und ja, schwippidi-schwapp. Und Trumpismus und so, ne? Der Gewaltbereite. Wir kennen ihn ja. Ja, genau. Der Trump hat die radikalisiert. So sieht's aus. Oberbürgermeister Peter Feldmann ist eine Schande für die Stadt Frankfurt. Das stimmt. Maximilian Tichy schreibt das. Ja, was ist der Sohn von Roland? Keine Ahnung. Also nicht kann sein. Ich weiß nicht, ob der Kinder hat, aber kann ja sein. Bisschen auffällig ist er schon, ne? Aber gut, wieso nicht? Ja, habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich habe jetzt auch diesen Artikel nur dabei, weil mir war das auch gar nicht so bewusst, was da jetzt an neuen Entwicklungen ist. Und hier in diesem Artikel stand es halt drin. Und das ist nämlich jetzt, dass der Herr Feldmann, der vor Gericht steht, wegen diverser Dinge, irgendwas mit der Arbeiterwohlfahrt in Frankfurt. Ach so. Und seine Ausrede soll wohl gewesen sein, irgendwie mit seiner Frau, die irgendwelche Posten gekriegt hat. Die war Leiterin einer Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt und war als Einsteigerin nach kurzer Zeit schon im höchsten Tarif, für den andere Mitarbeiter bei der Arbeiterwohlfahrt 17 Jahre brauchen, bis sie dahin kommen. Das ist einfach nur, weil die so gut war. Wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall redet sich jetzt der Herr Feldmann damit raus, dass er sagt, seine Frau, das wäre ja quasi sowieso keine richtige Ehe. Und die würde quasi nur alleine irgendwie machen. Er hätte da keinen Einfluss darauf. Und auch diese gemeinsame Tochter, die die haben, hätten sie eigentlich abtreiben wollen. Oder das ist das Perfideste ja, von allem. Das ist richtig übel. Dass er in diesem Verfahren anbringt, dass er sagt, er hätte die Tochter ja abtreiben lassen, aber seine Frau wollte nicht. Freut mich jetzt schon, dass das traumatisierte Kind wird ganz viel Spaß haben damit. Also freut mich halt im Sinne von, ja, freut mich eben nicht. Also was ein asoziales Verhalten. Und er sagt auch irgendwie, ja, damals, als sie den Job gekriegt hat, dann da hätte sie ja auch, da wären sie ja noch gar nicht so zusammen gewesen. Da hätte er das gar nicht absehen können, dass aus dieser Affäre mal was Ernstes wird. Genau, also das ist echt ein Knaller, dieser Typ, also im negativen Sinne jetzt, was der sich traut, also, und vor allem um seinen eigenen Arsch zu retten, so, ne, kann ich doch nichts für, so was die Frau hier macht, und das Kind wollte ich ja eh nicht haben, also, ganz schön dreist. Ja, mach's gut, Peter. Ja, und dann schreiben sie auch, dass aber der wohl trotzdem, also es gibt jetzt wohl ein Volksbegehren, ihn abzusetzen. Aber die Leute malen ihm wohl gute Chancen aus, das zu überstehen, weil wohl allen das irgendwie egal ist, da in Frankfurt. Also, keine Ahnung. Macht die Gesellschaft nur kaputt genug? Und dann Frankfurt halt. Also, tut mir leid. Ja, das war hier von Mammon hat das eingereicht, das ist dann von Duschan Wegner hier so ein Meinungsartikel, aber prinzipiell geht es ja eigentlich um diese Rede von Herrn Steinmeier, die sehr merkwürdig war, wo er im Endeffekt, also ich habe sie auch nicht gehört, ich kenne sie auch nur aus diversen Artikeln, die Auszüge da draus. Und es war ja alles so meine Ansprüche an mein Volk sozusagen. So, wenn ich Ja, also so an sich selber 80% ging es nur um die Ukraine und Russland und dann so ein bisschen was, ja, gesellschaftlicher Gegenwind und wir müssen uns darauf einstellen, dass alles schlimm wird und sehr magere Rede für eine Lage der Nation Rede, 80% über andere Länder zu reden. Naja, ja, ne? Seltsam. Ja, Was? Me Too, erinnert ihr euch noch damals, als sie uns Kevin Spacey weggeschossen haben? Da gab es ja Vorwürfe von einem jungen Schauspieler damals, der war damals angeblich 14 Jahre alt und Spacey soll sich ihm irgendwie genähert haben. Es ist 1986 gewesen und der gute Mann hat 40 Millionen Dollar Schadenersatz in der Zivilklage gefordert. Spacey hat die Vorwürfe bestritten, auch vor Gericht nochmal. Der Typ hat auch nochmal ausgesagt, hat gesagt, das sei das traumatischste Erlebnis seines Lebens gewesen. Während der Befragung hat er sich allerdings in so viele Widersprüche verstrickt, dass der Käse dann am Ende gegessen war und die Jury halt gesagt hat, nein, Kevin Spacey ist kein Vergewaltiger. Nun ja. Ist jetzt halt auch die Frage, ob Spacey halt jetzt auf Leute zugeht, die ihn jetzt gefeuert haben und sagen, ihr habt mich dafür gefeuert, gebt mir mal Geld. Sind wir mal gespannt, ob er zurückkommen kann, ob er zurückkommen darf. Es sind noch weitere Prozesse offen. Aber mal abwarten, ob sich da mehr ergeben kann, als es sich bisher ergeben hat. Auf jeden Fall haben wir hier erstmal einen Fall, wo demjenigen eben nichts nachgewiesen werden konnte, dem eine Karriere zerstört wurde. Warten wir es mal ab. Ja, hier gibt es bald eine interessante Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht, die von sehr vielen Personen beäugt werden wird, weil es da um relativ viel geht. Es geht um die Parteienfinanz, um die Stiftungsfinanzierung der parteinahen Stiftung, um die staatlichen Zuwendungen, die Zuschüsse vom Bundesministerium, die Globalzuschüsse, die diese parteinahen Stiftungen halt bekommen. Und es ist ja so, dass es verschiedene Stiftungen gibt. Ne? Die SPD hat die Friedrich-Ebert-Stiftung, CDU hat die Konrad-Adenauer-Stiftung, CSU, Hans-Seidel-Stiftung, Heinrich-Böll-Stiftung hat die Grünen, die kennen wir ja zu Genüge. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung haben die Linken und die FDP hat die Friedrich-Naumann-Stiftung. Und es gibt halt noch die Desiderius-Erasmus-Stiftung, die der AfD nahesteht, die jetzt halt auch diese Globalfinanzierung haben möchten. Und es gibt nun mal da eine Gesetzeslücke, sagen wir es mal so. Es gibt kein sogenanntes Stiftungsgesetz, das diese ganzen Angelegenheiten regelt. Das ist sowas wie, ja, das ist aus der Historie heraus geschaffenes Recht, was der Bundestag immer so genehmigt hat. Die Parteien haben sich halt gegenseitig quasi diese Stiftung zugesprochen und haben darüber abgestimmt in den Haushaltsverhandlungen, dass diese Gelder an diese Stiftung fließen können. So nach dem Motto, ich sag's jetzt mal böse, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Aber der AfD will man das Ganze nicht gönnen. Und die AfD, die pocht jetzt halt darauf, dass das ja nicht sein kann, dass das jetzt mal geregelt werden muss, wenn es der AfD nicht zugestanden wird, was die anderen Parteien haben. Dass es eine gesetzliche Grundlage für die Förderung von politischen Stiftungen geben müsste, beziehungsweise dass die Desiderius-Erasmus-Stiftung halt von diesen Zuwendungen nicht ausgeschlossen werden kann, ohne Begründung. Und es gibt halt nicht wirklich eine Begründung. Die einzige Begründung, die es gibt, ist, ja, die ist zu parteinah. Ja, es muss ja eine gewisse Distanzierung sein. das Bundesverfassungsgericht hat in einem Urteil schon mal klargestellt, dass es eine gewisse geforderte Distanz zu politischen Parteien gibt, die eingehalten werden muss von diesen Stiftungen. Was an sich, jeder weiß ganz genau, dass es an sich nur Makulatur ist. Ja, das sind parteinahe Stiftungen. Was für eine Distanz soll da eingehalten werden? Ne? Ich meine, wir kennen alle genug Beispiele. Die sind halt quasi Sprachrohre und Nachwuchsförderungseinheiten von den Parteien, machen halt teilweise auch irgendwelche Studien, irgendwelche Arbeiten, die dann halt den politischen Parteien halt in die Hände spielen, denen Argumente liefern, um Wählerstimmen zu bekommen. Ich sage jetzt einfach mal, wie es ist. Und ja, alle dauerhaften ins Gewicht fallenden politischen Grundströmungen in der Bundesrepublik Deutschland müssen angemessen berücksichtigt werden bei dieser Globalfinanzierung, bei dieser Stiftungsförderung, hat das Bundesverfassungsgericht auch schon mal vor 20, 30 Jahren festgestellt. Und ja, das bringt die ganzen Leute jetzt halt in eine etwas schwierige Situation, weil es halt keine eindeutige Gesetzeslage gibt, sondern nur diese verfassungsrechtlichen Urteile, kann es jetzt halt sein, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt sagt, okay, ihr seid nicht gezwungen, der Erasmus-Stiftung diese Förderung zu geben, aber ihr müsst jetzt mal einen rechtlichen Rahmen schaffen, wie das generell geregelt werden soll. Und dann müsste der Bundestag ein sogenanntes Stiftungsgesetz vorlegen, was halt auch von vielen Seiten auch schon gefordert wurde in den letzten Jahrzehnten. Und das wird einfach interessant zu sehen sein, wie da die Entscheidung läuft, ob die einfach sagen, ach, das ist die AfD und der Verfassungsschutz, der denkt, die sind bedenklich, deswegen ist es einfach hinfällig und das Konstrukt, das wir haben, das ist schon okay. Oder ob das Verfassungsgericht jetzt sagt, so, also sie werden mit Sicherheit nicht sagen, ja, die müssen jetzt das Geld bekommen, weil das liegt nicht in deren Weisungskompetenz, weil das legt der Haushaltsausschuss im Bundestag fest, weil es dafür keine gesetzliche Regelung gibt. Aber das Bundesverfassungsgericht könnte sagen, ihr müsst da jetzt mal eine einheitliche gesetzliche Regelung für schaffen. Deswegen ist das Ganze halt interessant. So, inwieweit jetzt diese Erasmus-Stiftung Anrecht auf diese Fördergelder hat oder was das angeht, alle anderen Stiftungen Anrecht auf diese Förderungsgelder hat, das wage ich jetzt überhaupt gar nicht mir anzumaßen, zu beurteilen. Allerdings wäre es halt schon ganz gut, wenn es da mal eine einheitliche Regelung gelten würde. Einfach so aus meinem Rechtsverständnis heraus ist es schon seltsam, dass es da einfach keine gesetzliche Regelung für gibt, sondern einfach nur das Gewohnheitsrecht da quasi greift. Tja, mal gucken, was da passiert. Das wird verhandelt. Wann wird das verhandelt? Ja, Anfang nächsten Jahres soll dann eine Entscheidung kommen wohl, ja. Okay. Und hier, wir reden hier immerhin über, wie viel war es? Wo steht die Zahl? 500 irgendwas Millionen Euro pro Jahr. Das ist schon nicht wenig Geld, was die ganzen Stiftungen insgesamt bekommen. Ich finde die Zahl jetzt nicht. Ja. Aber, ne, viel Geld. Viel Geld. Ja, Thema Vorratsdatenspeicherung. Die Europäische Union hat ja, das Europäische Gericht hat ja festgesetzt, dass eine generelle anlasslose Vorratsdatenspeicherung nicht mit EU-Recht konform ist. De facto wird das aber in der Strafverfolgung eingesetzt. Da gibt es jetzt halt einen Zugzwang der Strafverfolgungsbehörden und des Gesetzgebers in Deutschland, da jetzt Leitlinien festzulegen, wie können wir denn jetzt damit umgehen. Und jetzt hat es einen Vorschlag gegeben von unserem freiheitlichen Bundesjustizminister, dass man quasi eine anlassbezogene Quick-Freeze-Regelung gibt, ja, dass die Telekommunikationsdienstleister die Daten vorhalten müssen, was die erste Hürde ist, weil sie sind derzeit gesetzlich noch nicht dazu gezwungen, diese Daten vorzuhalten. Die speichern die einfach nicht, weil das ein erhöhter technischer Aufwand für die ist. Und da wird jetzt halt quasi vorgeschlagen, okay, dass es mit einer ersten Anordnung auf ersten Verdacht, kann es eine richterliche Anordnung geben, Verbindungsdaten an einem bestimmten Tatort und einer gewissen Umgebung, ja, diese ganzen Daten, Metadaten, IP-Daten und sowas quasi festzuhalten. Die IP-Nachverfolgung ist noch so ein Punkt, wo die Leute sich noch nicht so einig sind. Da sagt der Buschmann, ja, die ganzen IP-Sachen zu speichern ist nicht sinnvoll, weil das lässt nur eine Rückverfolgung der Täter zu, wenn die quasi sich in irgendwelchen Social-Media-Diensten eingeloggt haben und auch nur über diese Social-Media-Dienste irgendwelche Verbrechen begangen wurden, dass sie halt tatrelevant sind, dass man da halt überhaupt auf diese Daten zugreifen könnte. Und ja, unsere Innenfaser-Ministerin sagt, das im Entwurf neu geregelte Quick-Freeze-Verfahren kann als flankierendes Instrument in spezifischen Anwendungsfällen zum Einsatz kommen und wichtige Ermittlungserkenntnisse liefern, ist allerdings kein adäquater Ersatz für eine Speicherung von IP-Adressen. IP-Adressen sollen gespeichert werden, um schwere Kriminalität bekämpfen zu können. Das sagt die Innenministerin und der Justizminister sagt, das ist nicht notwendig und ist auch in vielen Fällen nicht zielführend, weil, wie gesagt, nur bei solchen Sachen, wo halt jemand wirklich eingeloggt war, da auch rückverfolgbar ist, wer ist diese Person überhaupt, dass man da das überhaupt speichern könnte. Also die versuchen sich halt um diese anlasslose Vorratsdatenspeicherung rumzumogeln, indem die ein Verfahren einführen wollen, wo man sagt, okay, man hat einen Anlass, allerdings mit einer sehr, sehr geringen juristischen Schwelle, dass einfach nur ein Richter das auf einen Verdachtsmoment, auf einen bestimmten Tatraum quasi anordnen darf, auch bevor die Ermittlungen offiziell begonnen haben, so, dass man halt dann quasi auf Vorrat die Daten anlassbezogen speichert und innerhalb von einem oder zwei Monaten dann halt für die Ermittlungen bereitgestellt werden. Und ja, es wäre halt auch ein harter Eingriff in die Geschäftstätigkeit von den Telekommunikationsprovidern, weil die halt dazu gezwungen werden, diese Daten dann auch erstmal zu erheben, was sie derzeit nicht sind. Das Thema geht weiter. Ja. Was darf der Staat? Was erlaube Staat? Ja. Ja, hier gab es eine etwas bizarre Sache vor einigen Wochen in Stralsund. In Stralsund hat der Bürgerschaftsrat, ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall das lokale Gremium, hat im Endeffekt eine überparteiliche Erklärung rausgegeben, dass Stralsund sich als Ort für Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine anbieten will. Die Gemeindevertreter beschlossen mit großer Mehrheit, die Bundesregierung zu informieren, dass das Stralsunder Rathaus für sofortige Friedensgespräche zur Verfügung steht. Und das halt begründen die mit der historischen Verantwortung der Stadt Stralsund. Der Frieden von Stralsund, der 1370 den zweiten Waldemar-Krieg zwischen Dänemark und der Hanse beendete und die Abrüstungsverhandlungen, die Olaf Palme 1984 in der Stadt zur Schaffung eines atomwaffenfreien Sperrgürtels in Mitteleuropa geführt habe. Daraus ergibt sich die historische Verantwortung der Stadt, dass man diese Sachen fordern muss. Darüber hinaus wurde halt gefordert, dass die Bundesregierung bitte zurücktreten soll. Okay. Und ja, dass halt das Außenministerium eine offizielle Note an Russland und die Ukraine schicken soll, dass doch bitte diese Gespräche in Stralsund stattfinden könnten, um das offiziell als Vorschlag zu verbreiten. Diese Vorgänge in Stralsund sind nicht nur politisch, sondern auch kommunalverfassungsrechtlich brisant. Viel spricht dafür, dass der Beschluss der Bürgerschaft rechtswidrig und von der Kommunalaufsicht zu beanstanden ist. Die kommunale Selbstverwaltung ist verfassungsrechtlich garantiert. Allerdings ist die Verbandszuständigkeit der Gemeinden nur für die Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft begrenzt. Insbesondere die Pflege der Beziehungen zu auswärtigen Staaten ist laut Grundgesetz die alleinige Sache des Bundes. Und Beschluss hat einen Rechtscharakter. Das heißt, die Länder und der Bund müssen darauf antworten. So. Aber die Antwort könnte jetzt natürlich sein, hey, danke für den Hinweis, wir geben das mal weiter. Oder der könnte halt sein, dass das Land halt sagt, ihr nehmt das jetzt sofort zurück. So, wir befassen uns nicht damit. Ansonsten gibt es eine Anklage vor dem Bundesverfassungsgericht oder erstmal dem Landesverfassungsgericht wegen Überschreitung eurer Kompetenzen. Und so wie sich das gerade anhört, ist das auch genau das, was die Landesregierung gerade vorbereitet. Und sagt, ihr nehmt mal diese Erklärung sofort zurück, sonst kommen wir mit dem juristischen Hammer. Ja, da macht es doch wirklich Spaß. Ja, schon erstaunlich, was für ein Selbstvertrauen die Leute haben können, ne? So als Stadtobere zu glauben, sie könnten da den Weltfrieden wiederherstellen oder so. Ja, ich meine, hey, es ist doch keine Ahnung, warum nicht anbieten? Ich meine, die haben halt ein bisschen Ja, sicher. überzogen. Wie gesagt, die haben in den Sachen halt auch gesagt, hier, Bundesregierung soll zurücktreten, weil die halt auch Ja, genau. nicht genug für die Friedensverhandlungen gemacht haben und Ja. so weiter und so fort. Dass da keine nette Antwort drauf kommt, ist klar. Es ist aber auch ein sehr seltsamer Vorgang, so, weil ja, die haben ihre Kompetenz eindeutig überschritten. Aber es ist halt eine Sache, die beantwortet werden muss. Die sind, So, glaube ich, ein weil. bisschen verstrahlt da in Stralsund, kann das sein? Verstrahlt. Ja, keine Ahnung. Wenn Sie es einfach mal als Rüttler sehen, okay, verstärken wir die diplomatischen Anstrengungen, damit der Eindruck gar nicht entsteht, dass irgendwelche anderen Gremien sowas überhaupt fordern müssen. Das wäre, glaube ich, das Positivste, was die Leute daraus ziehen könnten. Aber naja. Gut, kommen wir zur ganzen China-Thematik. Nur ganz kurz habe ich hier ein paar Sachen mitgebracht. Einerseits ein Report vom Institut für Mitbestimmung und Unternehmensführung, der Hans-Böckler-Stiftung, SPD-NA. Hintergründe und Entwicklung chinesischer Investitionen in Deutschland. Da hat es in den letzten Jahren sehr viele Investitionen gegeben. Alleine in 243 Unternehmen hat es eine entweder komplette Übernahme von Firmen gegeben oder eine qualifizierte Mehrheitsbeteiligung in den Firmen. Das heißt, dass alle Geschäftsgeschicke aus chinesischer Hand bestimmt konnten. Natürlich gibt es in Tausenden von Firmen alleine über den Aktienmarkt Beteiligungen, die teilweise auch relevant sind. Ne? Über 10% Aktienbeteiligung, da hat man gewisse Mitspracherechte auf der Hauptversammlung bei Aktiengesellschaften, hat auch bestimmte Minderheitenschutzrechte, dass man in Geschäftssachen mitbestimmen kann. Und hier kommt das Ganze so ein bisschen aus gewerkschaftlicher und Angestellten-Sicht. In vielen Fällen ist es so, dass der finanzielle Druck von chinesischen Mutterkonzernen auf die deutschen Standorte ausgeübt wird, um Kosten zu sparen, um Produktionseinheiten aus Deutschland auszulagern, nach China zu verschiffen, Know-how natürlich weiterzugeben. Dass an gewisse Verpflichtungen, die bei Übernahme von Firmen eingegangen wurde, sobald die Sperrfristen ausgelaufen sind, radikale Jobabbaumaßnahmen und Unternehmensverlagerungen nach China es gegeben hat. Es gab mehrere Skandale, wo halt chinesische Investoren einfach ihren Nachschusspflichten nicht nachgekommen sind und die Unternehmen einfach haben pleite gehen lassen, was halt auch kritisch ist nach deutschem und europäischem Insolvenzrecht, und Standortsicherungsverträge wurden ausgenutzt, um an gewisse Pachtverträge, was Bodenlagen und sowas angeht, und vor allem geistiges Eigentum angeht, ranzukommen. Und generell gab es einen Trend jetzt zur Corona-Zeit, dass es immer weniger Unternehmensübernahmen gab. Allerdings war die Hochzeit der Unternehmensübernahmen in Deutschland von den Jahren 2013 bis 2017. Wie ich es ja schon gesagt habe, die chinesische Regierung hat sich strategisch in sehr vielen deutschen Unternehmen eingekauft, insbesondere die juristischen Kanzleien habe ich ja hervorgehoben, wo die sich eingekauft haben, mit dem Hintergrund halt Regulatory Capture zu machen, um deutsche Gesetzgebung zu beeinflussen, was ja auch funktioniert hat. Hier haben wir einen Artikel der Bild-Zeitung. Wenn du möchtest, kannst du ein bisschen runterscrollen. Da ist eine Grafik, welche Häfen die überall haben. Das ist bei 40, 50% ungefähr. Und hier beschreibt Bild einfach nur ein paar Strategien, die China in verschiedenen Ländern gefahren hat. Beispielsweise eine Sache, die die gerne gemacht haben, ist, die haben Großprojekte mit Krediten finanziert in Ländern gestartet, die sie aus eigenen finanziellen Mitteln nicht stemmen konnten. Viele haben das in Afrika gemacht, aber viele haben das auch in Europa gemacht. Wasserkraftwerke in Bosnien, Kohlekraftwerke in Serbien, Brücken und Autobahnen in Montenegro. Im Fall Montenegros ist es beispielsweise so gewesen, dass das Projekt so ausgeufert ist und so schön gerechnet wurde. Das war im Endeffekt eine Mautstraße, die sich irgendwann selber tragen sollte durch Mauteinnahmen. Allerdings gibt es nicht genug Autofahrer im ganzen Land, um das rein rechnerisch darstellen zu können, was dazu geführt hat, dass das ganze Projekt gekippt hat und die Regierung Montenegros im Jahr 2021 selbst die EU um Hilfe anbetteln musste. Die EU lehnte das allerdings ab und jetzt steht Montenegro deswegen vor quasi einer Schuldenkrise, allein wegen dieser Autobahn, die die Chinesen da gebaut hat. In vielen Fällen ist es halt so gewesen, dass die chinesischen Regierungen gesagt haben, okay, ihr seid überschuldet, ihr könnt eure Schulden bei uns nicht zurückzahlen, deswegen pfänden wir jetzt die Sicherheiten, heißt Grund und Boden, die Unternehmen sind jetzt hundertprozentig in chinesischer Eigenschaft. Das ist halt eine Sache, die in vielen Ländern passiert ist, beispielsweise in Sri Lanka und in vielen afrikanischen Ländern. Hier seht ihr die europäischen Häfen, die unter chinesischer Kontrolle sind. Ihr seht über ganz Europa verteilt ist die CMP und die COSCO Terminalgesellschaft hat strategisch wichtige Beteiligungen. Das argumentieren die mit ihrer Belt and Road Strategie, dass sie halt chinesischen Booten einen sicheren Hafen bieten wollen und privilegierte Frachtgebühren, dass halt Wirtschaftsförderung passiert in dem Sinne, dass chinesische Waren besser in die Märkte gepusht werden können. Bei Griechenland ist es beispielsweise so, dass sie den Hafen Piräus zu 100% übernommen haben, was eine Erfolgsgeschichte ist, weil der vorher einfach richtig schlecht gemanagt wurde und weil die es geschafft haben, ein Netzwerk von Bahngleisen nach Osteuropa aufzubauen, dass die Hälfte von den ganzen Frachtsachen, die in Piräus ankommt, quasi den osteuropäischen Markt bedienen können, ohne dass sie noch weiter auf dem Boot gefahren werden müssen. Deswegen ist das eine Erfolgsgeschichte. Die selber in Griechenland beschweren sich darüber, dass halt sehr wenige Arbeitsplätze geschaffen wurden, dass selbst die letzte Schraube aus China importiert wird, dass gar keine wirtschaftliche Nachfrage für die Hafentätigkeit in Griechenland selber stattfindet. Aber wenigstens hat der Staat noch Steuereinnahmen, was die ganze Sache angeht. Deswegen ist der Hafen von Piräus einerseits die krasseste Variante, weil die da wirklich zu 100% den ganzen Hafen übernommen haben, aber am wenigsten ausnutzen, was sie halt da an Machtpositionen haben. In Seebrügge sind die am zweitmeisten investiert, das ist ja in Belgien, da sind sie mit 85% drin. Ansonsten haben die eine Beteiligung immer von 24-50% an den verschiedenen Häfen, wie es in Hamburg ja zumindest bei dem einen Terminal auch angestrebt wurde. Neben den offensichtlichen wirtschaftlichen Sachen gibt es allerdings noch eine politische und eine militärische Dimension, die man bei der ganzen Sache berücksichtigen muss. Und dazu kommen wir im nächsten Tab. So, hier haben wir eine Studie vom American Security Policy Institute, Australian Security Policy Institute, das ist ein australischer Think Tank, der sich mit den chinesischen Strategien auseinandergesetzt hat. Um nur einige Sachen zu erwähnen, also der Bericht erklärt erstmal, wie der chinesische Staat funktioniert. Jegliches Unternehmen in China unterliegt der Kommunistischen Partei. Jegliches chinesische Unternehmen ist verpflichtet, den Geheimdiensten und der chinesischen Militär Unterstützung zu liefern, in allen Bereichen, ja, sei es personell, sei es logistisch, sei es im sogenannten Grey-Sektor, was halt Spionage, Daten und andere Sachen angeht. Die Kommunistische Partei hat halt ihren eigenen Armeeflügel über die Volksbefreiungsarmee, aber sie hat halt auch den ökonomischen Flügel und der wird halt durch die Staatsbeteiligung in den Unternehmen sichergestellt. Nochmal, jedes Unternehmen in China muss als Staatsunternehmen gelten, weil kein Unternehmen in China darf ohne Beteiligung des Politbüros Geschäfte führen. Es wird vorgeschrieben, dass du eine gewisse Quote hast in den Aufsichtsräten, in den ganzen anderen Unternehmen, die von der chinesischen kommunistischen Partei kontrolliert werden. Deswegen muss man wirklich sagen, any business venture undertaken serve the interest of the company, the state and most importantly the communistic party. So, alle Unternehmen sind verpflichtet to work with the political warfare agencies like the United Front Work Department. Ja, das ist die Arbeitsgewerkschaftsbewegung in China, was im Endeffekt mehr oder weniger eine Geheimdienstagentur ist, die halt Politoffiziere und Geheimdienstoffiziere und militärische Offiziere quasi als Arbeitnehmer in den Unternehmen platziert, dass ein gewisser Proport stattfindet, dass halt auch immer alle wirtschaftlichen Vorgaben des Zentralkomitees auch wirklich durchgeführt werden. Und das Ganze hat natürlich sehr starke Implikationen für alle Infrastrukturunternehmen, die von chinesischen Firmen in Teileignerschaft oder in Eigentümerschaft quasi betrieben werden. Ja, weil es gibt sogenannten Gray Sektor. Das sind Sachen wie, du hast Truppenbewegungen, die privaten Frachtschiffen durchgeführt werden. Ich hatte ja vor ein paar Wochen hatte ich auch das Beispiel, wie private Fähren von der Armee benutzt werden, um Militärübungen durchzuführen. Dass man halt Panzer auf privaten Fähren hin und her schippert, was gar keine Kriegsschiffe sind. Da wird einfach das Unternehmen verpflichtet, nee, ihr müsst jetzt mit dem Militär zusammenarbeiten. Ja, und wenn wir uns ein Unternehmen wie Costco anguckt, Costco hat eine eigene paramilitärische Einheit. Ja, die machen Sachen wie Maritime Surveillance, Counter-Piracy Missions und Search and Rescue Operations. Das heißt, die gehen gar nicht zum Militär. Die haben Militärangehörige, die für die Firma arbeiten, die quasi wie eine paramilitärische Armee sind. Und die sind jetzt beispielsweise in Piräus auch stationiert, deswegen offiziell, weil die Teil des Unternehmens sind. Deswegen sollte es irgendwann einen Konfliktfall geben, dann sind diese ganzen Hafenbeteiligungen sind sowas wie Militärstützpunkte für die chinesische Marine, muss man einfach mal ganz so sehen. Active Measures ist eine andere Sache, die halt von der chinesischen Regierung sehr stark gefahren wird. Das sind halt NGOs werden gefahren, es werden Regulatory Capture wird gefahren, dass halt versucht wird, politischen Einfluss auf die Staaten zu nehmen, aus den Staaten heraus, dass sie halt der chinesischen Regierung besser gewogen sind. Also im Endeffekt alles das, was man halt auch kennt, was immer Russland vorgeworfen wird, dieser Hybrid Warfare und diese ganzen anderen Sachen, die macht China halt und das machen alle chinesischen Unternehmen unter dem Deckmantel der privaten Unternehmen. Und die einzige Strategie, dagegen vorzugehen, ist im Endeffekt ein eigenes Netzwerk aufzubauen, sagen die Australier, dass man halt internationale sogenannte Blue Dot Alternatives macht, also quasi ähnliche Active Measure Sachen, die von britischen, amerikanischen, deutschen, europäischen, italienischen Staat quasi teilweise mitgelenkten Unternehmen, sich strategisch in solche Häfen auch einzukaufen, um ein Gegengewicht gegen diese Grey Actions zu fahren. Das ist halt ein riesiger Faktor, der schwierig einzuschätzen ist, weil es ja keine offenen Feindseligkeiten gibt, sondern nur Geheimdiensttätigkeiten und sogenannte Active Measures, die halt immer im Untergrund stattfinden. Juri Besmenow lässt grüßen an dieser Stelle auch. Ja, wichtig für uns ist die eine Sache, wo es halt stattgefunden hat, seht ihr hier. Hier geht es um die Solar, das ist von der Internationalen Energieagentur, einfach eine Auflistung, wo werden Solarpaneele und Solartechnik weltweit hergestellt. Gut, der große Block ist China. So, alles wird im Endeffekt in China hergestellt und China hat halt viele deutsche Unternehmen aufgekauft, hier platt gemacht, nach China rübergesiedelt oder, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, das ist ja seltsam. Chinesische Investoren kaufen eine Firma und auf einmal haben die Liquiditätsschwierigkeiten und die Firma geht pleite. Und die Konkurrenzfirma in China freut sich und kann den Teil vom Markt übernehmen. Das ist auch eine Art, manche würden sagen Wirtschaftskriegführung, aber das würde auch unter Active Measures fallen. Und wie ihr hier seht, die Nachfrage, so, da sind wir ne, in Europa, Nordamerika noch ziemlich gut mit dabei, aber es wird alles in China produziert. Ne, die Silicon Wafers fast ausschließlich. Polysilikon machen wir noch ein bisschen was in Europa, aber die Module machen wir nicht mehr, die Zellen selber machen wir auch nicht mehr. Wir sind da vollkommen abhängig, was die chinesische Regierung angeht und die chinesischen Unternehmen, was ein und dasselbe ist, wenn wir das mit unserer Energiewende ernst meinen und weiterführen wollen. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja, deswegen haben auch viele Vertreter der Energiewende wenig politisches Interesse daran, die chinesische Regierung zu kritisieren, weil die chinesische Regierung zu kritisieren heißt, chinesische Unternehmen zu kritisieren und vielleicht nicht mehr die Lieferungen zu bekommen, die man braucht. So, kommen wir zum Lifecycle von Solarzellen. Ich hatte schon mal über den Lifecycle von Windturbinen gesprochen und dass wir bald in eine Lage kommen werden, dass ganz viele Windkraftwerke das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben werden und zurückgebaut werden müssen, recycelt werden müssen und dass sowohl das eine als auch das andere schwierig darstellbar ist. Und wenn du ein bisschen runterscrollst, bis auf 30%, hier sehen wir eine Grafik. Da geht es um die Werte von den Materialien, die rausrecycelt werden können. Daraus können wir schließen, wie viele Solarpaneele werden denn in den nächsten 10 Jahren ja, das Ende ihres Lebenszyklus erreicht haben und werden abgebaut werden. Entweder weil die Förderung ausgelaufen ist und die wirtschaftliche Nutzung sich nicht mehr darstellt, weil es Ersatzinvestitionen geben wird und die alten müssen irgendwie entsorgt werden. Da werden wir halt ein massives Problem bekommen. Derzeit funktioniert es noch so, wenn eine Solarzelle aus dem Verkehr gezogen wird, wird die auf den Müll geschmissen, weil die Materialien sich nicht lohnen, in einem schwierigen Recycle-Verfahren rauszuholen, weil es einfach zu aufwendig ist und zu teuer ist. Da gibt es jetzt erste Investitionen in manchen Ländern, große Recycling-Industrien aufzubauen, die das dann auch skalieren können und halt eine gewisse Stückzahl auch verarbeiten können, dass es überhaupt wirtschaftlich feasible ist. Aber wenn ihr euch die Zahlen hier seht, derzeit lohnt es sich überhaupt nicht, aber ab dem Jahr 2023 fängt es halt an, einfach die Stückzahl an Sachen, die auf den Recyclingmarkt geworfen werden, dass es sich wirklich finanziell lohnt. Und wenn ihr einfach nur die Balken hier anseht, seht ihr, was wir bald für einen Müll an Solarpanelen haben werden. Und die Frage bleibt ja, haben die Unternehmen die Investitionsanreize, neue Solarpaneele aufzubauen? Da hatte ich ja auch in dem Video, was ich jetzt separat gestellt habe, habt ihr ja vielleicht gemerkt, ein kleines Video haben wir hochgeladen. Da habe ich da auch darüber gesprochen, was für Investitionsanreize überhaupt Firmen haben, Ersatzinvestitionen überhaupt zu treffen, wenn sie nicht mehr mit den festen Überschüssen kalkulieren können, wenn der Staat dauernd in die Marktpreisgestaltung eingreift. Da werden wir bald ein riesiges Problem bekommen mit den Solarzellen und ob das alles wie gewünscht überhaupt so funktioniert, wage ich einfach mal zu bezweifeln. Wir brauchen auf jeden Fall sehr viel Glück. Sehr viel Glück hat Lubmin. Ja, es gab ja bis jetzt keine gesicherten Lieferverträge von Liquid Natural Gas. Und der Terminal in Lubmin hat jetzt eine Presseinformation rausgegeben, dass die Open Season Buchungen von den Abnehmern ausgeschöpft wurden. So, langfristige Buchungen von 11,7 Milliarden Kubik wurden mit 15,2 Milliarden deutlich überzeichnet. Das heißt, die Nachfrage an Leuten, die sagen, ich würde potenziell diese Anlage ausschöpfen wollen, um da Liquid Natural Gas durchzuleiten, also reinzutun und wieder rauszuholen. Darum geht es hier nur. Ob die das Liquid Natural Gas haben, heißt es nicht, aber ein Unternehmen würde ja nicht diesen Vertrag zeichnen, wenn es nicht voraussichtlich auch Gas hätte, sonst würden die ja Geld aus dem Fenster schmeißen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, zumindest eins von den Terminals, was immer noch nicht läuft, das muss, also ab Dezember soll es laufen, wenn alles planmäßig funktioniert. Das soll theoretisch mit den Kontrakten ausgelastet sein, dass zumindest ein Liquid Natural Gas Terminal, da können wir uns drauf verlassen, dass da auch wirklich Gas ins deutsche Netz eingespeist wird. Wenn natürlich auch die Sache rechtzeitig fertig ist und wenn die Pipelines, die von dem Schiff zum Gasnetz gehen, wenn die auch rechtzeitig fertig gebaut werden, weil ich meine, Verzögerungen beim Bau gibt es ja nie, kennt ihr ja. Wird immer genau dann fertig, wann es fertig sein muss. Ne, wie der Berliner Flughafen, der war ja auch perfekt fertig. Und ja, aber hier, ich habe es ja auch gesagt, wenn die Leute tatsächlich die Kontrakte haben, das Gas wird geliefert, dann werden die es mitteilen. Die haben wir eine Presseinformation gerade vor 2 Tagen. Eins von den zwei, drei, vier, fünf, weiß immer noch keiner, wie viele Plattformen es überhaupt geben wird, sagt zumindest, wir könnten theoretisch ausgelastet sein ab Dezember. Das ist doch eine gute Nachricht. Ist natürlich teuer, aber immerhin. Immerhin hat man da ein bisschen Planungssicherheit. Ja, der Erdgasmarkt ist derzeit etwas komisch. Der Erdgasmarkt zeigt seit langem ein Muster, ein neues Muster. Der Gaspreis war am Montagabend negativ. Der rein kalkulatorische Preis. Ja, vielleicht hängt das eine mit dem, was ich gerade gesagt habe, auch irgendwie zusammen. Könnten böse Zungen behaupten, dass auf einmal der Marktpreis so gesunken ist, dass halt diese Beschaffungsmaßnahmen teilweise funktionieren. Warum ist der Gaspreis so stark gesunken? Rein rechnerisch. Einfach deswegen, unser Netz ist gerade komplett vollgestopft. Die Gasspeicher sind vollgestopft. Es gibt rein technisch gesehen einfach keine Möglichkeit, mehr Gas ins Netz einzuspeichern über LNG, weil alle Terminals in Europa sind voll. Alle Leitungen sind voll, müssen neue Leitungen gebaut werden, die zwischen den Staaten laufen. Die sind alle voll. Es gibt einfach keine technische Möglichkeit mehr einzuspeisen. Deswegen sind die Spotpreise ins Negative gefallen, weil ja theoretisch die ja theoretisch müsste man das Gas jetzt verfeuern, so, weil man es nicht wirklich abtransportieren kann. Und natürlich ist es so, kein Gastransporter verkauft sein Gas zum negativen Preis. Das ist eine reine technische, theoretische Sache und zeigt einfach nur, dass das Netz komplett überlastet ist und dass es alles leider nicht so funktioniert, wie die Leute es gerne hätten. So, und der nächste Tab, nur ganz kurz dazu, da wird das nochmal verdeutlicht, was der Hintergrund der ganzen Sache ist. Hier seht ihr eine Karte von Europa. Und wir haben gerade 10% der gesamten LNG-Tanker, die es weltweit gibt, sind gerade in Europa. Was faszinierend ist, weil 2/3, ich glaube sogar 3/4 des gesamten LNGs in Asien verbraucht wird. So rein von Kapazität her. Die sind da schon viel länger dabei. Aber 10% sind alleine hier in Europa und 60 Schiffe sind das. Und von den 60 Schiffen sind 50 gerade nur auf Standby, weil es gibt nicht genug Gasterminals, wo die hinfahren können, abladen können. Die sind quasi in der Warteschlange und warten, dass der Preis wieder ein bisschen hochgeht. Wenn der Preis wieder ein bisschen hochgeht und bei einem Terminal ein Platz frei ist, dann fahren sie dahin. Bis dahin sind das quasi schwimmende Gasspeicher, die auf dem Meer vor sich herum schwimmen, die A, warten, gibt es hier irgendwo eine Möglichkeit, dass ich das mal abladen kann, und B, ja, das muss ja dauernd gekühlt werden, deswegen ist es auch ein Kostenfaktor und der Marktpreis ist derzeit so gering, dass es sich für die gar nicht lohnen würde, das abzulanden. Deswegen, ja, es funktioniert alles so gut. Ne? Da haben wir eine Marktverzerrung par excellence. Die sind halt alle nach Europa gefahren, weil sie gesagt haben, okay, wir haben da wird halt ein Premiumpreis gerade gezahlt und jetzt sind sie vor Europa und jetzt können wir das nicht abladen, weil wir nicht genug Terminals haben. Und weil wir halt nicht genug Kapazität im Gasnetz haben, um das LNG einzuspeisen. Ja. Läuft. Läuft. Ja, laufen tut es auch im Wirtschaftsministerium. Einmal mit Profis habe ich die ganze Sache genannt. Und ja, die gesamte Angelegenheit mit dem Atomausstieg und mit der Laufzeitverlängerung, nein, nicht Laufzeitverlängerung, Standby-Reservebetrieb, und dann wird da doch ein Kanzlermachtwort gesprochen. Ja, hier wurden von der Welt und von Cicero wurden einfach mal die regierungsinternen Schriftwechsel angefordert auf Grundlage des Umweltinformationsgesetzes und Wirtschaftsinformationsgesetzes. Von den Umweltbehörden wurden die Sachen geliefert. Das Wirtschaftsministerium hat die Sachen bis jetzt noch nicht geliefert. Also die Wirtschaftsdezernenten im Wirtschafts- und Umweltministerium haben nicht geliefert, die Umweltdezernenten haben geliefert. So. Und konnte man jetzt im Endeffekt rekonstruieren, wie quasi intern diese gesamte Sache vorbereitet wurde. Am 8. März wurde das verkündet, was am 4. März beschlossen wurde, intern. Ja, am 4. März wurde quasi der Entwurf des umfassenden Argumentationspapiers ausgearbeitet. Und diese Argumentationslinie wurde dann am 8. März veröffentlicht vom Ministerium mit der Ablehnung einer Laufzeitverlängerung. Und es zeigt hier halt, dass alle Sachen ignoriert wurden, die von den Fachexperten intern weitergegeben wurden. Ja, es hat kein Gespräch mit den Betreibern der Atomkraftwerke stattgefunden, beziehungsweise, ja, das hat stattgefunden, aber erst nachdem das Papier schon beschlossen wurde. Eine schriftliche Stellungnahme der Bundesnetzagentur kam am 9. März erst an. Wie gesagt, am 8. wurde das Ganze schon öffentlich verkündet. Mit Einbezug und Bezug auf die Bundesnetzagentur, was halt also dann quasi überhaupt nicht gestimmt hat. Ja, die ganzen Sachen von den Atomkraftwerkbetreibern, die wurden auch nicht gehört, obwohl da in der Stellungnahme gesagt wurde, ja, die wurden angehört und die Expertise wurde berücksichtigt und die Atombetreiber haben gesagt, der Weiterbetrieb kann auf einem hohen sicherheitstechnischen Niveau erfolgen. Genau das Gegenteil stand ja in dem Papier, was sie da gemacht haben. Ne? Da haben sie ja gesagt, es ist halt sicherheitstechnisch nicht zu rechtfertigen. Ne? Die Reaktorsicherheitskommission, die wurde auch überhaupt gar nicht angehört. obwohl auf die Bezug genommen wurde in der Argumentation. Allerdings, was reingeflossen ist, sind gewisse Sachen von Greenpeace und von anderen Umweltverbänden. Beispielsweise wurde auf eine Studie vom Analysehaus Energy Brain Pool zugegriffen, wo gesagt wurde, ja, 1% würde das Gesamte nur einsparen. Ja, 1% von was? Die eigenen Fachleute haben gesagt, der Weiterbetrieb von 3 AKWs würde 7-8% russisches Gasäquivalent einsparen. Wo kam diese 1% überhaupt her? Die Fachebene des Wirtschaftsministeriums hat gewarnt, die niedrige Prozentzahl zur Gaseinsparung öffentlich zu verwenden. Zitat, ich würde mit 1% eher vorsichtig sein, heißt es in der internen Mail eines Mitarbeiters an die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit des Habeck-Ministeriums. Denn das passe logisch nicht zur Behauptung, man werde durch die Reaktivierung von Kohlekraftwerken viel Gas einsparen. Ne? Passt einfach logisch nicht. Haben die selber gewarnt, ne? Während wir das Ersatzkraftwerksgesetz in den höchsten Tönen loben und uns vom Weiterbetrieb von Kohle und Öl eine riesige Gaseinsparung erhoffen, sprechen wir vom Weiterbetrieb von AKW diese Eigenschaft ab. Sagen die eigenen Sachen im Ministerium. Ne, der hat einfach alle Fachkompetenz außen vor gelassen und hat lieber von externen Energy Brain Pool und Greenpeace sich irgendwelche Formulierungshilfen geben lassen, um die ganze Sache zu verkünden. Ja gut, wie hat das Ganze geendet? Wisst ihr jetzt alle. Ne? Der Kanzler hat gesagt, er macht so einen Blödsinn, ich spreche jetzt mal ein Machtwort. Natürlich auch mit einem gewissen politischen Kalkül. Aber ne, da könnt ihr einfach mal sehen, wie professionell die Leute dort arbeiten. Ne? Ja, das ändert sich auch nichts an den Situationen jetzt nächstes Jahr, dann, wenn sie dann wieder aussteigen wollen. Also. Ja, und in diesen internen Sachen steht auch drin, dass erstmal die ganzen sicherheitsrelevanten Aspekte nicht Gegenstand sind. Da wird ja zum Beispiel gesagt, ja, weil die Kraftwerke vorher abgeschaltet werden, haben wir über eine turnusmäßige Sicherheitsüberprüfung hinweggesehen. Ja, die offizielle Sicherheitsüberprüfung hat nicht stattgefunden, aber die unternehmensinterne Sicherheitsprüfung, die nach 100%ig den gleichen Kriterien stattgefunden hat, wurde durchgeführt. Das wurde auch an die Behörden gemeldet, sodass diese ganzen Sicherheitssachen, da müsste einfach nur das Ministerium sagen, okay, wir nehmen jetzt einfach das, was die Unternehmen gemacht haben, legen das neben den Anforderungskatalog, den wir haben, passt das 1:1 zusammen, okay, Stempel drauf, Sicherheitsauflagen erfüllt. So, und ja, als Laie sogar leicht verständlich, ne? Ein Atomkraftwerk, wenn es abgeschaltet wird, läuft ja erstmal weiter und muss abgekühlt werden. Das heißt, auch über den Abschaltzeitpunkt müssen die ganzen Sicherheitskriterien gegeben sein. Irgendwie logisch, weil es wird ja nicht einfach ausgeknipst und dann der Letzte macht das Licht aus und alle gehen raus. Funktioniert ja nicht. Ja, und teilweise schon erschreckend, was man da gelesen hat. Ja, wenn die Leute selber so Sachen sagen wie benutzen irgendwelche Worte wie in dieser Debatte müssen wir leider eine gewisse Schizophrenie attestieren, sagen die Leute aus seinem eigenen Ministerium in internen Schreiben. Ja, ja. Ich übersetze das mal kurz. Es wäre eigentlich das Gegenteil richtig, aber wir haben ja unsere Ideologie. Und deswegen darf das nicht richtig sein. Aber das kann doch gar nicht sein. Die leiten sich doch nur von ihren inneren moralischen Kompasswerten und der Fachkompetenz. Zu unser allen Besten, ja. Ja, das hier war ein Artikel von Mammon. Keine Ahnung, ob der noch wach ist. Mammon? Achso, oh, ja, jetzt bin ich doch. Ich war gemutet, sorry. Der Niedersachsen, ne? Da sitzen jetzt Rot und Grün angeblich komplett auf Erneuerbare. Wie lange das dauern soll, weiß ich jetzt nicht genau, aber. Ich gehe davon aus, dass das irgendwie alles schwierig wird. Und dass ich halte es ja auch teilweise für eine Geldverschwendung, ne? Aber sie wollen einfach da durch, ne? Ja, war ja zu erwarten. Ja, ich meine, also wir haben jetzt halt die Mehrheit, diesmal haben sie auch eine stabile Mehrheit. Ganz lange hatten sie ja in Niedersachsen nur eine Mehrheit von einer einzigen Person. Ach so. Mit Rot-Grün. Das war ja meine Regierung in Niedersachsen, wo sie nur eine einzige Person Mehrheit hatten, wo dann auch eine Person die Fraktion verlassen hat und zur CDU gewechselt ist, womit diese ganze Regierung dann ja auch im Eimer war und es Neuwahlen gab, vorgezogen, ne? Okay. Das ist ja auch noch nicht so lange her und jetzt haben sie ja mal eine stabile Mehrheit und deswegen... Ja, man kann schon so, dass eine Art Auftrag ist dann auch, das so zu machen von den Bürgern, von dem Wähler oder so, aber... Ja, von den paar Wählern, die da waren, ja. Von den paar Wählern, die da waren, ja, genau. Das zum einen und Und die ganzen anderen Ja, das heißt oder ja nicht, dass die es richtig ist dadurch, ne? unter 5% FDP-Wähler oder sonstigen Wähler, die zählen da eh nicht mit rein. Ja, aber sie können das jetzt halt machen, weil sie entsprechende Mehrheit haben und die werden da sicherlich auch ihren ideologischen Blödsinn schon durchsetzen. Das Ja, wird, glaube ich, auch von dir. das finde ich ausnahmsweise mal ganz gut von der anderen Seite sozusagen. Es gibt ja häufig so Rechnungen und Berechnungen von irgendwelchen angeblichen Fachleuten wie dem Quaschnik oder der Kämpfer, die dann irgendwie die Energiegewinne einfach so schön rechnen. Und dann gibt es natürlich auch die andere Seite, die dann das Ganze eben irgendwie runter und schlecht rechnen und so weiter. Und dabei geht es unter anderem eben um diesen Primärenergieverbrauch. Häufig, der wird angeblich häufig angeführt, zum Beispiel von dem Stefan Aust, also eben sozusagen der Kritikerseite. Und hier wird mal eben aufgedröselt, warum der Primärenergieverbrauch nicht unbedingt so der Weisheit letzter Schluss ist, da als Maßzahl. Nämlich primär heißt im Prinzip das, was wir im Kohlekraftwerk verbrauchen an Kohle. Und das ist natürlich bei der Windenergie. Gibt es auch einen Verlust von eine Verlustleistung sozusagen, aber die fällt ja nicht ins Gewicht finanziell. Von daher ja, spielt das so keine Rolle, ne? Oder wird keine Wärme erzeugt, irgendwie unnötigerweise oder so. Und dann kann man da schon einiges runterrechnen an Energie, die man bräuchte, wenn man es jetzt komplett umbaut. Das stimmt schon. Da kommt man von 700 Terawattstunden irgendwie auf dann 400 vielleicht nötige. Allerdings ist da auch noch eben nicht eingepreist, was mit den Elektroautos ist und so weiter. Aber fand ich mal auch nicht schlecht. Also, es wird schon auf beiden Seiten auch ganz schön getrickst, ne? Das finde ich irgendwie ein bisschen unschön. Und immer wieder mit Statistiken oder so. Also, was dann irgendwie so drauf schließen lässt, dass es Verarsche ist halt, ne? Ja, es wird halt immer mit Maximalwerten irgendwie um sich gehauen. Ne? Und ich Ja, muss, genau. da, dabei muss ich mich immer an eine Sache erinnern, die ich vor über einem Jahr mal vorgestellt hatte. Das war eine Studie halt von den Leuten, die voll auf regenerative Energie setzen, wo sie selber gesagt haben, bis 2050 wäre 30 bis 35% Primärenergieträger aus erneuerbaren Energien Ja. ein erfolgreiches Ziel. 35% Primärenergie. Meinen die selber. Also, wie gesagt, die Wahrheit liegt halt irgendwo in der Mitte. Ich meine, klar, wenn man es mit erneuerbaren Energien, die günstig herstellbar sind, nachhaltig herstellbar sind, auch recycelbar sind, auch vielleicht hier vor Ort produziert werden und, wenn man das machen würde, wäre das ein gutes Ziel. Nur die Realität sieht ist ein bisschen anders aus. Es wird nicht hier produziert, es ist nicht nachhaltig, Ja. es fällt der Müll an, die Netze sind nicht dafür ausgelegt und viele weitere Sachen. Nachhall halt dich. Theoretisch ist vieles möglich, aber die Realität, an der Realität scheitern viele Dinge. Und dazu zählt auch diese Verbrennernorm. In der EU dürfen ab 2035 keine Verbrenner mehr zugelassen werden. Ein Artikel aus dem Westfernsehen von der NZZ, und Kritiker befürchten einen sogenannten Havanna-Effekt. Was ist denn dieser Havanna-Effekt? Ja, dass keiner neue Autos kauft, ne? Ja, also Ziel ist es, den Ausstoß von klimaschädlichen Kohlendioxid 2030, also bis 2030 gegenüber 1990 um mindestens 55% zu verringern. Moment mal, aus bis 2035. Also 2035 ist das aus, aber 2030 soll das Ziel erreicht werden. Alles klar. Ja, man will das machen, indem man halt mit Wasser, Kohlendioxid und Wasserstoff E-Fuels baut, ne? Und mit verschiedenen anderen Energieträgern, zum Beispiel Molasse, kommen wir gleich noch zu. Und könnte alte Verbrenner aufrüsten. Man könnte neue so bauen, dass sie halt Verbrenner sind, aber mit E-Fuels laufen und dann nicht unter diese Gesetzgebung laufen. Ausnahmen von dem Gesetz soll es für Nischenhersteller geben. Wer höchstens 1000 Fahrzeuge pro Jahr produziert, soll weiter Verbrennungsmotoren anbieten dürfen. Werden wir eine extreme Marktzersplitterung haben? Wie viele Fahrzeuge baut VW pro Jahr? Ja, könnte man mal in ganz viele kleine Subunternehmen aufspalten vielleicht. Oder wie soll das laufen? Ja, das Problem ist halt, dass die Marktnachfrage nach Elektroautos halt auch, die ist zwar da, aber sie ist durch diesen ganzen Flottenrichtlinien, ist sie ein bisschen angekurbelt worden, aber die Privatverbraucher setzen halt eher auf Hybride als auch Vollelektroautos. Da wird sich perspektivisch auch wenig ändern, wenn wir uns die ganzen Preise derzeit angucken. Nicht nur die Preise von den Automobilen, sondern auch die Energiepreise und die Energieinfrastruktur, die wir haben. Und ja, deswegen könnte ein sogenannter Havanna-Effekt drohen, dass wir halt einfach ja, die Autos so lange laufen lassen und reparieren und umbauen und immer wieder benutzen, ne, wie es ne, auf Kuba halt der Fall ist. Ne? Die fahren da halt noch Autos aus den 50er Jahren, die immer wieder repariert worden sind und umgebaut wurden und was auch immer. Das ist rein theoretisch möglich, aber ist das effizient? Ich meine, okay, man vermeidet Müll, aber mit sowas wie einer Abwrackprämie oder sowas können wir da nicht mehr um die Ecke kommen. Ja, das haben die sich sehr gut ausgedacht. Laut eBay kann man ja alles reparieren. Ja, es gibt bestimmt auch YouTube-Videos für. Ja, aber es gibt auch Grenzen, ne? So, dass man es nicht mehr sehen kann oder so, weil es schon klein geworden ist. Elektronik oder so, was willst du denn da reparieren? Ne? Ja, oder? Ein weiterer Verband schlägt Alarm. Und zwar ist das hier der Verband der Hefehersteller und Vergärungsprozesshersteller in Europa. Kofalec, habe ich vorher noch nie gehört, aber ja. Hier geht es um die E-Fuel-Direktive. Ja, wir haben ja gerade gesagt, im Rahmen dieser ganzen Strategie sollen halt verstärkt auf E-Fuels gesetzt werden. Und das kann halt vieles bedeuten. Das kann unter anderem halt auch bedeuten Biofuel. Ja, und da soll jetzt ein Rohstoff aus der Zuckerherstellung, ja, die Molasse, das ist quasi ein Abfallprodukt, was bei der Rohzuckerherstellung anfällt, was halt an die Hefe- und Fermentierungsfirmen geliefert wird als Grundrohstoff, der soll jetzt priorisiert in ja, Biofuel-Herstellung umgewandelt werden, was zur Folge hat, dass der gesamte Markt nicht mehr so ganz funktionieren kann, weil es da eine gewisse Querfinanzierung gibt. Das heißt, die Zuckerproduktion wird ins Ausland abwandern und es wird nicht mehr genug Grundstoff da sein, um die Hefeproduktion in Europa weiter betreiben zu können. Heißt, wir müssen dann auch diese ganzen Hefeprodukte aus dem Ausland kaufen. Wer macht am meisten Hefeproduktion? China und Russland. Also aus Russland nicht, also aus China dürfen wir es dann importieren. Und da schlägt die Industrie halt Alarm, weil die meinen, in 10 Jahren können wir den Laden dicht machen, weil wenn diese Regelung so umgesetzt wird, dann funktioniert die Querfinanzierung mit dem Zuckerproduzenten nicht mehr, dann werden nicht genug Molasse hergestellt. Das, was noch hergestellt wird, wird priorisiert zu den Biofuels halt abgesehen und wir haben keine Rohstoffe mehr und müssen die aus dem Ausland einkaufen. Was nicht effizient ist, dann können wir die Produktion direkt ins Ausland verlagern. Aber das können wir nicht, weil im Ausland gibt es eine starke Produktion schon. Das heißt, wir machen einfach, wie hat der Habeck gesagt, wir hören auf zu produzieren. Ja. Einmal mit Profis. Ja, das ist ein Prinzip nur ein kleiner Fernsehtipp. Da, ja, die Landwirtschaft, das ist ja auch ein weites Feld und momentan schwer im Gespräch, inwieweit da die Regeländerungen jetzt kommen, gut oder schlecht sind und so weiter. Und da hat sich offensichtlich das ZDF vorgenommen, uns mal aufzuklären am Dienstagabend. Also da, wer Interesse hat, heißt das hier über Geld, hier Investoren und Getreide. Keine Alliteration, aber eine Liste. Wo läuft das? Ich meine auf ZDF. Okay, also Mediathek. Zum Beispiel, ja, natürlich. Ja. Oh ja, das ist ein krasses Thema, ja. Gut, dass du das eingereicht hast. Ja, im ganzen Robot wird es immer schwieriger mit den Bussen und Bahnen. Ich habe schon ein paar Mal so gesagt, es funktioniert überhaupt nicht mehr was in Deutschland, so, wenn mal wieder nichts ging irgendwo. Keine Ahnung, je nachdem. Aber das ist bei Bus und Bahn im Ruhrgebiet, also mit dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, den ja droht richtig ein Kahlschlag in Form, dass sie nur noch stündlich die Züge und die S-Bahn fahren lassen können, weil sie sonst kein Geld mehr dafür haben. Und ihnen fällt auch nicht irgendwas ein. Stündlich ja, eine S-Bahn, das muss man ja in den 80er Jahren, haben sie gesagt. Ja, also das wird dann entsprechend voll sein und so. Aber sie haben auch keine Idee, wie sie das ändern können, habe ich den Eindruck. Sie schieben da Geld hin und her von den Gasgeschäften der Städte und gleichen das aus und verrechnen und machen und tun. Ja, dann gibt es auch noch diese anderen Verkehrsbetriebe eben, beziehungsweise diese, ja, insgesamt im Bereich VRR fehlen halt diese 570 angeblich und davon entfallen 300 auf Privatunternehmen und 270 dann auf den, auf den, ja, Bahnbetreiber, auf die Bahn sozusagen, ne? Und das Problem ist, bei den, es gibt die städtischen Betriebe, es gibt die überregionalen Betriebe und es gibt halt die privaten Firmen, die langfristige Verträge abgeschlossen haben und die in jedem Fall bezahlt werden müssen. Das heißt, auch dadurch, zum Beispiel, das Geld, was auch da ist, wird an die privaten Betreiber geschoben, weil die aus den Verträgen nicht rauskommen. Und der einzige Ort, wo sie kürzen können, sind halt die städtischen Betriebe. Ne? Rheinbahn beispielsweise und oder andere, die im Verkehrsbund sind. Und deswegen kommt es halt zustande. Dann haben wir die paradoxe Situation, dass die Regionalexpresse im höheren Takt fahren als die S-Bahn. Ja. Verkehrte Welt. Ja, weil die sind ja bei Eurobahn und Veolia und was weiß ich welche. Was ein bisschen verwundert mich daran ist ja, dass eigentlich genug Fahrgäste wohl da sind. Ne? Ja, es kommt aber irgendwie nicht genug rum. Ich hatte ja mal die Idee, ob man nicht einfach abends eben die dünnen Strecken, die dünn benutzten, die wenig benutzten Strecken, nicht einfach kappen, sondern mit Taxis ersetzen. Ne? So eine S-Bahn, die wiegt 105 Tonnen oder so, oder 120 Tonnen. Und da ist ein Motor drin, das sind 100 Waschmaschinen, so, ne? 20 kW oder so, 200 kW, so in dem Dreh. Ja, und die musst du erstmal bewegen, das kostet eine riesen Energie, ne? Das kostet ein Heidengeld, also ich weiß nicht. Das könnte man vielleicht besser günstiger ersetzen mit ein paar Taxen, wenn da eh nur 5 Leute drin sitzen, ne? Da würden wahrscheinlich viele Strecken sich anbieten für. Da hätten die Taxifahrer da was zu tun. Auch. Uber braucht man dann. Uber, ja, das wäre auch eine Variante gewesen, ganz genau. Ne? Kuba, was zu tun. Ich verstehe mal Kuba. Dann hätten die Bahn auch wieder ein bisschen Potenzial, damit die Fahrer irgendwie tagsüber entspannter irgendwie fahren können und so weiter. Und dann eben auch hauptsächlich tagsüber und nicht die halbe Nacht durch die Gegend. Entspannt, ja. Und so weiter. Wie viele Kilowattstunden waren das? Entspannt. 105 Tonnen. Oder 120 Tonnen. Ja, so ein Dreierwagen. Man darf eine Sache auch nicht vergessen bei der ganzen Angelegenheit. Auch wenn die Bahn sagt, sie fährt mit 100% Ökostrom, ist das ja einfach nur eine kalkulatorische Sache. Wir dürfen nicht vergessen, Bahnstrom ist nicht gleich der Strom, der bei uns aus der Steckdose kommt. Mhm. Die Bahn hat dedizierte Kraftwerke, die nur Bahnstrom erzeugen, weil die haben ja Gleichstrom, keinen Wechselstrom. Ja, man erfährt aber nicht so gewisse richtig, Stellwerke, die aus dem generellen Stromnetz noch Sachen in das Bahnstromnetzwerk einspeisen. Und das sind generell alles relativ teure Energieträger, die da genutzt werden. Deswegen haben die da auch so ein massives Energieproblem jetzt. Mhm. Ja, auf jeden Fall von den Energiekosten haben sie auch gesprochen mit 200% Steigerung oder so, genau, beim VRR. Der Arbeitsmarktartikel. Ich hatte gedacht, ob wir so ein großes Thema noch aufmachen wollen heute, mit Arbeitsmarkt und so. Ja, vielleicht hätte man es einfach kurz. Also ich habe es überflogen und mein Takeaway da draus ist, sie sagen hier halt, dass es angeblich so viele freie Stellen gibt, dass trotz Rezession und allem die Arbeitslosenquote nicht zu erwarten ist, dass die steigt. Finde ja, ich ein bisschen, weil ich meine, wenn auch die Lebenshaltungskosten und alles steigen, dann können so viele freie Stellen sein, wie sie wollen. Wenn man damit sein Leben nicht mehr finanzieren kann, dann werden die auch frei bleiben. Also. Ja, das Problem wird eher sein, dass sie wenig zahlen und dass es irgendwie auch eine Hürde ist, dann irgendwie mehr zu kriegen. Also wenn man jetzt irgendwie eine Ausbildung haben will oder sowas, weiß ich nicht, was dann da drum schon im Weg stehen kann. Und vor allem die Grenzkostenhürde für eine Familie mit Kindern, sich vom Staat die Miete und die Stromkosten zahlen zu lassen oder das aus dem eigenen Gehalt zahlen zu können, sieht gerade auch nicht so super aus. Ja, die ist mit dem Mindestlohn halt nicht so einfach erreichbar, ne? Oder beziehungsweise ist man eben nicht sehr weit weg dann davon, ne? Mit Mindestlohn. Spielt hier auch eine Rolle. Tja, und hier. Ganz kurz, hier gibt es einen Report von europäischen Banken, wie die Kredit-Einschätzung in den Ländern aussieht. Hier, wenn du mal auf ungefähr 14-15% gehst, da ist eine Tabelle. Da will ich mich nur drauf beziehen, weil die Zahlen ziemlich eindrucksvoll sind. Da geht es im Endeffekt um verschiedene Kreditsektoren, Konsumentenkredite, also Kreditkarten, Autokredite, persönliche Kredite, Immobilienkredite und Firmenkredite. Und da ist es einfach so, dass wir in Deutschland eine sehr hohe Kreditnachfrage haben. Ich beziehe mich jetzt nur auf Deutschland. Ja, also wir sehen, wir hatten im zweiten Quartal eine gesteigerte Nachfrage, 23% höher als vorher, haben die Banken gesagt. und diese Nachfrage ist krass eingebrochen auf 3. So, heißt im Endeffekt, wenige Unternehmen sind derzeit bereit, Kredite aufzunehmen, um ihre Firmenleistungen zu am Laufen zu halten. Das passt überhaupt nicht zu dem, was man überall hört, weil die Kosten gestiegen sind und die können die Preise ja nicht so krass erhöhen. Das heißt, sie müssen es irgendwie über Kredit finanzieren. Aber das Problem ist, dass die Kreditstandards, das ist dann dass halt die Standards auch krass erhöht wurden, die Anforderungen an die Unternehmen, die können die nicht leisten. So, das ist bei den Unternehmen. Bei den Hauseigentümern ist das noch viel krasser. Da sind die, Standards, die von den Banken gefordert werden, von den Kreditnehmern, sind um 32 Punkte gestiegen im zweiten Quartal und nochmal um 39 Punkte gestiegen im dritten Quartal. Das heißt, werden mehr Sicherheiten gefordert, höhere Zinssätze werden verlangt. Das hat zur Folge gehabt, dass es einen Einbruch bei dem Demand, also bei der Nachfrage gab, im zweiten Quartal um 4 Punkte und im dritten Quartal um unglaubliche 71 Punkte. Das heißt, auf dem Immobilienmarkt geht gerade sehr wenig. Ja, weil die Leute, gut, wenn sie eigenes Kapital haben, dann kaufen sie noch Immobilien, aber sie nehmen keine Kredite mehr auf, um Immobilien zu holen. Und das ist einfach ein eindrucksvoller Wert. Gab es so sehr, sehr, sehr, sehr, sehr selten. Und das zeigt an, dass wir bald oder jetzt an sich schon einen illiquiden Immobilienmarkt haben. Das heißt, die Immobilienpreise müssten sinken, tun sie aber ja de facto derzeit noch nicht. Das heißt, wir stehen da vor einer Refinanzierungsblase. Wenn die alten Immobilienfinanzierungen auskaufen, werden die Leute entweder ihre Immobilien verkaufen, was die Preise drückt, oder sie werden sich überteuerte Kredite holen müssen, weil die Ansprüche an Immobilienkredite gestiegen sind, was generell, es sieht einfach nicht gut aus. Sagen wir es einfach mal so. Sieht ganz, ganz, ganz, ganz böse aus. 71 Punkte haben die Banken gemeldet, ist die Nachfrage zurückgegangen. Das ist Da bangen einige Vertriebler um ihren Bonus, sage ich jetzt einfach mal. Tja, kommen wir zu interessanten Themen. Doom und Gloom. Ich stelle euch ein weiteres Weltuntergangsszenario vor, und zwar das sogenannte Miyake-Ereignis. Das ist ein kurzfristiger, sehr starker Ausbruch kosmischer Strahlung. Kurzfristig ist relativ, der kann bis zu 2 Jahre andauern. Sollte so ein kosmischer Strahlungssturm die Erde umweben, würde quasi unser gesamtes elektronisches Netz zusammenbrechen. Man kennt das ja mit Sonnenstürmen. Die sind weniger intensiv als sowas. Und bei starken Sonnenstürmen könnten die Kupferleitungen bei euch in den Wänden anfangen zu brennen. Bei einem Miyake-Ereignis würde das noch etwas explosiver passieren. Würde weltweit alles komplett lahmlegen und alles müsste hundertprozentig ersetzt werden und kein Strom würde mehr funktionieren für die Dauer, die diese kosmische Strahlung halt andauert. Da gab es jetzt gerade neue wissenschaftliche Erkenntnisse, wie die Sachen in der Vergangenheit passiert sind. Rein mathematisch kommt das durchschnittlich alle 1000 Jahre vor. Das war 7100 vor Christus, 5400 vor Christus, nochmal 5200 vor Christus. Dann gab es einen etwas längeren Intervall, 663 vor Christus und 774 nach Christus. Und der letzte war 993 nach Christus. So, das heißt, rein mathematisch sind wir überfällig, dass so einer nochmal stattfindet. Oder wir sind in einem etwas längeren Intervall, dass es erst wieder in 4000 Jahren passiert. Das Problem ist, wir haben derzeit keinerlei technische Möglichkeit vorherzusehen, wann sowas passiert, ja, weil wir fliegen ja als Sonnensystem durch die Galaxis, bewegen uns ja nicht nur um die Sonne, sondern die Sonne fliegt ja auch durch die Galaxis und in verschiedenen Sektoren der Galaxis herrschen unterschiedliche Strahlungswerte und Hintergrundstrahlungen und Partikelwolken und was es da nicht alles gibt. Und ja, da sollte so ein Ereignis uns treffen, dann boah, wir werden nicht lange leiden, sage ich mal, aber es wird heftig werden. Und ob wir uns davon als Zivilisation überhaupt erholen könnten, sei jetzt mal dahingestellt, weil 993 gab es noch nicht so viel elektronische Sachen weltweit. da hat uns das nicht so stark interessiert. Das sieht heute halt schon ein bisschen anders aus. Vor allem, wenn halt alles um einen herum anfängt zu brennen und zu explodieren. Es ist halt extrem unangenehm. Das Miyake-Ereignis. Ja, Doom and Gloom. Aber zum nicht Beispiel verwechseln mit Mr. Miyagi, bitte. Mhm. Ja, und zum Abschluss noch was Lustiges. Hat einen Trend gegeben im asiatischen Raum, dass bei Prüfungsleistungen Schüler angehalten werden, sogenannte Anti-Cheat-Headgear zu tragen. Also quasi, dass sie nicht links und rechts gucken können, vom Nachbarn abschneiden können. Und da, das hat halt viele Schüler dazu bewogen, die ganze Sache aus einem etwas kreativen Blickwinkel rauszusehen. Da gab es einige lustige Bilder und hier habe ich einfach mal von einer indischen Nachrichtenagentur einen Bericht, wo einfach ein paar lustige Bilder gezeigt werden. Kann man abfahren, einfach mal gucken, was die Leute sich so ausgedacht haben an kreativen Anti-Cheat-Einrichtungen. Ja, da haben wir einen Eierbecher, wunderbar. Ja, irgendwelche Comic-Charaktere, die gute Pestmaske, der ganz genau aus Papier, Motorradhelme auch gut, ne, Kopftücher auch immer sehr beliebt. Ja. Und darunter hat man aber irgendwas, was man. Charakter channeln. Darunter ist dann aber der Spickzettel, oder nicht? Ja, hier sehen wir das Originäre, das war vor ein paar Jahren. Ne, da waren sie noch nicht so kreativ, aber heutzutage haben sie. Ne? Gut, wenn man keine Maske hat, macht es der Pulli auch. Ne? Und wir werden der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Nicht schlecht. I am the great Corn Julio. Genau. Danny Tipi. Oder mein Bambo. Da wird man eher durch die anderen abgelenkt. Ne? Der gefällt ja mir hier, der griechische. Vielleicht gibt es am Ende einen Preis, wer hat den lustigsten an oder so. Aber ja. Das hindert aber einen, da war ich gar nicht am Abgucken, oder? Und der Lehrer kann es nicht mehr so gut sehen. Ja, dass sie überhaupt noch sehen können, was vor ihnen liegt, ist schon gut. Ja, das sind auch da ist Abschreiben unmöglich. Ich würde eine Gleichheit nachreichen. Hui! Hier die Caitlyn Jenner ist diese Woche unter die Räder geraten von den Trans-Leuten. Oh. Und jetzt schreibt sie, I have never received more death threats. Death threats to my team, nasty hate mail than this week. It is all from the so-called inclusive LGBT community. I am so disgusted by the hateful individuals threatening my life for giving my opinions on news topics of the day. Da. Unter die Räder gekommen ist übrigens ein sehr schönes Bonbon. Scheiße, habe ich gar nicht dran gedacht. Ja. Allerdings, ey. Stunning and brave. Okay. Ja, man sieht es, selbst die Leute aus dem Bereich selber, es reicht nicht. Ne? Wenn man das problematisiert, dann ist man halt selber. Das ist ja meine Hoffnung, wenn die jetzt alle vom Musk nach Mastodon fliehen, zerfleischen sie sich da einfach gegenseitig, weil da geht ja kein normaler Mensch hin. Ja. Mastodon, das klingt irgendwie so ein hässlicher Hund. Es gibt da schon ein paar lustige Bubbles auf Mastodon, aber viel aktiv bin ich da auch nicht. Aber es ist schon ganz interessant teilweise. Es gibt einen coolen Song von Cake, der heißt Mr. Mastodon Farm. Auch ich glaube, der hat damit nichts zu tun. Ja, besser Mastodon als das Masturbate nennen, auf jeden Fall. Cake, waren das die mit dem How Do You Afford Your Rock'n'Roll Lifestyle? Yes, eine der unterschätztesten Band der Welt. Unglaublich großartige Band. Holt euch ihr Debütalbum, Fashion Nugget oder auch. Brand new guitar, one that he ruthlessly smashed at the end of the show. Yeah. How can you afford your Rock'n'Roll Lifestyle? Treibel. Gab ja heute auch schon eine Meldung von. Aber besser geht noch in den Wald. Das ist das Social-Netzwerk, was alle Solar- und alle kosmischen Stürme überleben wird. Ne? Der Postillon hat ja heute auch getitelt: Nach Twitter, jetzt kauft Musk auch Mastodon. Und für den Moment habe ich gehofft, dass es die Wahrheit ist. Ich habe mich totgelacht. Das kann man ja gar nicht kaufen, weil das so dezentral Weil es ist. dezentral ist und Ach so, das ist ja vom Staat. raus, aber. Nee, die hätten das gerne, dass der Staat da irgendwie. Es gab ja auch vor einer Weile schon mal dieses Ding, dass sich sämtliche Ministerien zurückzuziehen hätten von, ich glaube, von Facebook, da war es, glaube ich, sogar auch so, oder? Price hat das, glaube Rein ich, damals theoretisch gemacht. sagt der Bundesdatenschutzbeauftragte, dass es gemacht werden muss. Der traut sich nur nicht, das Moratorium Ja, auszurufen. und ich Aber meine rein auch, dass es damals gesehen. schon hieß, dass Da die gab es auch eine Plattform von der Bundesministerien dann EU, einfach meine ich. Mastodon-Server aufzusetzen hätten, wo sie Ach sich ja so. dann auch melden können. Wie der Mama schon sagt, die Europäische Union hat das ja gemacht. Genau, die hatten noch einen Testlauf sogar oder so, ne? Dann haben sie kurze Kommentare aufgemacht, Testlauf gemacht, wieder zugemacht. Dann müssen sie den Testlauf erstmal durchanalysieren, bevor sie entscheiden, ob sie das dann freigeben oder nicht. Ne? Da gab es zu viel Hate und der Bot von der Landesmedienanstalt konnte nicht drauf zugreifen. Möglicherweise. Konnte den Hate nicht sieben. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Jo, mach ich. Lass mich kindern. Knicklicht, Miete pro Knicklicht. Kopf, that's safe space. Dort net. Ah, fällt Mastodon gerade ist ein. kein Saurier, Sascha Berg. Mastodon ist ein Verwandter des Mammuts und genauso ausgestorben. Mir fällt gerade Aha. ein. Das hatte ich doch richtig. Dass das ein Cannabis. Viech ist. Cannabis war Ein diese Woche Hund, auch ne? noch. Machen wir vielleicht nächste Woche Cannabis. dann, ja. Cannabis, ja. Darf jetzt jeder zwei Pflanzen am Balkon haben oder so, ne? Passiert doch eh nicht. Und Die sagen dann, die EU hat gesagt, wir sollen das nicht machen. Da wir hatte ich ja schon wurden. mal gesagt, das Problem ist, dass wenn es in Deutschland frei Ja, verkäuflich ist, nächste müsste es Woche. Moment mal, EU-weit frei Moment mal. verkäuflich Aber wie erklärst du mir sein. dann, dass es in Malta legalisiert ist, Bryce? Ist es das? Da ist es, glaube Ja. ich, auch nur entkriminalisiert Nein, in da ist vielen es Ländern. legalisiert. Nächste Ja? Woche. Tschüss. Wenn wir die Insel sind. Und wir wurden gefact-checkt, Oh. was den Strom angeht von der Bahn. Ah. Diverse Leute in unserem Chat sagen, dass das wohl 16, irgendwas Hertz hätte und Ja, das das ist wäre auch richtig. Wechselstrom Das ist richtig. und kein Gleichstrom. Aber das sollte ja nicht so viel zu tun, wie der Strom erzeugt wird, ne? Hier Ja, mit dem weil wir eigenen gesagt Kraftwerk haben, und das wäre Kostenlauf. Gleichstrom. Ich sag's ja nur. Achso, den habe ich Unser nicht Chat gesagt, weiß ne? es besser. Du hast recht. Ich habe Mr. fast gar nichts Mastodon. gewählt. Das ist richtig, Mr. 16,7 Hertz. Mastodon, Die haben ein Vogel. anderes Herzsystem, du hast recht. Und drei Ist Phasen oder was? Ja, schwierig. ne? Out of world Glaube. material. Oh, ja. Ja, lasst euch nicht aufwecken. Genau. Und nicht gendern. Und stellt die Zeit nicht um, bevor die Zeit dafür gekommen ist. Die Zeit ist Zeit reif. ist Oh. vorbei.